Und die Gerüchte über seine Partys und die Orgien auf seiner Yacht. Pah, er muss sich ja glücklich sein mit all seinem Besitz. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. PDD. PDD. Ich, PDDDD. PDD. Nee, PCMe. Genau, willkommen. Ja, einen Abend, genau. Wer besitzt, wer zufrieden ist mit seinem Besitz, das meinte ich jetzt nur. Ach so. Der reiche Mann oder so. Naja, muss man das Lied ganz hören, um zu wissen, wie die Sache ausgeht. Ah, da muss ich ja mal richtig raten. Ja, Chris, sagst du auch Hallo? Hallo. Ich habe heute mal wieder so ein lustiges altes Gerät in meinen Schildtweet gepackt, das wir hier gerade hoffentlich sehen. Die das schon, die Zuschauer? Ich Nee, noch weiß nicht. Ich dachte, du sagst erst, welcher Tag heute ist. Aber gar gut. nicht. Ah ja, stimmt, heute ist ja, weil der Preis ist nicht da, ist heute. Ach nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Weißt, ich habe eigentlich Besseres zu tun, rumliegen oder nichts machen, als den Leuten hier zu erklären, was für ein Tag heute ist. Ich Nur würde am da. liebsten einfach mal gar nichts machen, weil heute nämlich der Tag der Faulheit ist. Das ist löblich. Ich meine, in den richtigen Dosen ist das ja durchaus auch erholsam. Ein Lobgesang aufs Nichts tun. Also Feierabend. Lass Schluss machen. Ne? Tschüss, Ja, Leute. genau. Bis zum nächsten Mal. Wir lassen euch die Quellen so an, die schalten sich automatisch alle 2 Minuten weiter und ihr könnt ja auch selber mal diskutieren. Ne? Nicht enttäuscht sein, aber wir sind halt heute faul. Ne? Enttäuschung. Macht's gut. Es ist Service. Wald und so. Und tschüss. Was ist Nee, das für also ein das Gerät? Gerät aus meinem Schildtweet. Das soll jetzt nicht lange aufrechterhalten. Ich dachte, ich Nee. könnte gleich noch ein Harmonika-Solo einspielen. Achso, ich dachte, du hast schon ausgeschaltet. Ich dachte, du hättest schon ausgeschaltet. Und wenn du das Harmonika-Solo einspielen würdest, könnte man das auf dem Gerät aus meinem heutigen Schildtweet aufzeichnen. Verrückt, oder? Okay. Und dann Ja. noch Wenn man nämlich da wiedergeben. hinten, wo diese Rolle zu erkennen ist, diese messingfarbene Rolle, da kommt so, glaube ich, So. so ein Wachszylinder drauf. Und dann sprichst du oder harmonikasierst du oben in diesen Trichter rein und das Ganze zeichnet dann über Vibrationen irgendwie Hier, die Töne in den Achtspurgerät Wachszylinder. Also so sind die ältesten Aufnahmen entstanden, die uns heute noch zur Verfügung stehen. das? Ja, schon echt. Und es ist wieder mal ein Foto aus dem Teilers Museum in Haarlem, das sich jedem, der irgendwie in die Nähe von Haarlem in Holland, das ist wirklich in Holland, das ist in den Niederlanden und gleichzeitig auch in Holland, da mal vorbeizuschauen und sich das Museum anzugucken, weil es ist vielleicht nicht so super spannend von den einzelnen Exponaten her, aber die Atmosphäre ist unübertroffen. Also, das kann ich mir nicht bestätigen. Das letzte Mal ist doch auch von da und die Sachen von da sind doch immer sehr interessant. Also auch die einzelnen Exponate sind schon. Ja, aber es ist jetzt nicht so, es sind hier nicht so Sachen, die du in keinem anderen Museum findest Ja. oder so, irgendwie sowas, sondern es ist halt ein privates Museum. Nur der Witz ist halt, dass es in dem Zustand von vor, keine Ahnung, 200 Jahren ist oder so. Okay. Und das anschließende Wohnhaus des Stifters ist auch in diesem Zustand. Das hat man später renoviert und halt dem Museum hinzugefügt, sodass insgesamt echt eine schöne Zeitreise entsteht. Teilers Museum Haarlem. Genau. Ja, nice. Stimmt, am Tag der Faulheit ist am Bütle sicher einiges los. Muss Quassel einiges an Currywürsten braten. Das Ach, ist ja das ist Prokrastination. wie macht man jetzt in Überleitung? Das ist auch eine Aufnahme. Ah, ich glaube, die kenne Eine ich. von Die ein kommen mir paar Jahren bekannt vor. später. Die kommen mir bekannt vor. Ja, genau. Also ich hatte ja letzte Woche von dieser seltsamen Geschichte um hier die Caroline Bosbach erzählt und dass sie sich da Stimmen gekauft haben soll und so. Und jetzt hat sie sich die Woche über das erste Mal jetzt zu Wort gemeldet und das wollte ich jetzt auch mal abspielen. Ich möchte mich heute bei euch und Ihnen erstmal von Herzen für die Rückmeldungen in den letzten Tagen bedanken, vor allem für den Zuspruch und die Unterstützung. Und ich weiß, Sie haben alle Fragen, das kann ich gut verstehen, aber lassen Sie mich Ihnen allen vor allem eins versichern: Ich habe mich nicht bereichert und der CDU Uhrenberg ist kein Schaden entstanden. Es gab keine Scheinrechnungen, wie von dem inzwischen entlassenen Auszubildenden behauptet. Und gleichzeitig habe ich aber auch abrechenbare Auslagen im Wahlkampf nie zur Erstattung eingereicht. Und damit gar nicht erst der Verdacht entsteht, ich hätte mich wirklich in irgendeiner Form bereichert. habe ich, nachdem diese fingierten Vorwürfe bekannt geworden sind, vorsorglich direkt 2500 Euro an die CDU überwiesen. Aber leider wird mir genau das jetzt zum Vorwurf gemacht. Also darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Jedenfalls, und das ist wichtig, hat der Kreisvorstand in seiner Sitzung am 17. Juli hier beschlossen, alle Unterlagen der Staatsanwaltschaft Köln zur unabhängigen Prüfung zu übergeben. Das unterstütze ich ausdrücklich und kooperiere hier natürlich in vollem Umfang. Und ich habe sehr großes Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz und unseren funktionierenden Rechtsstaat. Jetzt gibt es seit letzter Woche nochmal neue konstruierte Vorwürfe gegen mich. Jetzt geht es um die Wahl zum MIT-Kreisvorstand im Jahr 2023. Und diese Vorwürfe, die basieren unter anderem auf manipulierten Chatverläufen, die der Presse zugespielt wurden und sind falsch. Und derzeit wird geprüft, inwiefern ich auch gegen diese Kampagne vorgehen kann, die nur eins zum Ziel hat, nämlich meine Glaubwürdigkeit zu beschädigen. Und ich hoffe einfach, dass diese Vorwürfe zeitnah geklärt werden können. Denn gerade jetzt im Kommunalwahlkampf geht es darum, wie, von wem und mit welchen Zielen unsere Städte und Gemeinden in den nächsten 5 Jahren geführt werden. So, und da ist unsere CDU mit ihren vielen ehrenamtlichen Mitgliedern, Mandatsträgern, tollen und kompetenten Kandidaten. Und ich bitte Sie, hören Sie ihnen zu, reden Sie mit ihnen über Ihre Ideen für Gemeinde und Stadt. Denn genau darum geht es jetzt. Ja, so richtig klar ist nicht klar geworden, was er da jetzt angeblich gemacht hat. Ich habe einen kleinen Bericht gesehen. Das war so dargestellt, dass sie praktisch den Mitarbeiter veranlasst hat, eine Rechnung zu schreiben für seine Tätigkeit. Und das Geld hat sie dann aber benutzt und hat es irgendjemand gegeben oder so. Im Kreisverband, glaube ich, gespendet, genau. Also praktisch den Verband zurückgegeben, wo die Rechnung hinging. Also was ich überhaupt nicht verstehe, ist ihre Sache mit dem Geld überweisen. Ich meine, es kommt ein Vorwurf, und du überweist reflexhaft 2.500 Euro schon mal. Warum, wenn dich keine Schuld trifft? Also, und auch, dass sie sagt, irgendwie, sie konnte sich nicht vorstellen, warum das die Leute irgendwie nicht verstehen oder das nochmal als Angriffsfläche sehen. Ja, würde ich auch so sehen. Also betroffene Hunde bellen und Leute, die irgendwie Probleme haben, ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen, wollen vielleicht schon mal die Wogen glätten, indem sie Geld überweisen. Ich maße mir da kein Urteil an. Es geht mir nur darum, dass sie halt nicht versteht, dass das so eine Reaktion ausgelöst hat. Und ich würde sagen, das ist eine ganz erwartbare Reaktion. Also in den Chats lasse ich das tatsächlich so, als würde sie da irgendwie mit Geld Stimmen werben. Wobei das aber nicht so richtig beweiskräftig war, sagen wir mal so. Na gut, da steht jetzt das Wort von ihr, dass die manipuliert sind gegen den Inhalt der Chats. Aber da würde ich sagen, im Zweifel für den Angeklagten, klar kann man Chats manipulieren. Ja, genau, man kann das manipulieren auf jeden Fall. Aber was halt interessant ist, ist, dass halt wirklich diese Mittelstandsunion bei ihr da halt so enormen Mitgliederzuwachs erhalten hat. Also das ist ja so. Also, und dann fragt man sich ja dann, warum? Und da kann es natürlich diverse Gründe geben. Der da halt im Raum steht, ist, dass sie die quasi, ja, quasi mit Geld dazu motiviert hat. Und dann natürlich auch für sie entsprechend abzustimmen. Und sie ist ja zwar nicht Vorsitzende, aber irgendwie stellvertretende Vorsitzende im Tandem mit dem anderen irgendwie. Ja, so macht man das eben heutzutage. Geht so. Ich kann gar nichts finden, dass die Familie Bosbach einen mittelständischen Betrieb führt. Ja, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich das sowieso komisch finde, diese Vorfeldorganisationen, die so einen Drall irgendwie haben, aber dass dann so trotzdem irgendwelche Leute, wo man sich denkt, hä, hast du doch gar nichts mit der Mut, da dann trotzdem irgendwie da. Und na, also ich hatte ja auch erzählt, dass man mich halt für dieses Äquivalent von der FDP da auch schon angesprochen hat, ob ich da nicht Mitglied werden will, mit der Begründung, ja, das steht ja nicht nirgendwo geschrieben, dass man da dies oder jenes irgendwie für sein muss. Das vertritt ja nur die Interessen von denen und ja, schön. Also, habe ich auch nicht gemacht, aber ich meine, gut, die Leute, die mir das nahegelegt haben, die haben mir das natürlich nahegelegt, so nach dem Motto, du bist ja ein Vernünftiger und so hier. Und da ging es jetzt nicht um irgendwie, ja, bald sind Wahlen und da musst du mich wählen oder irgend so ein Scheiß. Also, ich nenne das da nicht krumm, aber ich finde es trotzdem komisch und ich fand das auch bei ihr schon komisch. Und ich finde es auch immer noch komisch. Diese komischen Vorfeldorganisationen. Ich bin ja sowieso nicht so ein Fan von diesen Parteivorfeldorganisationen, weil ich sag mal, im Endeffekt, man geht in eine Partei, weil man in der Partei den Parteikram irgendwie machen will und nicht irgendwie dann noch in tausend aufgesplitterte kleine Ja, nur. Partikularinteressenverbindungen da irgendwie. Das stimmt natürlich irgendwie, aber die Mittelstandsvereinigung in der CDU ist da gar nicht ohne. Die haben, glaube ich, relativ viel zu sagen, oder nicht? Ja, scheinbar schon, weil das war ja halt eben, die haben sie auch vorgeschlagen irgendwie. Die haben ja Hm. quasi gesagt, hier, wählt die mal. Ja, und ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu bei den Politikern, dass die einfach abchecken, wie ihre Lobby ist, sozusagen. Ne? Und ihre Lobby abchecken heißt irgendwie auch zählen, ob es reicht am Ende. Nachhelfen vielleicht und so. Das ist sicher ein wichtiger Punkt bei deren Arbeit, in deren Arbeit. Auch wenn das vielleicht nicht so richtig sauber aussieht, ne? Finde ich auch. Ja, ich meine, diese Sachen darf es halt geben. Ich finde die nur, ich bin da halt nur kein Fan von diesem, jeder macht sein eigenes Ding da irgendwie und hinterher regen sich dann wieder alle darüber auf, dass die anderen dann irgendwelche Dinge anders sehen oder so. Nicht mal irgendwie mit irgendwem diskutiert, ja, außer von der eigenen Blase und dann immer wieder wundern, dass es dann außerhalb von der eigenen Blase andere Leute andere Vorstellungen haben. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei der Mittelstandsunion kann ich natürlich nichts zu sagen. Ich weiß halt nur, dass es bei irgendwelchen liberalen Vielfalt und liberalen Frauen und solchen Sachen auf jeden Fall so ist, dass sie da dieses Problem haben, dass sie da immer in ihrem eigenen Saft schmoren und sich dann immer wieder wundern, wenn andere Leute gar nicht ihrer Meinung sind. Also. Ja. Die müssen dann immer aufgeklärt werden. So. Hier Service und Service. Aufklärung as a Service. Klugscheißen ist es Kriegt man dann. Service, ja. Genau. Hier Genau. Service-Tweet. So nach dem Motto. Das hier ist auch ein Service-Tweet. Yes. In Sehr gewisser schön. Weise. Es ist mal ein Rückwurf auf den 16.02. dieses Jahres und wir hören einfach mal der Frau Weidel zu, was sie über die kommende Kanzlerschaft von Herrn Merz so sagt. Wie wollen Sie eigentlich mit Grün und Rot überhaupt irgendwas von Ihren Forderungen umsetzen? Das müssen Sie mal erklären. Es ist überhaupt gar nichts passiert. Es ist immer nur eine reine Ankündigungspolitik und dementsprechend sollte der. Ist das geschnitten vielleicht? Also dieses komische Grinsen. Kann sein, dass jemand diesen Blick, diese Blende auf Merz da reingeschnitten hat, ja. Ja. Aber ja. Na gut, hören wir mal weiter. Lass die Der Frau Wähler mal sehr weiter. vorsichtig sein, die CDU zu wählen. Die gesamten Wahlversprechen der CDU sind nicht umsetzbar mit den Grünen oder mit der SPD oder mit beiden. Herr Merz kann nicht erklären, wie er die Forderungen, die er maßgeblich bei uns abgeschrieben hat, umsetzen will. Das ist die Brandmauerpolitik, die Sie eingeführt haben. Und dementsprechend zementieren Sie sich in linker Politik ein. Und das gehört zur Wahrheit mit dazu. Hier wird völlig Was sagen. deutlich, mit wem Herr Merz hier koalieren will, und zwar mit Grün und Rot. Und so wird er seine Politik nicht umsetzen können. Und dementsprechend sagen Sie es doch, Sie werden es nie umsetzen können. Das wissen Sie auch. Und damit täuschen Sie Ihre Sagt eigenen dann Frau, Wähler. die. Wie wollen Sie eigentlich mit Grün Ja, und das Rot war's. über. Ja, wenn Ziemlich der Wähler gelungen. die absolute Mehrheit gegönnt hätte, dann vielleicht, ne? Hatte der Frei, glaube ich, gesagt. Ja, aber völlig lächerlich. Also, wir sehen hier wie eine Partei, die halt irgendwie halb so viele Stimmen hat wie die CDU. Die CDU seit Monaten am Gängelband durch die Arena führt und die Entscheidung von Merz halt jetzt genau das hier zu machen, ja, ist halt ein Teil davon. Und für mich ist es wirklich nur noch, er möchte halt Kanzler bleiben. Und der Preis ist egal. Sieht das aus? Ja, das ist nicht von mir. Nee, ich habe extra noch was rausgesucht, weil wir jetzt zu dem Thema überhaupt gar nichts hatten, außer dem Video eben. ja, und zwar in diesem Artikel hier werden einfach nur Leute zitiert, die man jetzt halt angefragt hat zu dem Thema. Also wir wollen jetzt keine Waffenlieferungen mehr nach Israel machen. Und die CDU fühlt sich da missverstanden. Sie wollten ja überhaupt nicht gesagt haben, dass man jetzt, also man würde natürlich weiterhin alles liefern, was irgendwie der Verteidigung von Israel nach außen hin dient. Aber man dürfe ja nichts unterstützen, was irgendwelchen völkerrechtswidrigen Oh ja. Annexionen von Gaza-Stadt oder solchen Sachen da irgendwie. So wird es jetzt jedenfalls dargestellt und dass das jetzt dass man das jetzt der SPD-Fraktion hätte geben müssen, das weiß die CDU auch von sich. Und ja. Ja, aber das Ding ist ja, also nach allem, was man liest, ist es ja eine reine Merz-Entscheidung gewesen. Weder Partei noch CSU sind da wohl einbezogen worden und dementsprechend reagiert die Partei ja auch gar nicht. Ich habe sehr viele Sachen gelesen auf Twitter von Leuten, die gesagt haben, ich trete jetzt aus. Das war's, endgültig. Ja, was mit Krisensitzung auch gelesen heute, meine ich. Genau, der hat ja heute auch eine Rechtfertigungsrede gehalten. Und Söder hat auch gesagt, das macht die CSU nicht mit. Also bin gespannt. Also eigentlich müsste die Vertrauensfrage gestellt werden, nach meiner Meinung, weil so ein Alleingang ist auch überhaupt nicht in unserer Demokratie vorgesehen. Ich habe ja schon ein halbes Jahr vor der Wahl gesagt, der Merz hört sich an wie so ein Sozialdemokrat und jetzt macht er wieder genau so ein sozialdemokratisches Gewiesel hier aus der Situation rauswieseln, erst allen was zusagen, dann wieder rauswieseln, dass das nur für dies und das gilt und so weiter. Es ist ein furchtbarer Akt. Es ist wirklich erbärmlich, sich dann zu gucken. Ey. Ja, aber dabei schmeißt er halt die Beziehung zu Israel, wenn wir uns die als Vase vorstellen, auf einem alles Stock, schmeißt er die runter und schmeißt sie Scherben, Staatsschuld, damit er seinen Traum leben kann. Ja, und es gab ja auch noch diese, wo war das denn noch her? War das aus seinem Tweet oder so? Ich erinnere mich jetzt erst, dass es ja auch noch irgendwie diesen Zusammenhang dahergestellt wurde zu innenpolitischer, dass man innenpolitisch irgendwie Unruhe hat oder so. Ja. Er hat gesagt, so nach dem Motto, durch das, was Israel da macht, haben wir in Deutschland den Stress mit diesen Leuten. Was ich auch zutiefst erbärmlich finde. Ja, das ist eine starke Untertreibung, aber ja. Also, es ist eine absolute Bankrotterklärung. Ja. Und ich meine, der Iran begrüßt diese Entscheidung. Die offizielle Botschaft des Iran in Deutschland begrüßt diese Entscheidung. Spätestens hier muss man sich Gedanken machen, bin ich noch auf dem richtigen Dampfer? Und die Hezbollah und die Hamas jubeln, weil sie jetzt endlich von allen weichen europäischen Staatschefs das kriegen, was sie mit ihrer Geiselnahme, Mord, Massaker und hundertfacher Vergewaltigung erreichen wollten. Bravo! Helmut Schmidt hat gesagt, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Das war eine wirklich gute Richtschnur, dass man die so einfach über Bord wirft, nur weil man irgendwie Kanzler bleiben will. Der Ahoi Poloi hat auf Twitter irgendwie gestern gepostet, das Merzel muss weg. Und das ist genau richtig. Weil sonst verfallen wir hier auch jetzt die restliche Zeit seiner Regierung in eine unerbärmliche, bleischwere Starre, die nur unterbrochen wird von der Durchsetzung von irgendwelchen SPD-Talking. Ja. Ja, er musste das mit der Richterabwahl wieder gerade rücken, deswegen hat er das dann zugesagt. Ja, und deswegen verschärfe ich das Verhältnis zu Israel. Gerade noch die Kurve gekriegt. Israel. Ich meine, bisschen historische Verantwortung. Und ich höre die Rechten in unserem Chat schon wieder jammern, aber es ist nun mal meine Linie. Israel gehört zu den demokratischen Staaten. Israel gehört zu den Bollwerken gegen den Islamismus. Und deswegen bin ich solidarisch mit denen, bevor ihr fragt. Ja, und ich finde es auch krass eigentlich, dass die SPD sich dann gerade sowas irgendwie aussucht, als das, was sie dann irgendwie haben wollen. Also, lässt ja auch schon tief blicken, wo die sich hin orientieren, was ihre Wählerklientel in Zukunft sein wird. Weil ich glaube nicht, dass irgendwelche Malocher in Deutschland irgendwie sich da Gedanken drüber machen über angebliche Hunger in Gaza. Ja, im Chat wird auch gefragt, was wir denn liefern überhaupt an Israel. Ja, laut Kontrafunk nichts Besonderes, irgendwie angeblich 1000 Schusswaffen oder so. Weiß ich auch nicht genau. Wir haben auch mal Atom-U-Boote geliefert oder sowas. Ja, die werden in Gaza, glaube ich, nicht zum Einsatz kommen. Das ist richtig, deswegen zählen die auch eigentlich nicht, aber wirklich alles war mit den 1000 Schuss, das glaube ich immer noch nicht. Ne? Nee, also ich denke auch, also der Großteil von den Sachen, die wir liefern, wird da nicht zum Einsatz kommen, wie die U-Boote oder die Flak. Aber es werden wohl auch Granaten und Munition und so ein Kram geliefert, obwohl ich mir das fast nicht vorstellen kann, weil Israel ja doch schon eine starke Rüstungsindustrie hat. Aber das sagen zumindest die Auguren auf Twitter. Genauer habe ich mir das jetzt auch noch nicht angeguckt, was wir da wirklich liefern. Wahrscheinlich haben die wirklich jetzt irgendwelche Überkapazitäten, Aufträge nach Deutschland gegeben oder so, weil sie nicht mehr konnten. Ja, was auch immer. Ja, Chat sagt auch schon jemand Helme. Das war ja unser erstes Angebot in die Ukraine. Ja, das stimmt aber nicht. Die Helme waren bestellt, ehrlich gesagt. Und der Joacino Dagona, ich glaube, du verstehst mich nicht richtig. Ich habe keine Schuld am Holocaust, an der Shoah oder an dem, was die Nazis getan haben, aber ich habe schon die Verantwortung dafür zu sorgen, dass genau das eben nicht passiert, was gerade in Deutschland passiert, nämlich dass wir zulassen, dass Juden wieder angegriffen, ausgesondert und von bestimmten Schichten zum Freiwild gemacht werden. Ganz einfach, das sehe ich schon als meine Verantwortung. Und das hat nichts mit Schuld zu tun. Und es hat nichts damit zu tun, dass mich da jemand zu zwingt, sondern ich tue das aus Anstand und einfach Menschlichkeit. Und da wird es ja auch nicht aufhören. Also und westabendländische Aufklärung und solchen Sachen. Ja, wir sind sowieso die Nächsten. Also diese Leute, die da jetzt aktuell da, ist ja nicht so, dass die dann sagen so, ja, ach, das waren ja hier die Einzigen irgendwie. Das sind ja die ganzen Ungläubigen. Und die Ungläubigen sind wir alle. Ja. Ja, fragt sich, wer sich durchsetzt dann politisch, ne? Also, das heißt, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Fortuna Düsseldorf. Oh, das hat wehgetan. Oh. Ja, aber nicht so wie die 2-0-Klatsche, die sind gekommen. Oder Hannover 96. Ja. Ja. Wir haben uns intensiv mit schon, weiß man, beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen. Info-Tweet. Das ist ein israelischer Spieler, ja. Dem Namen nach würde ich das vermuten, ja. Ja, aber der hat wohl auch ziemlich harte Sachen geäußert zum Thema Gaza-Krieg. Also, von da kam aber noch nie ein guter Fußballer, glaube ich. Ich kann das auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite sehe ich halt auch ein weiteres Einknicken, aber bei dem NRW-Verein wundert mich das auch gar nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen, NRW ist sowieso ein bisschen lost. Ja, aber traurig, dass sowas jetzt inzwischen halt auch den Sport bestimmt. Viel Spaß noch. Ja, die Diskussion ist jedenfalls entsprechend, ne, darunter. Also schade, dass das nötig ist oder dass die Leute das so vermehrt machen. Aber ja, es reicht offensichtlich dazu oder an, ja. Ja, und hier haben wir Linda Sassoor, könnt ihr euch noch erinnern? Das ist ja eine Dame, die damals diese Frauenmärsche in Amerika organisiert hat. War die nicht auch Teil von diesem Squad? Nee. Irgendwie, nee. Zum Squad gehören dann irgendwelche Abgeordnete. Okay. Du folgst sie wahrscheinlich mit Ilhan Omar. Das mag sein, die sehen mit ihren komischen Lappen eh alle gleich aus. Genau, und außerdem war ja Linda Sassoor, also als sie da aufgetreten ist, wussten alle Leute eigentlich sofort, okay, die Frau hat ein Kopftuch, mit anderen Worten, die ist nicht ganz koscher. Und Wunder, oh Wunder, kurze Zeit später, ja, ist sie dann gegen alle möglichen Leute, vor allen Dingen halt gegen, also jetzt zum Beispiel Ayan Hirsi Ali gesagt, sie, also, ich kann es nicht mehr wörtlich wiedergeben, aber es lief irgendwie darauf hinaus, weil die ist ja beschnitten worden, dass man ihr irgendwie ihre ganze Weiblichkeit hätte wegnehmen sollen oder so. Also, lauter so eine echt Zeug. Sympathische junge Dame, ui. Und was ja auch ganz interessant bei ihr war, dass sie rückblickend, als ich dann irgendwann nochmal reingeschaut hatte, wer da eigentlich alles damals bei diesem, nach der Kölner Silvesternacht, bei dem Hashtag ausnahmslos da mit dabei war. Und da war tatsächlich ihr Name mit in der Liste. Damals kannte sie noch niemand, aber sie hat da schon ihre Wellen auch nach Deutschland gewählt. Und jetzt war sie hier bei irgendeiner Veranstaltung. Hier ist auch dieser Mehdi Hassan, heißt er, glaube ich, den wir letzte Woche hatten, mit den Zuma-hier Nazis. Und der sitzt jetzt da daneben und guckt ganz grimmig. Dann haben wir was zu sagen. Jetzt zwar auf Englisch, aber es geht ganz schnell. Fine, and we're all going to be on different sides of the strategy. But in my opinion, on an issue like Palestine, you got to choose the side of the oppressed. And if you're on the side of the oppressor, or you're defending the oppressor, or you're actually trying to humanize the oppressor, then that's a problem, sisters and brothers. And we got to be able to say that is not the position of the Muslim American. Fine, and we're all gonna be. Ja, also Israel sind die Unterdrücker und es ist nicht okay, auf deren Seite zu sein. Und es ist auch nicht okay, die zu humanisieren. Krass. Sie versteht auch wieder nicht, dass wir mit der gleichen Argumentation auch ihre religiöse Gruppe ins Visier nehmen könnte. Ne? Aber das ist hier nicht klar. Die nur unterdrückt werden. Nee, muslimische Unterdrückung gibt es ja nicht. Nee, Unterdrückung durch Muslime gab es nie, gibt es nicht und die war noch nie in Wien. Frag mal die Griechen und die Ungarn, wie die das sehen. Den Deutschen geht es besser denn je. Merkt ihr das auch? Also, ja, das geht jetzt wahrscheinlich wieder um die Höhe der Einkommen oder irgendwie sowas. Aber das habe ich ja schon mal gesagt, das ist alles inflationsbedingt. Wird es eh immer mehr. Das sind meistens so Nichtsaussagen. Ne? Schauen wir also auf das, was sich für die Menschen verbessert hat. Allen voran das Wesentliche. Wir sind immer noch eines der Länder mit der besten Gesundheitsversorgung weltweit. Hoffen wir mal, dass das nicht so schlecht altert, dass es noch innerhalb der Löschfrist revidiert wird. Ich habe so Horrorgeschichten letzte Woche wieder gehört von Leuten, die Spezialistentermine brauchen. Also mit wirklich dringenden Sachen gesagt kriegen, warten Sie mal 3 Monate. Also ja. Wir haben eins der besten Gesundheitsversorgungssysteme weltweit. Man muss auch kaum was zuzahlen und es ist auch nicht in den letzten Jahrzehnten konsequent alles rausgestrichen worden, was das mal ausgemacht hat. Und was er auch nicht sagt, ist, dass es komplett in Schieflage ist wegen der besonderen Belastungen, denen es aktuell ausgesetzt ist. Wir zahlen weniger Geld für Handytarife als noch vor vielen Jahren. Ist das nicht geil? Wow. Das ZDF, ey. Schade, dass ihr alle nicht hier neben mir sitzt, weil ich brauche jetzt wirklich jemanden, der mich kneift. Kannst aber selber auch, guck mal, wenn du deinen Unterarm vorstellst und dann nimmst du die andere Hand. Ah ja, doch, tut ein bisschen weh, ja. Ich glaube, ich träume nicht. Wir fliegen verhältnismäßig günstig in den Urlaub. Hurra, welcher Urlaub. Das ist cool, oder? Ich bin das letzte Mal in ein Flugzeug eingestiegen, das war 2011. Das heißt verhältnismäßig, also als wenn die Preise, als wenn die Flüge dann nicht auch teurer geworden wären, als wenn die Preise dann nicht angezogen hätten. Und als wenn man uns das nicht gerade massiv malig machen würde mit immer neuen Zuschlägen. Aber du könntest das, wenn du nur Geld hättest. Wir haben einen riesen. Sollst du mal Luisa Neubauer und den Grünen erzählen? Ja, rächt das doch nicht auf, dass ja alles schlecht wird. Ihr könnt doch immer noch fliegen für günstiges Geld. Das ist ja auch eine gute Idee. Wir haben ein Riesenangebot an Musik oder Filmen, die wir kostengünstig streamen können. Phänomenal. Kleinkinder. Sollen wir die essen, ja? Sollen sie noch Netflix essen? Manche Leute lassen sich hier von Hollywood doch schwer verwirren, ich weiß ja nicht. Kleinkinder können früher in frühkindliche Bildungseinrichtungen geschickt werden. Ja, ich möchte noch mal zu dem Riesenangebot sagen. Ja, so. Genau, wir haben einen riesen Deckkatalog von damals, als die Welt noch in Ordnung war. Als noch gute Filme gemacht worden sind. Und danach kamen immer nur die Remakes und so weiter. Ne? Pandering the Pandaverse. Der French Taunter sagt genau das, was ich auch gedacht habe, als ich das gelesen habe. Brot und Spiele. Das ist die Liste von Brot und Spielen. Also früher gab es irgendwie Gladiatoren und so und Wildtiere. Und heute gibt es halt Netflix, Urlaub, Handy-Tarif. Ja, mehr Beziehungen, mehr Familien, mehr Kinder oder sowas. Ne? Nee, das spielt ja keine Rolle. Ne? Nee, Kleinkinder können ja früher in frühkindliche Bildungseinrichtungen geschickt werden. Nee, klar. Das ist gut auf deren Rechnung. Den wird den Mutter aber auch im Mutterleib schon was vorgerechnet. Ne? Ist doch super, dann kannst du früher wieder mal lochen gehen. Schließen wir den Pay Gap, genau. Und auch im Rhein kann man heute schwimmen, weil er sauberer ist als noch vor 20 Jahren. Tada, tada, das sind die Sachen, worauf es ankommt. Merkt ihr es? Tja, Hashtag reingefallen. Ich merke direkt, wie es mir besser geht denn je, das dadurch, ne? Dass ich im Rhein schwimmen kann, der 70 Kilometer. Gerade letztens ist auch wieder jemand ertrunken und Düsseldorf denkt drüber nach, das komplett zu verbieten, weil die Leute ständig durch die Scheißströmungen irgendwie... Ja, kein Problem. Ja. Die Liste des Guten könnte man noch länger fortsetzen. Es fehlt bei vielen Deutschen an innerer Zufriedenheit. Es ist eine reine Verbesserung. Eine reine Verbesserung? Die innere Zufriedenheit. Ihr seid nicht innen drin zufrieden, deswegen ist es so schlimm hier. Also schön hier. Also ja, ich meine, sicher. Wir brauchen so dringend ein Gesetz. Laufen rum, das mit der Flippe rum, aber trotzdem. Wir brauchen ein gutes, aber du kannst so Streaming gucken, Gesetz. Das sind ja nicht die Punkte, die dagegen sprechen. Nicht den Staat delegitimieren hier. Noch ist Internet offen für den Amerikaner. Diese Freiheit und so. Du kannst doch Freiheit. Du kannst entweder Netflix oder Prime gucken. Ja, genau. Genau. Die Freiheit, die ich liebe. Und bei Prime kannst du noch alles dazu abonnieren. Und dann erklärt uns der Artikel auf, dass es 8 Arten von Kapital gibt, nämlich das ökonomische Kapital, gemessen an BIP. Gott. Hinzu kommt das Sozialkapital, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt, Familie und Freunde. Ebenso wichtig ist das Humankapital. Das ist auch so schön. Aber eben, das wird nicht gesagt, wie viele Freunde die Menschen jetzt hinzugewonnen hätten oder so. Das ist immer ein wichtiges Kapital. Das ist von daher jetzt den Leuten irgendwie nicht besser unbedingt. Wenn man irgendwas immer zahlen hätte. Ja. Ebenso wichtig ist Humankapital, was ich einen absolut abartigen Ausdruck finde. Ja, das heißt Wissen und Bildung. Für das Wohl eines Landes ist es entscheidend, dass es auch kulturelles Kapital gibt. Dazu gehören Museen, Religionen und Bauwerke. Ja, genau. Und welches davon sprengt die anderen zwei? Dazu körperliches Kapital, also physische und psychische Gesundheit, sowie spirituelles Kapital, wo es um den Geist und innere Zufriedenheit geht. Besonders wichtig die Fähigkeit, all das zu vernetzen und so weiter. Außerdem ist Naturkapital entscheidend für das Wohlbefinden. Das kann beim Joggen durch den Wald sein, aber auch beim Spaziergang am See zu entspannen. Meinst du etwa Gene? Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Und auch Moralkapital ist zu berücksichtigen, also die Reputation und das Ansehen einer Person, aber auch Nation. Ja, da haben wir ordentlich reingeschissen die letzte Woche. Zugegeben, bei manch einem Staatsführer derzeit muss man beim Moralkapital erhebliche Abstriche machen. Ja, ich weiß, wen ihr meint, aber ich weiß auch, wen ich meinen würde. Auch wenn die Wirtschaft weiter wächst, das beobachtet man gerade in den USA. Und da gab es eine Studie und die hat ergeben, dass Finnland das glücklichste Land ist, wegen Demokratie und selbst. Ja, bestimmt. Sie finden die Skandinavier haben seit über 100 Jahren Demokratie, sagt der Experte, und selbige erhöht das Wohlbefinden. Die Amerikaner haben auch weniger Sonne da oben und eine höhere Alkoholiker- und Suizidrate. Es gibt übrigens keinen Zusammenhang zwischen Klima und Wohlbefinden. Ja. Da reiße ich dann komplett die Bude ab. Weil ja, vielleicht ist das ja die Lösung. Die Unglücklichen sterben einfach, da gibt es nur Glückliche. Das ist doch so heute. Das ist doch so, die schlimmsten Unglücklichen nehmen sich selber raus und die anderen Unglücklichen sterben früher, weil sie komplett kaputt sind. Ja. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Klima und Wohlbefinden, weil die Portugiesen, da sagen nur 3-5%, dass sie sehr zufrieden mit dem Leben sind. Ja, aber zum Beispiel in Griechenland werden die Leute deutlich älter, in Italien werden die Leute älter als hier bei uns und so. Also das finde ich einen komplett idiotischen Satz, also mit allem Respekt vor dem Experten. Zurück nach Deutschland, es gibt den Katzenjammer nach Corona, ein minimales Wirtschaftswachstum, Krieg, also in Europa. Aber die allermeisten Dinge haben sich hierzulande doch gut entwickelt, sagt der Experte Enste. Warum kommen so viele Menschen nach Deutschland? Weil sich die meisten Menschen hier wohlfühlen. Und Vertrauen in die Institutionen haben. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen und die Demokratie. Ja, das ist der Grund, warum die Leute kommen. Wegen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem Rechtsstaat und der Demokratie, ganz bestimmt. Ja, auch wegen dem Rechtsstaat vor allem. Das sind die drei Punkte, ja. Und weil wir schon beim Thema Politik und Demokratie sind, kommt ein politischer Seitenhieb während unseres Gesprächs. Na komm, wen seitenhiebt er? Merz? Mamon? Lindemann? Uff. Einfacher. Ja, den Fatscher. Nee. Seitenhieb. Die AfD lebt von den negativen Botschaften. Sie spricht von der Spaltung der Gesellschaften, von Krisensymptomen. De facto sei das aber gar nicht messbar. Das würden Studien zeigen. Ja, weil er rein jetzt beschwimmbar ist oder so. Ja. Für das Gelingen eines Lebens seien doch ganz andere Dinge entscheidend. Schauen wir auf den Fußball und das Sommermärchen 2006. Da gab es kollektive Freude und Zusammenhalt. Damals war die Bahn aber auch schon unpünktlich. Alter, wenn ich 2006 die Bahn mit dem Zustand von heute vergleiche, ist es wie, als hätte ein Krieg stattgefunden. das ist vollkommen lächerlich zu sagen, die Bahn war damals auch schon, ja, war sie ab und zu. Aber die war noch nicht so im Arsch wie heute und vor allem war sie noch nicht so asozial wie heute mit dem Geschrei und mit aller Herren Länder, die durcheinander brüllen und absolut asozial beim Ein- und Aussteigen sind. Und ah, das ist echt lächerlich. Und dann lachen wir beide, die Interviewerin und der Experte. Ängste spaziert weiter am Nordseestrand entlang, hemmungslos optimistisch, dass die Deutschen bald wieder zufriedener werden. Gründe dafür gibt es genug. Ja, ohne Verhaltensökonom. Alter Schwede, ey, Verhaltensökonom, ey. Gründe gibt es genug, ja. Gründe gibt es genug? Eben. Alter Schwede. ZDF, 18:36, jeden Monat. Tsching. Viel Spaß. Ist das diese Watchmen-Story mit dem Clown, der in die Stadt kommt? Will der auch 18:36 haben? Krisen so die Führreiche. Okay. Genau. Surplus, das Wirtschaftsmagazin sagt euch jetzt, wie wir aus der Krise rauskommen. Und zwar, indem wir Leute, die erfolgreich sind, bestehlen, damit sie für die Fehler aufkommen, die Politiker gemacht haben. Ist so eine coole Idee, oder? Wo ist denn dieser dämliche Artikel? Ich hatte den da irgendwo. Surplus, da. Ja, es geht um die Lücke im Finanzierungshaushalt bis 2029. Zig Milliarden. Bis 2029 fehlen 74 Milliarden. Und wir wissen alle, wir können nicht sparen. Und das begründet der Mann hier auch. Wenn gespart wird, dann trifft das nur die unteren Schichten. Deswegen müssen die Reichen bestohlen werden. Der wesentliche Ansatz ist stärkeres Wirtschaftswachstum. Damit werden auch die Einnahmen des Staates gesichert und erhöht. Wow. Voll new to me und so. Tatsächlich würde höheres Wachstum helfen. Nach der üblichen Faustformel verbessern sich die Haushaltssituation des Bundes um gut 2 Milliarden Euro, wenn das Bruttoinlandsprodukt um 10 Milliarden Euro zunimmt. Größtenteils bedingt durch höhere Steuereinnahmen. Klar ist auch, dass sich die Konjunktur zuletzt leicht verbessert hat und dass viele Milliarden für Infrastruktur und Rüstung der Konjunktur einen zusätzlichen Schub verleihen dürften. Ja, 1,7% schätzen manche Leute für 2026. Ich meine, manche Leute heißt wahrscheinlich Marcel Fratscher, aber ja, also hier wird schon mit Geld gerechnet, das noch gar nicht da ist. Das wäre eine sehr erhebliche Verbesserung, würde diese riesige Finanzlücke jedoch bloß um etwas mehr als die Hälfte schließen. Und das ist schon eine eher optimistische Rechnung, bei der bis 2029 keine größeren konjunkturellen Störungen auftreten dürften. Natürlich ist es auch nicht völlig ausgeschlossen, dass alles noch viel besser kommt. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Puffer in der Finanzplanung. Und am Ende könnte sich alles in Wohlgefallen auflösen. Kicher. Ich glaube eher, dass die Ampel so übel kreativ Buch geführt hat, dass wir noch viel größere Löcher entdecken werden. Und da wird uns jede Woche dann irgendwie ein neues präsentieren. Insofern ist tatsächlich eine Debatte darüber notwendig, wie die aller Wahrscheinlichkeit in erheblicher Größe fortbestehende Haushaltslücke perspektivisch geschlossen werden kann. Die progressiven Parteien, vor allem die SPD, in Regierungsverantwortung dürfen das Feld nicht den Strukturreform- oder Kettensägen-Fanatikern überlassen. Diese vertreten nur das vermeintliche Patentrezept aus Deregulierung, Schwächung von Arbeitnehmerrechten und Gewerkschaften, Kürzung öffentlicher Daseinsvorsorge und vor allem Sozialabbau. Woher kommt die Haushaltslücke? Ihnen zufolge ist die Haushaltslücke Ausdruck eines überbordenden Staates, der schon seit langem über seine Verhältnisse lebt und der nun endlich radikal zurechtgestutzt werden müsse. Eine solche Kürzungspolitik wäre jedoch gesamtwirtschaftlich schädlich, würde die soziale und politische Polarisierung weiter vorantreiben und damit möglicherweise am Ende die Demokratie gefährden. Also können wir jetzt nicht sparen, keine Kettensäge, kein Millet hier, sonst geht die Demokratie kaputt. Ganz schön Blödsinn. Würde sich die SPD an einer solchen Politik beteiligen, wäre es vermutlich auch das Ende der SPD als politisch relevante Kraft. Das habe ich schon so oft gehofft und immer wieder kommen zurück. Aber offensichtlich muss ein anderer Ansatz her, der den Sozial- und Wohlfahrtsstaat entschieden verteidigt und sich für den Wohlstand der großen Mehrheit der Bevölkerung einsetzt. Das geht nicht, beides. Beides ist nicht möglich. Entweder du bezahlst Millionen von Leuten, die nichts einzahlen, alles, und zwar richtig dicke, wenn sie genug Kinder und Frauen haben, oder die Bürger dürfen so viel von ihrem Geld behalten, dass sie ein zufriedenes Leben führen können. Es geht nicht beides, Herr Forscher, Dingsbums, was auch immer. Ja, und der sagt, ja, ehrlicherweise beruht die Lücke zum Teil tatsächlich auf fragwürdigen Leistungsausweitungen, beispielsweise bei Mütterrente, Senkung der Gastro-Mehrwertsteuer, Erhöhung der Pendlerpauschale. Okay, du möchtest das, ist nicht das Problem mal so ersticken. Das ist schon mal sehr schön. Nee, Problem ist auch Verwaltung an sich, dass die Verwaltung sich mit sich selbst beschäftigt andauernd und sich in Sachen einfallen lässt oder auch Gesetze erlassen werden, die eben dazu beiträgt, dass das Mehrwert, die blöde Bürokratie. Wir verbieten dies und jenes, ja, dann muss das auch einer kontrollieren. Und zack, hast du wieder eine neue Abteilung. Ne? Nee, das Problem ist in Wirklichkeit, das sagt er hier auch relativ ehrlich, dass wir viel zu hohe Zinskosten haben, 32 Milliarden. Ja, das dazu gut. Kommen Schuldentilgung von 9 Milliarden, das sind 41 Milliarden jährlich. Und wenn, ja, das sind halt die Sachen, die während Corona und so, da wurde aufgenommen, wo es ging und gib ihm und Halleluja und alles zum Schornstein raus und hier noch was und da und Masken kaufen. Ja, und jetzt haben wir die Scheiße. Also doch Versäumnisse der Politik. Also doch, meiner Meinung nach, müssten die Einschnitte nicht, da bin ich sogar mit ihm einig, dass die Einschnitte nicht zulasten der Leute gehen sollten, die eh schon sehr wenig haben. Ja, aber wie immer, die Ausgaben des Staates steigen stärker als Inflation und Löhne zum Beispiel halt, ne? Also, ja gut, der ganze Artikel tanzt damit natürlich. Der Anteil, den die abnehmen, ist wird einfach immer größer dadurch, ne? Der ganze Artikel tanzt natürlich um den Elefanten, der den größten Teil des Raums einnimmt, geschickt herum und erwähnt die Migration und den ganzen Kram mit keiner Silbe. Ne? Im Gegenteil, er rechnet diese Leute einfach unter die Masse der Bevölkerung, die vom Sozialstaat abhängig wären, die halt damit getroffen würden. Aber das Geldverschwendung durch Klima auch nicht, ne? Oder was? Maßnahmen wären sinnvoll, mit denen konkret für den Bund sozialgerechterweise ein erhebliches Mehraufkommen von zum Beispiel 20 Milliarden Euro jährlich erzielt werden könnte. Wer sind denn diese Reichen? Wo sollen denn 20 Milliarden herkommen? Wo sollen die denn herkommen? Wer ist denn dann reich? Bin ich reich, weil ich regelmäßiges Einkommen habe? Korrekt. Sinnvoll wäre eine Vermögensabgabe. Du hast gespart, gib mir doch mal dein Geld. Wunderschön, genau das, was ich vom Staat erwarte. Oder ein Krisensolidaritätszuschlag zur Einkommen- oder Körperschaftssteuer. Wunderbar, dann kriegen wir das wieder doch. Dann zahlen das doch wieder alle, die arbeiten gehen. Also er könnte relativ gezielt auf die oberen 5 bis 10 maximal 10% der Einkommensverteilung zugeschnitten werden und würde insofern tatsächlich solidarisch von starken Schultern getragen. Da habe ich erhebliche Zweifel von. Da haben Gerichte in der Vergangenheit regelmäßig Korrekturbedarf angemeldet, wenn es darum ging, einer gewissen Schicht Sachen aufzudrücken. Ja, aber da machen wir einfach neue Richter rein, dann wird das schon gehen. Ja, genau. Und ich habe auch gerade mal geschaut, ich war mal auf Surplus, da habe ich geklickt. Aber das geht ja schon gut los. Herausgeberkreis Adam Tooze. Das ist dieser englisch-deutsche Marxist, der so stolz drauf ist, dass seine Großeltern für Stalin spioniert haben. Oh mein Gott. Maurice Höfgen. Ja, Linkspartei. Gut, das sind halt nur auch viele. Ich liebe ja diesen Cartoon, wo der Mensch in die Hölle kommt und in den Himmel kommt und Gott sagt, hier, wir haben voll die große Bibliothek zu Wirtschaftswissenschaften. Und dann nimmt er Bücher aus dem Regal und sagt, wir sind ja alle von hier, Höfgen. Und dann nimmt der Gott seine Maske ab und ist der Teufel. Oder Marcel Fratscher. Je nachdem, welche Version von dem. Ja, aber Thomas Piketty, ne, das ist ja hier Kapital im 21. Jahrhundert. Luisa Neubauer, meine Wirtschaft. Die kennt sich auch aus. Und dieser Name hier sagt mir mittlerweile auch was. Aya Jaff, das ist eine, die hat auf der letzten Republika einen englischsprachigen Vortrag gehalten, obwohl sie in Deutschland wohnt. In Deutschland auch, glaube ich, geboren und aufgewachsen ist. Und die war mal irgendwie unter dem Fittich von irgendeinem Silicon Valley-Guru und deswegen gilt die irgendwie als Also ich hatte noch nie das Gesicht von der gesehen. Ja, hier Forbes 30 unter 30, bla bla, hat irgend so ein Startup gegründet, wo die Leute gesagt haben, ja, mal schön, also sie meinte so, ja, das bringt nicht das, was ich will, ich brauche mehr Zeit. Und die haben gesagt, ach wieso, verkauf einfach weiter, mach Streichgeld ein. Also das ist man auch erwartet von irgendwelchen Startups. Das ist ja auch Beschiss, so in vielen, vielen, vielen Bereichen. Ja, und ihr neues Buch ist die Broligarchie, die Macht der Tech-Elite. Also das hat ja auch zur Republika dieses Jahr gepasst. Da war ja viel so diese Geschichten. Und die hat halt auch einen Vortrag gehalten, den wir uns aber wahrscheinlich nicht angucken werden, weil der halt auf Englisch war. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Das war auch so sehr... Und die hat auch irgendwie ein Buch geschrieben über Anlegen an der Börse, was mich da total gewundert hat, weil nachdem ich den Vortrag geguckt hatte... Hätte ich die da eigentlich nicht gesehen, irgendwie im Anlagetipps zu geben. Ich dachte ja, das wäre so ein ja neoliberaler Quatsch, dass man irgendwie seines eigenen Glückes Schmied ist und bla bla. Also das ist das Surplus-Magazin, das hat mir auch eigentlich der Name schon direkt verraten, weil das ist ja auch dieses Ding von Surplus-Value irgendwie mehr, in der marxistischen Ideologie, dass man irgendwie sagt, die Leute werden ausgebeutet, weil man ja dann irgendwie die ja nie das verdienen, was sie eigentlich verdienen, weil sie eigentlich die ganze Arbeit machen, aber der böse Kapitalist, der schöpft dann halt das ab, was halt da das Übergewinn-Kram ist und das ist halt die Surplus Value auf Englisch und weil man ja super worldly business people ist, nennen wir das halt Surplus. Das würde ich übrigens mit Mammon ungefähr übersetzen, so ja, so ein Zugewinn, den man sich selber zuzuschreiben hat oder so, der irgendwie nicht gerechtfertigt ist unbedingt. Surplus dürfte das entsprechen. Aber ich möchte euch den letzten Satz unbedingt noch vorlesen. Je nach Größe der tatsächlich existierenden Haushaltslücke könnte das am Ende zu wenig sein. Der Krisensoli wäre jedoch ein wesentliches Element einer Anti-Kettensägen-Strategie. Und der Ned Aronnax hat gesagt, als Single gehört man wohl mit ca. 3,5 schon zu den oberen 10%. Ich weiß jetzt nicht, ob das Brutto oder Netto ist, aber ja, heißt, ich würde den zahlen. Wunderschön. Brauche ich dringend weniger Geld auf dem Konto. Ja, reißt ja nicht ab, ne? Ihr kennt das Spiel. Männer, weiß, alt, böse. Und hier haben wir jetzt Martina Lackner. Ich bin schon Psychologin erklärt Phänomen. Ganz großartig. Fühl ich Psychologin erklärt Phänomen. Leute, die nicht so sind wie ich, sind total radikal und verdreht. Und was ist nur mit ihnen los? Für viele Männer über 60 ist der Eintritt in den Ruhestand ein tiefer Einschnitt. Für manche folgt ein Rückzug aus dem sozialen Leben hinein in digitale Räume, in denen sie sich emotional aufgehoben fühlen und zunehmend radikalisieren. Die Arbeitswelt, jahrzehntelang Ort für Leistung, Anerkennung und Selbstwert, fällt im Ruhestand plötzlich weg. Die Kinder sind längst ausgezogen, die Ehe vielleicht in die Brüche gegangen. Freunde, Arbeitskollegen bereits verstorben oder krank. Der Alltag wird stiller. Rollen, die früher wichtig waren, wie Versorger, Entscheider oder Fachmann, verlieren an Bedeutung. Gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft rasant. Neue Werte, politische Debatten und Lebensstile, die vielen fremd oder sogar bedrohlich erscheinen. Gott, wenn ich könnte schon. Was ist denn der Grund für diese Analyse, ich meine, oder für diesen Versuch? Was ist denn mit den Männern? Was machen sie denn falsch? Die sind radikal. Die verstehen nicht, dass jetzt andere Zeit ist, Regenbogen und so. Mann, die waren schon nicht mehr radikal. In diesem Kontext wird eine Entwicklung immer sichtbarer. Die eskapistische Radikalisierung älterer Männer im digitalen Raum. Gemeint ist damit ein Rückzug aus dem sozialen Leben hinein in die digitalen Räume, in denen sich Männer emotional aufgehoben fühlen und dort zunehmend radikale politische oder ideologische Positionen einnehmen. Das kann bis hin zur Ablehnung demokratischer Prinzipien, zur Anfälligkeit für Verschwörungstheorien oder zur Nähe zu extremistischen Gruppen führen. Hast du Angst vor einer Rentner-RAF oder von rechts oder wie? Ja, der Reus, wie hieß er? Ach so, der Reus, stimmt. Das Vorbild wahrscheinlich. Obwohl die auch nicht viel gemacht haben, scheinbar. Da ist dann seit 30 Verhandlungstagen der Prozess und man hat noch nichts Schlimmes gehört. Der basierte Brudi hat irgendwie die Woche, glaube ich, auf Twitter sowas geschrieben im Sinne von, das ist halt, die machen das Ding so als Tutorial-Prozess, weißt du? Für die Gerichte und wie man das dann macht und lalala. Und, nein, ne? Und dann damit man halt später einen Ablauf hat, wenn man halt mehr Leute noch wegen solchen Sachen. Ja, die Argumentation von so Reichsbürgern ist immer relativ kompliziert. Von daher müssen die dann entweder noch argumentieren können dagegen. Das stimmt schon. Ne? Da muss man ein bisschen gucken, wie man es macht. Das geht nicht so aus dem Stegreif, glaube ich. Psychologen sprechen in diesem Kontext von einer Kompensation des Identitätsverlusts. Der Übergang in den Ruhestand kann eine Art Entwertung der eigenen Person auslösen. Das Gefühl, plötzlich ein Niemand zu sein, an Bedeutung verloren zu haben und damit auch an Respekt und Anerkennung. Heißt das sowas wie, wenn die Kinder plötzlich die Mutter nicht mehr brauchen oder so? Und das sind die Mütter nicht auch? Gibt es da sowas vielleicht? Hm? Ich meine, das jetzt hier nur auf Männer zu beziehen, ist ein bisschen lächerlich, oder? Alle haben mal ihre Lebenskrisen und werden vielleicht ein bisschen komisch, aber. Ja, aber die gehen halt dann ins Internet wieder und radikalisieren sich, Mammon. Das ist der Unterschied. Frauen doch auch. Nein, aber nie. Mammon. Ach so, ja, okay. Die berufliche Rolle, die über Jahrzehnte den Selbstwert gesichert hat, ist weg. Die sozialen Kontakte nehmen ab und das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, verstärkt sich. In der digitalen Welt finden viele dieser Männer etwas, was ihnen im Alltag fehlt: Resonanz, Zugehörigkeit und Bedeutung. In den Kommentarspalten, Foren oder Gruppen oder vielleicht auch bei Chats von Streams stoßen sie auf Gleichgesinnte. Sie erhalten Bestätigung für ihre Weltsicht, erleben Gemeinschaft und treffen auf einfache Erklärungen für gesellschaftliche Veränderungen, die sie verunsichern. Alles Kulturmarxismus, ist doch jetzt wirklich nicht so schwer. Das Netz wird so zu einem Ersatzraum, in dem sie sich wieder als Teil eines Kollektivs erleben, oft verbunden mit einer klaren Abgrenzung von den anderen, von denen da oben, von den Feministinnen, den Queeren und Woken oder anderen Feindbildern entstanden, in jüngeren Jahren nun zementiert. Dieser Prozess ist typisch für eskapistische Radikalisierung. Es handelt sich um eine psychologische Flucht vor inneren Krisen in digitale Welten. Dort wirken Echokammern, digitale Räume, in denen die eigene Meinung ständig bestätigt, aber selten hinterfragt wird. Das verstärkt Radikalisierungstendenzen und schwächt die Fähigkeit zum Perspektivwechsel. So beginnt hier ein Prozess zunehmender Radikalisierung. Ja, es ist echt so ein Standardmodell. Wenn du so einem Psychologen begegnest und du willst Hilfe haben und er überzieht dich mit so einem Standardmodell, dann fühlst du dich aber abgefertigt wie ein Schlachtschwein oder so. Keine Ahnung, also unmöglich eigentlich. Viele ältere Männer sind in Strukturen sozialisiert worden, in denen Autorität, Ordnung und klare Rollenbilder das Fundament für privates und berufliches Leben waren. Wenn diese Strukturen im Alter oder durch gesellschaftlichen Wandel wegbrechen, entsteht Orientierungsverlust und das Bedürfnis nach Kontrolle. Einfache, konservativ-autoritäre Antworten sind das, wonach diese Männer suchen und im Netz finden. Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. Eigentlich macht man keine Sprüche mit Frauen in Küche, weil das immer komisch aussieht, aber das ist da echt Küchenpsychologie. Was also ja, aber ich würde auch sagen, dass ältere Herren, die irgendwie ihr Berufsleben gehabt haben und so weiter, dass sie eher friedlich sind als zum Beispiel Leute, die nutzlos studiert haben und dann Taxi fahren müssen oder so. Das sind eher Leute, die sich mindestens für intellektuell halten und dann auf die Barrikaden gehen könnten oder so. Also da würde ich da zumindest einen größeren Druck auf jeden Fall sehen. Als wie gesagt bei den älteren Herren, was, woher soll das kommen? Ne? Was ist denn mit Omas gegen rechts eigentlich? Ja, das ist interessant. Aber die sind ja moralisch. Also das ist ja eine echte Bedrohung, gegen die kämpfen. Die alten Männer wollen ja nur ihre externalisierte Schuldprojektion durchführen. Ach ja, da fällt mir ein, das haben wir jetzt gar nicht dabei. Es hat sich ja jetzt vergangene Woche hier die Vera Lengsfeld zu Worte gemeldet, dass sie diese Dame da noch von früher kennt. Die Maya Wiens. Die Maya Wiens. Ja, Omas gegen Rechts Berlin, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass die Dame halt ähnlich wie Frau Kahane auch eine Vergangenheit als IM hat. Ich hatte den eingereicht erst und dann habe ich dann wieder zurückgezogen, weil ich es nicht so spannend fand. Ja, aber ich finde es interessant. Ne? Also, ja, dass die Leute dann wieder auftauchen und immer noch aktiv sind und aktivistisch sind und so. Ne? Ja, das bedeutet ja auch, dass die nicht irgendwo einen Rand irgendwie war, sondern ja, wie die Lengsfeld da halt schon schreibt, die war halt im Umfeld von irgendwelchen Leuten, die halt Probleme mit der DDR hatten. Ja. Und gegen die man auch heftig vorgegangen ist. Und jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass sie daran beteiligt war, aber man kann es halt auch nicht ausschließen. Es gibt schon einige Indizien dafür. Ja, die BRD hat sich auch die besten Leute gesichert damals. Ne? Wem gehört Heidis Heimat? Ja, ich wollte noch sagen, also mit dem anderen Artikel waren wir noch nicht ganz zu Ende. Also es gibt dann noch Verhaltenstipps, also verstehen statt verharmlosen, Kontakte aufrechterhalten, Grenzen setzen ohne abzuwerten, analoge Gegenwelten ermöglichen und professionelle Unterstützung suchen. Ja. Okay. Steht da noch was über die Autorin oder die Psychologin? Nee, nicht wirklich. Okay. Ältere Männer halten uns einen Spiegel vor, indem sie Fragen nach dem Bedeutungs- und Identitätsverlust im Alter aufwerfen, auf die wir als Gesellschaft Antworten finden müssen. Ich hasse vergiftetes Mitgefühl. Das ist widerlich. Ja, Heidi, Heidi und so, deine Welt sind die Berge. Ja. Unter anderem eine der ersten Arbeiten damals von Hayao Miyazaki. Fürs Fernsehen damals. Und da wurde die alte Geschichte von Heidi von der Autorin Johanna Spyri 1880 auf Papier gebracht, verfilmt. Und hier haben wir einen Ausschnitt aus einer Schweizer Zeitung, Republik. Die hat mir ein netter Schweizer Zuschauer gesendet, bei dem ich mich vielmals bedanke. Habe ich seinen Namen gerade da? Ich glaube, Spolmentikow, genau, Spolmentikow auf Twitter hat mir das geschickt. Vielen Dank. Hat ein bisschen wehgetan, es zu lesen, aber das bin ich ja gewohnt, wenn ihr mir was schickt. Und da drehe ich euch keinen Strick drauf. Also, die Autorin Hayat Erdogan und wer war's? Ah, hier stehen nicht alle, weil es. Also, verschiedene Leute haben diesen Artikel geschrieben und sie. Die Perspektive, die wir kriegen, jemand fährt ins sogenannte Heididorf, das ist ein Fremdenverkehrsding in der Schweiz, wo es halt Ziegenställe gibt, ein Schulzimmer, Heidis Kleider, das alte Heidi-Haus, die Luft riecht nach gelebtem Mythos, alles wirkt wie eine perfekt restaurierte Kindheitserinnerung, nur dass niemand mehr weiß, wessen Kindheit es überhaupt war. Weil Heidi ist ja eine literarische Figur, sie war nicht echt und all das, was da ist, ist halt dem nachempfunden, was im Buch steht, aber ist natürlich nicht in irgendeiner Form historisch. Die Figur, die nie existierte, hinterlässt Spuren, als hätte sie gelebt. Das Dorf scheinbar echt, die Geschichte scheinbar erlebt und Heidi allgegenwärtig eine literarische Figur und viel mehr als das. Ihr Nichtsein wird zu einem zentralen Beweisstück einer kollektiven Heimaterzählung. In ihr verdichtet sich ein ganzes Set an Vorstellungen davon, was Heimat sein soll. Überschaubar, weiß, christlich, naturverbunden, traditionsbewusst, unberührt. Eine Welt ohne Fremde, ohne Widersprüche, ohne Fortschritt, ohne Moderne. Alles handgemacht und so scheint es mit wenig zufrieden Brot, Käse, Bett. Und so geht es auch längst nicht mehr um Heidi, sondern um das Bild von Heimat, das sie uns hinterlässt. Ich habe Angst vor dem ganzen Artikel an dem Punkt. Die Geschichte entwickelt sich aber doch bei Heidi, die kommt doch irgendwie in die Stadt oder so und dann zum bösen Fräulein rum. Moderne drin und da kriegt doch eine Veränderung. Also, ja, warte mal ab. Warte mal ab. Also, okay. Es gibt dann mehrere Abschnitte. Der erste heißt die Verwertung der Verlorenheit. Heidi, diese bezopfte Hymne an die Alpen, ein Waisenkind, das abgeschoben wird in die Berge, in die Stadt und wieder zurück und dennoch findet sie ein Zuhause. Kein anderer fiktionaler Charakter steht so ikonisch für den Begriff Heimat. Sie war einst ein Plädoyer für Empathie und Resilienz, wurde aber in über 100 Übersetzungen zum Export Schweizer Franken, zum globalisierten Maskottchen. Und dann kommt halt gleich, schon bei Spiri bleibt ihr Pronomen vage. Während für Heidis reiche Freundin Clara selbstverständlich sie gilt, ist Heidi im Roman durchweg es, das Heidi. Ein Ding, das benutzt, weitergereicht, krank gemacht und kuriert wird, von der Tante abgestellt, vom Großvater verantwortet, von der Stadt diagnostiziert, macht mit ihm, was er wollt, sagt ihre Tante und stellt Heidi bei der Kaufmannsfamilie Sesemann in Frankfurt ab. Ja, war die bestimmt ein unehrliches Kind. Das war ja früher leider so, dass sie so behandelt wurden teilweise, würde ich mir vorstellen. Das kann man vielleicht auch dann verstehen, wenn man solche Geschichten liest. Aber gut, da muss man vielleicht dann auch nachdenken. Ja, ich meine, niemand liest ja diese Geschichten oder schaut sich die Fernsehserie an mit dieser Linse, außer Leuten, die das wollen. Das sowieso, ja. Also du zwingst dich ja dann dazu, die Brüche und die Sachen zu finden, die dir nicht gefallen. Und das haben auch diese Leute hier gemacht. Heidi ist dabei keine Akteurin, sondern ein freundliches, stumm ertragendes, etwas rechtlos, ohne eigenen Willen, einsetzbar als Mittel gegen Langeweile oder für Care-Arbeit. Denn ihre Aufgabe in Frankfurt besteht darin, die Tochter des Hauses zu unterhalten. Heidi leidet, vermisst ihre Ziegen, die Berge, den Großvater, Heimweh, diagnostiziert der Familiendoktor der Sesamanns. Nicht Gefühl, sondern Symptom. Oh Gott, auch Heidi bekommt der Aufenthalt in fremder Umgebung, fern der vertrauten Berge und Bräuche nicht. Mondsüchtig, krank, abgemagert in meinem Hause, ruft Herr Sesemann, als er Heidi leiden sieht. Er kann nicht verstehen, dass sein bürgerliches Zuhause das privilegierte Leben, von dem Heidi Nutzen ist, ihr nicht bekommt. Doch für Heidi ist dies ein Raum des Schmerzes, konkret aus Beton mit schweren Vorhängen und Fenstern, die sich nicht öffnen lassen. Andere Werte werden ihr eingetrichtert, strenge Regeln, wie sie sich zu benehmen haben. Das hört sich so ein bisschen nach der schönen neuen Welt an, von der ihr immer redet. Genau, eigentlich wollt ihr uns alle dahin bringen. Und bei Heidi ist es aber irgendwie noch eine Grausamkeit, vielleicht weil sie eine Frau ist oder so, auch wenn sie nie existiert hat. Aber genau das wollt ihr mit uns tun. Ihr wollt uns in Räume aus Beton einsperren mit schweren Vorhängen und Fenstern, die sich nicht öffnen lassen. Andere Werte werden die uns eintrichtern, strenge Regeln, wie wir uns zu benehmen haben. Hm? Und dann zu allem Überfluss wird sie dann, als sie zurückkehrt, endlich in die Wiesen und auf die Berge, wird sie christlich. Und da ist natürlich dann Ende für diese Leute. Ihre Krankheitsgeschichte endet als fromme Fabel in der Heimat, transformiert wird zum Ort, der nicht nur heilt, sondern auch normiert. Wo der Körper gesunden darf, solange die Seele sich unterwirft. Heidi wird nicht befreit, sondern wieder angepasst. Wer heimkehrt, muss sich fügen. Alter Schwede, ey, wie kann man so viel Hass in sich tragen und so wenig irgendwie Liebe und Blick für das Schöne und für das Einfache. Und dann geht es um Heimat. Und eigentlich war Heimat ja früher nur der Ort, an dem man wohnt, als es noch althochdeutsch war. Und dann kommen die germanischen Wurzeln und so des Ganzen. Und heute ist es viel mehr als Topografie, eine Projektionsfläche für Zugehörigkeit. Und dann kommen natürlich Asylantenflut, eigenes Volk etc. pp. Im Zeitalter globaler Mobilität, digitalen Nomadentums und multipler Identitäten wirkt der so verwendete Begriff Heimat wie ein Faxgerät im Zeitalter von Zoom. Ja, fickt euch. Fickt euch. Ich bin ein radikaler, alter, weißer Mann, der im Internet eine Echokammer gefunden hat. Fickt euch. Das hat überhaupt, der Vergleich ist so dumm, wie es nur geht. Und globale Mobilität, digitales Nomadentum, multiple Identitäten, das ist Privileg. Ihr Arschlöcher seid Privileg. Ihr im Starbucks mit eurem Laptop noch an eurer Kolumne tippenden Arschlöcher, ihr seid Privileg. nicht die Leute, die sagen, hey, ihr macht uns alles kaputt, was wir uns aufgebaut haben. An Werten und Anstand und High Trust. Boah, insbesondere neue Rechte inszenieren online eine idyllische Cottagecore-Natur. Backoch-Kochtipps, Flechtfrisuren, Landschaftsbilder, da haben wir sie wieder, die Zöpfe. Dieser verdammten rechten Nazi-Zöpfe. Tradwives, Frauen, die in sozialen Netzwerken ein idealisiertes Bild von Häuslichkeit, Weiblichkeit in Unterordnung propagieren und patriarchalische Geschlechterrollen verklären. Ich dachte, wir wären bei fucking Heidi gewesen, Hayat Erdogan und Lena Reisner. Manchmal tarnt sich rechte Ideologie auch als Form weiblicher Selbstermächtigung. Etwa bei Lisa Lehmann, lange Zeit eine der erfolgreichsten AfD-Influencerinnen. Man sah sie beim Feierabendbier auf Sylt. Hashtag Heimatliebe. Ihren Account ziert ein Motto in Frakturschrift. Ein Mensch, der keine Heimat hat, gleicht einem windverwehten Blatt. Ein Aphorismus, der auch dem NS-Lyriker und Hitler-Anhänger Erich Limpach zugeschrieben wurde. Oh Gott, fuck. Ja. Aber man muss das, glaube ich, so machen, wenn man das ordentlich dekonstruieren will. Ne? Die Heidi. Ja, der Post existiert nicht mehr, das Wort Heimat aber schon. Wir wollen es auch nicht aus dem Wörterbuch streichen. Wir alle sehen uns nach Heimat, denn sie ist das Gefühl, in Jogginghosen zur Tankstelle gehen zu dürfen, ohne sich erklären zu müssen. Heimat ist, wo niemand die Herkunft deiner Großmutter rückübersetzt. Aber wo liegt sie, diese ominöse Heimat? Also das in Jogginghosen zur Tankstelle gehen, lehne ich absolut ab, egal ob zu Hause oder in anderen Gegenden. Weil wird mir doch ein Traum hier einfach. Ich bin da ein Anhänger der Lagerfeld-Doktrin. Ja, deine Heimat in der Literatur, das lassen wir jetzt mal auf. Wer möchte, kann sich das gerne auch im Originalartikel durchlesen. Und dann kommt natürlich, wie es nicht anders sein kann, noch Heidi als Hoffnung, da ein Gedankenspiel anschnallen. Sitze in aufrechter Position. Heidi würde die Alpenwiese herunterlaufen, sich einen E-Roller ausleihen und in die Stadt fahren. Make Heimat great again is Bullshit. Heimat war noch nie, würde sie jubeln. Und durch die engen Flure eines urbanen Mehrgenerationenhauses in Zürich sausen. Von der Treppe würde jemand rufen, geh auf die Straße mit dem Ding. Aber Heidi würde sich weigern. Symbolfigur für eine angebliche Ordnung zu sein. Sie würde sagen, wieso seid ihr euch selbst gegenüber so genussfeindlich? Lasst uns gemeinsam durchs Haus fahren. Das macht viel mehr Spaß, vertraut mir. Sie würde weiterfahren zum Grillfest einer heimatverbundenen Partei und hupen. Hey, würde sie erklären, ich bin nicht eure Heimat. Ich bin ein Mädchen mit Vergangenheit, das zu viel gesehen hat, um euch noch in Form von duftenden Ziegen, fürsorglichen Großvätern und von der Klimakrise unberührten Alpen Trost zu spenden. Sie würde eine Pirouette mit dem E-Roller drehen und weiterfahren und plötzlich mit dem palästinensischen Akzent ihres Großvaters singen. Ich bin Heimweh in Echtzeit. Ich bin die Tochter des Alpöhis, den ihr nicht sehen wollt. Ich bin die Sehnsucht, die euch die Grenzen der Vorstellung sprengt. Diese neue Heidi wäre keine Projektionsfläche, kein anpassbarer Mythos, sondern Handelnde. Sie würde das Mäh der Ziegen als Widerspruchsform benutzen, sanft in der Lautung, klar in der Haltung. Sie würde sagen, Heimat ist kein Rückzugsraum, sondern ein Möglichkeitsraum. Sie gehört uns, uns allen und allen, die bleiben wollen, auch denen, die erst noch kommen. Mäh, mäh. Heidi hätte niemandem gegenüber Vorurteile. Deshalb sagt Meinfeld im Museum, deshalb liebt man sie auf der ganzen Welt. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Ich bin nicht die offizielle Kirchen-Heidi. Oh Gott. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Alpöhi eine Peitsche genommen hätte und sie gewissen Leuten vielleicht auch einfach mal durchgezogen hätte. Ja, sowas muss man dann drucken, wenn der Kistler weg ist, ne? Nee, das ist nicht NZZ, das ist die Republik. Die Republik. Okay. Dann nehme ich das zurück. Ja, warum soll Heidi nicht auch islamisch sein? Ja, warum nicht? Ja, und sind Ziegen halal? Ich glaube schon. Ja klar, die haben ja da auch Ziegen. Die Mai, oh Gott. Bloß nicht das Ziegenthema aufmachen. Bloß nicht das Ziegenthema. Das ist nicht ziemlich egal in der Geschichte, wo Heidi herkommt in Wirklichkeit? Oh Mann, Kinder, jetzt hast du aber alles von mir hintereinander gehauen. Dann haben wir die schlimmsten zwei Artikel in eine Reihe und jetzt muss ich mich wieder aufregen, weil ich weiß schon, was kommt, den habe ich ja schon gelesen. Eine dänisch-ungarische Frau, die mal in München gelebt hat und jetzt nicht mehr in München lebt und nach 20 Jahren wieder dahin kommt, schreibt uns einen Bericht über ihre Erlebnisse und wie schockiert sie ist. Kreisch. Von München. Okay. Was ist eigentlich in München passiert? Ich bin 1999 weggezogen, nicht aus mangelnder Münchenliebe, sondern aus einem Gefühl von Pflicht heraus, wie ich es später einmal von Jean Didion erwähnt fand. Ich war nie ein großer Fan von Menschen, die ihren Heimatort nicht verlassen, sagte die in einem Interview mit der Paris Review. Ich weiß nicht warum, es scheint einfach der Teil deiner Pflichten im Leben zu sein. Dieser Pflicht also folgte ich nach Berlin. Warum Berlin, weiß ich nicht mehr, das machte man so damals. Sogar Bonn zog 1999 nach Berlin. Oh, ich sehe schon, wir haben es hier mit einer ganz, ganz witzigen zu tun. Ich bin in all den Jahren keine Berlinerin geworden, sondern eine weggezogene Münchnerin geblieben. Nur wird es immer merkwürdiger, nach München zurückzukehren, was ich regelmäßig tue, nicht zuletzt, weil meine Eltern hier leben. Das München, in dem ich mich einmal so zu Hause gefühlt habe, wie die Vögel in der Vogelvoliere im Tierpark Hellerbrunn, gibt es nicht mehr. Das liegt nicht daran, oder nicht nur, dass es das Filmtheater am Sendlinger Tor nicht mehr gibt, den Kaubbullinger nicht mehr gibt und den Sedlmayr am Viktualienmarkt mit seiner unfassbar guten sauren Nieren nicht mehr gibt. Boah, sämige Soße, Bratkartoffeln, boah, ist mir schlecht. Boah. Nein, es sind weniger die Abschiede, die mir in München so fremd machen, als die dass etwas neu hinzugekommen ist. Es sind die vielen Trachtenmodengeschäfte, die überall aufgemacht haben. Bei jedem Besuch sind es noch mal mehr. Inzwischen kann man um den Marienplatz herum nirgends mehr hingucken, ohne nicht in einem Schaufenster ein Dirndl zu sehen. Man komme mir nicht mit der Wiesen, es sind noch Monate hin. Das ist ja ekelhaft. Es ist eine ganzjährige Trachtenmoden-Geschäftsplage, die auch über einst coole Münchner Stadtteile hergefallen ist und sich etwa in der Reichenbachstraße breit gemacht hat, aber eigentlich überall in der Innenstadt. In Schwabing ist es nahezu endemisch. Es gibt nur noch wenige Straßen, in denen noch kein Trachtenmodengeschäft ist. Exemplarisch sei hier die Hans-Sachs-Straße genannt. Aber wer durch sie hindurchkommt, steuert geradewegs auf einen Laden zu, der was im Schaufenster hat. Ich finde das geil, Leute, die sich nach Berlin verpisst haben. Nur Maya traditionelles. Und dann wiederkommen und den Bayern erklären, was sie machen sollen. Und total getriggert sind davon, dass Leute irgendwie was gefunden haben. Und es sind ja nicht nur die Geschäfte. Oh mein Gott, habt ihr auch so eine Angst wie ich? Die Ware wird auch getragen. Und zwar nicht nur, wie weggezogen etwa um 2005 mit Befremden bemerkten, von Stuttgartern und Hamburgern zur Wiesenzeit, wo es früher überhaupt nie üblich war, Tracht zu tragen, jedenfalls nicht für Städter, sondern Trachten werden in München jetzt immer getragen. Man kann nicht U-Bahn fahren ohne Menschen, oft Junge. Hand in Hand in Tracht am Bahnsteig stehen zu sehen. Warum? Aus Sicht eines nicht ortsansässigen sehen Menschen in Tracht nicht gut aus, in sonst banal großstädtischer Umgebung. Was seid ihr eigentlich für blasierte Arschkrampen bei der Süddeutschen? Oder was die Zeit? Nee, Süddeutsche. Wahrscheinlich, dass du diese sogenannten Tracht-Vibes, oder wie? Erinnert mich halt an hier Gremlins 2. Ihr Auto ist alt und dreckig, bitte entfernen Sie es aus der Parkgarage. Ja. Das, den Herrschaften, die zu Besuch nach München kommen, gefällt nicht, wie die Münchner sich anziehen, weil das sie stört. Ästhetisch. Aber nicht traditionell oder so, Kultur, tralala, wie in, keine Ahnung, Mexiko, der Hut, nein. Das ist blöd und albern. Menschen in Tracht wirken im urban erschlossenen Untergrund einfach nur abwegig, um nicht zu sagen vollkommen grotesk. Aber Leute in uralter Wüsten-Beduinentracht, die nur die Augen frei lässt, die gehören dahin. Ja. Also das steht hier nicht drin, das habe ich ergänzt. Nicht, dass man mir was irgendwie... Sie werden ja nach Besteigen der U2 nicht in einen Schuhplattler verfallen oder nach dem Aussteigen ihre Kühe von der Alm treiben. Alter, wenn ich sowas über eine Gruppe muslimischer Einwanderer in traditioneller Kleidung schreiben würden. Sie werden jetzt sich ihre Ziegen hier durchtreiben oder irgendwie so auf den Boden werfen zum Gebet, was? Da wäre ich sofort raus in jeder Zeitung in Deutschland. Weil Arschlöcher wie ihr die Leute noch rausmobben würdet. Es gab mal einen Slogan für die Stadt München, der lautete: München, die Weltstadt mit Herz. Weiß man, wie teuer die Mieten hier sind oder dass Gaststätten schließen müssen, weil sie sich das Personal nicht mehr leisten können, weil die nicht mehr in München wohnen kann? Das Herz getrost streichen. Das Weltstadt aber auch. Denn folkloristischer, der Region zugewandt, in der man sich befindet, kann sich eine Millionenstadt nicht geben. Es ist einfach so folgerichtig, dass der Slogan heute einfach München lautet. Daran ist nichts falsch. Natürlich ist der grassierende Münchner Trachtenhabitus im Kern nichts anderes als Fasching. Eine Verkleidung, die sich zugereiste Durchreisende und seit einiger Zeit eben auch hier Geborene zulegen, um nicht als ortsfremd aufzufallen. Dass man das in dieser Stadt oft nicht dermaßen scheut, also als fremd aufzufallen, spricht natürlich nicht für diese Stadt. Aber was reitet all die jungen Münchnerinnen und Münchner, sich möglichst genauso anzuziehen wie all die anderen jungen Münchnerinnen und Münchner und alle Touristinnen und Touristen? Alter, du hast auch noch nie verstanden, was Mode ist, oder? Wenn alle irgendwie diese hässlichen Gummischuhe tragen, dann verstehst du's. Aber wenn sie trachten, das will nicht in deinen Kopf, weil es ja alt. Das ist ja rückständig, das ist ja konservativ. Jetzt geht's darum, ja, dass das natürlich, dass die Tracht eben nach dem Ersten Weltkrieg aufgekommen ist, ist vollkommen klar. Stolz auf die Heimat wollte man damit heraufbeschwören und Uniformierung sorgt für ein Wir-Gefühl. Es gibt die Theorie, dass Adolf Hitler ausgehend von den Bierkernen dieser Stadt deswegen so leicht reüssieren konnte mit seinem Geschrei, weil die Einzelnen sich hier als Masse fühlten, wozu die uniformierte Kleidung natürlich beitrug. Ihr seid wirklich das Ekelhafteste, was ich seit langem gelesen habe, Süddeutsche Zeitung. Ihr das solltet euch Gerücht, einfach löschen. Ja. Super, super Journalismus auf jeden Fall. Es besteht das Gerücht, dass Leute, von denen ich aus irgendwelchen oberflächlichen Gründen meine, dass sie irgendwas falsch machen, dass sie quasi den Nazis zum Aufstieg verholfen haben. Ja, das Gerücht. Das Gerücht. Das existiert. Ja. Danke. Danke für die Aufklärung. Nein, dies heißt nicht, dass jeder Tracht einen Hang zum Faschismus hat. Jeder in Tracht einen Hang zum Faschismus hat. Es will nur höflich die Frage aufwerfen, warum ausgerechnet in München heute wieder so eine befremdliche Sehnsucht nach Konformität herrscht. Der Zuzug der Tech-Großfirmen wirkte, was diese Neigung angeht, vielleicht sogar noch wie ein Brandbeschleuniger. Wenn Ihnen dies gefallen wird, hat Ihnen dies hier auch gefallen. Die Hauptschlagader des Internets ist nun mal Lemmingehaftigkeit. Was viele nicht mehr wissen. Früher lebten in München bedeutende Schriftsteller und Filmemacher, die dezidiert anders drehten und schrieben als die Masse. Hier gab es widersinnige Komiker, hier wurde Disco, die hymnische Musik der Homosexualität entscheidend vorangebracht. Da ist wieder gut, dass sie anders sind, ja? Und der elektronischen Tanzmusik damit der Weg gewiesen. Hier gab es nicht nur die Shampoos-trinkende Spaßgesellschaft, einst Schickeria genannt, sondern eben vor allem eine schillernde künstlerische Ausbeutung derselben. Es gab neben dem ökologischartigen Tollwood-Festival sehr früh auch eine Raver-Szene. Es gab Kulturen und Subkulturen und genug Menschen, die auch Junge, die sich von anderen möglichst unterscheiden wollten, ohne diese dann anzuschreien. Ihr tut genau das! Genau das tut euer fucking Artikel und ihr seid zu dumm, es zu begreifen. Es ist unsagbar, was für Leute in Deutschland bei überregionalen Zeitungen schreiben. Manchmal wird natürlich auch eine übersteigerte Individualität zum Merkmal einer Gruppenzugehörigkeit. Es gab hier schon in den 90ern eine auffallende Dichte von gut aussehenden jungen Männern, die Didgeridoo spielten. What the fuck? Was soll ich mit diesem Abfallsatz? Übersteigerte Individualität zum Merkmal einer Gruppenzugehörigkeit. Hilfe. Jetzt wollen wir Didgeridoo spielen oder was? Und damals haben die Leute eben auch noch keine Tracht getragen, weil sie eben nicht für Bayern, also Starnberger oder irgendwas gehalten werden wollten. Und jetzt ist das anders. Und der König Ludwig fand auch Tracht ganz toll und die gibt es eigentlich erst seitdem und es ist eigentlich alles ganz neu und überhaupt nicht mehr. 111 Geschäfte für Trachtmode gibt es laut dem Brandsport. Was? Es ist ein regionaler Artikel. In die Stadt kommen viele Touristen und da will vielleicht jeder Zweite irgendwie einen Janker haben oder einen Lodenmantel oder eine Lederhose. Ja, Und dann hat man halt Angebot, Nachfrage. Haben diese Worte für euch irgendeinen Sinn bei der Süddeutschen oder sind es einfach nur Worte wie alle anderen, die nichts bedeuten und einfach durch euren Kopf durch? Ja, aber sieht doch so scheiße aus, Mann. Denn mit dieser Mode verbindet sich etwas unendlich Konservatives. Damit ist nicht die Verbundenheit zu einem Fleck auf der Erde gemeint. Geschenkt, München, Oberbayern, Bayern ist einfach mit das Schönste, was es gibt auf der Welt. Mit den Seen und den Bergen und nicht nur der Nähe zu Italien, sondern mehr noch der Entfernung zu Preußen. Aber die Volkstracht manifestiert ein ultratradiertes Geschlechterbild, Mannsbild und Weibsbild. Dazwischen nichts. Und in den Trachtenmodeläden, die ich aus Recherchezwecken besucht habe, hing weit und breit nichts, das mit den Geschlechterbildern gespielt hat. Überall dieselbe binäre Garnitur. Ich sah was ganz Großen auf den Fersen, meine Güte. Ja, ja, ne? Ens Trachtens. Brauchen wir noch. Mann. Ne? Warum machen die sich ihr Geschäft denn nicht kaputt, indem die Hälfte davon für irgendeinen Schnokus reservieren, den keiner kauft von den Leuten, die sich für Trachten interessieren, sondern der nur Leute befriedigt, die nie Trachten kaufen würden, wie die Autoren dieses Artikels oder die Autorin. Natürlich kann man genau das auch gut finden, dass Menschen in Frauen in Tracht weiblich aussehen, Männer ihre idealerweise strammen Wadeln auch mal außerhalb ihres Hobbys zeigen können. Oh mein Gott. Ja, Der Münchner von heute trägt eine elaborisierte Bartfrisur und radelt in seiner Freizeit in Schallgeschwindigkeit durch ein Naherholungsgebiet, wobei er hoffentlich nicht allzu viele Landbewohner um... Ja. Nachdem er abends scharf vor seinem Haus im Glockenbachviertel abgebremst und sich den Fahrtwind mit teurem Wachs aus heimischer Produktion aus dem Bart gestriegelt hat, tauscht er die Radler gegen die Lederhosen und trifft sich im Sendlinger Toruntergeschoss mit seinem dirndeltragenden Frauchen und gemeinsam warten sie aufs Oktoberfest. Was? Ja, du bist jetzt zwei, dreimal irgendwie mitten drin rausgecuttet. Ach, das ist doch schade. Aber ich glaube, wir haben nichts Wichtiges verpasst. Ja. Mit irgendeinem Unsinn von Vodafone zu kämpfen. Hört ihr mich? Ja, jetzt wieder, ja. Okay. Ja, ihr müsst also, genau so sieht es aus. Ja, genau so. Wenn Leute sich einfach selber entscheiden, was für eine Kleidung sie tragen wollen und irgendwie Gefallen dran finden, irgendwie eine gewisse Heimatverbundenheit mit ihrer Kleidung auszudrücken. Am Ende tragen die noch Zöpfe. Ne? Wir wissen alle, wo das hinführt. Weißbandpyramide. Das ist alles eine Uniform. Zöpfe, Witze, Genozid. Alles Uniformen. Oh, ich habe hier heute... Ja? Pause ist später. Pause ganz später. Oh, ich habe auch wieder rot hier. Das sieht im Moment nicht so gut aus. Vielleicht zurück. Dann zieh doch nochmal einen anderen Artikel vor, dann bin ich mal dran oder was. So vom Mars. Naja, okay. Der neue Kulturstaatsminister Weimar wird für Genderverbote. Wobei ich am auffälligsten fand, eigentlich, dass die Tagesschau in ihrer Ansage gesagt hat, er ist gegen gendergerechte Sprache. Also eigentlich haben sie so gesagt, er ist gegen Gerechtigkeit. Ne? Hm. Ja, er möchte auf jeden Fall, dass auch in öffentlichen Institutionen dem Beispiel gefolgt wird und korrekte Sprache angewandt wird. Zumindest eben die Institutionen sollen das mal ruhig durchziehen. Der Meinung bin ich auf jeden Fall auch. Es geht um Verständlichkeit und gemeinsame Verantwortung, hat er noch gesagt. Okay, nichts Besonderes als Herr Weimar auf einem besseren Weg. Also so in kleineren Fragen sind es ja gar nicht so schlecht unbedingt bei der CDU, aber das große Ganze geht schon ganz schön nach hinten los. Kulturstaatsminister hatte vor einigen Tagen ein Bild am Sonntag gesagt, Privatsphäre ist weiterhin jedem frei, wie er sich ausdrücken, wie er möchte, aber erzwungenes Gendern spiegele nicht wieder, wie die Mehrheit in Deutschland spreche. Ja, und für manche ist es eben auch ein Problem beim Verstehen. Ne? Haben wir die Reaktion von Frau Göring-Eckardt dabei? Nee, kann ich dir so sagen. Sie hat daraufhin getwittert, sie wolle sich nicht von irgendwem vorschreiben, wie sie zu sprechen haben. Da habe ich dann doch schallend lachen müssen. Also. Ja, die richtige Antwort darauf ist, ja, warum reden wir denn überhaupt darüber? Das ist doch Zeitverschwendung. Ja, wir lassen es einfach bleiben und fertig. Wenn sie für den Staat offiziell was rausgeben möchte, doch, dann schreibt man ihr das vor. Wenn sie offiziell was für den Staat herausgeben möchte, wie eine Broschüre oder so, dann soll das schon so sein eigentlich. Aber da schauen wir mal, wie das dann wird in Wirklichkeit. Es ist ja auch nicht überall die Katrin verantwortlich, ne? Aber meistens schon. Ja, sagt ihr, was hier drin steht, ist der Mann ja nicht bei der CDU selber. Wusste ich noch gar nicht. Ist er nicht? Hier stand parteilos eben. Achso, okay. Oder habe ich das vertauscht? Naja, ist doch auch okay. Sagte also, der parteilose Politiker der Nachrichtenagentur. Komisch, wie sollte denn in den Bundestag kommen? Der muss ja nicht im Bundestag sein, als guter Staatsminister. Okay, Minister müssen nicht im Bundestag sein. Stimmt. Ja. Krass. Vielmehr vertiefe das Gender eine Spaltung in der Gesellschaft. Ja, das ist ja mal die reine Wahrheit. Ja. Und wenn die Egoin Eckern so dagegen hält, dann zeigt das auch gleich die Spaltung, ne? Das war mal ein lustiger Film. Probieren wir das mal. Mars, bist du da? Oh. Oh. Bei mir ist er grün. Dann hört er vielleicht nur noch, Mars, hörst du uns denn? Achso, kann er nichts sagen. Michael Bulli Herbig brachte mit der Schuh des Manitou ganz Deutschland zum Lachen vor der Fortsetzung des Kanu des Manitou. Die Frage, ist dieser Humor gut gealtert? Was war das denn für ein Humor? Ich glaube, ich habe den gar nicht gesehen. War das auch wieder nur so ein Schwulengebäsche oder was? Ja, das war schon so klischee-mäßig, ne? Okay, ja. Das wird jetzt auch nicht viel anders sein, obwohl der Bulli ja, glaube ich, auch schon mal im Interview gesagt hat, dass er die Witze von damals heute gar nicht mehr bringen könnte oder so. Ja, ich dachte auch eigentlich, dass er keinen Bock mehr hat auf so Witzfilme. Er hat doch zuletzt nur so ernste Sachen gemacht. Ja, er muss doch Geld verdienen irgendwo mit, ne? Da geht's nicht anders. Ja, muss weiß nicht, ab, ob der noch Geld verdienen muss. Und eigentlich dachte ich auch, ja, dass er sich mit den anderen da ja irgendwie überhoben hat, oder zumindest mit dem einen von denen. Und wenn ich das jetzt in dem Trailer gesehen habe, ist der auch wieder mit dabei. Achso. Ah, vielleicht ist das auch schon lange her oder so, und die haben sich wieder vertragen, keine Ahnung. 2011. Das war ja auch alles irgendwie Anfang der Nullerjahre oder so, Ende der 90er, ne? Bulli-Parade und so, ist auch schon alles ewig her. Ja, also ich fand die Filme, was ich davon gesehen habe, wenn es total waren, fand ich alle Banane. Ja, also dieser, vor allen Dingen diese hier Star Trek-Parodie, die er gemacht hat, war ja absolut unterste Schublade. Also. Diese Tuckenmasche andauernd, also das irgendwie, kannst du normal machen, oder kannst du eine Figur oder so von durchziehen, aber nicht den ganzen Film und alle, ey. So ein bisschen stumpf. Ja, wir haben immer noch kein Maß. Oh oh. Na gut, gucken wir nochmal weiter. Jo, ich schreib nochmal an. Was von dir? Nee, aber gut, das ist ja von dir. So fast schon ein übergeordnetes Thema. Ja, das natürlich nicht, wie Dortmund gegen die AfD-Plakate vorgehen möchte, weil die AfD nämlich ihr Wappen da benutzt hat. Die Stadt sagt jetzt, das ist wohl eine abgewandelte Form des Wappens, dass die AfD benutzt hat. Und die Stadt sagt, wir haben das prinzipiell bei allen Parteien verboten, weil wir nicht wollen, dass da mit dem Stadtwappen dann sowas gemacht wird, eben Parteiwerbung. Und die AfD behauptet aber, es hätte auch schon in der Vergangenheit entsprechende Vorlagen gegeben, wo das eben drauf war und Plakate. Und die haben der AfD gesagt, sie sollen das Handy wegmachen, so ungefähr. Und die haben überlegt, ob sie da jetzt Aufkleber drauf machen. Entschieden wird das jetzt am Wochenende, also Aufklärung kann ich doch erst nächste Woche vermelden, sozusagen, ob sie es dann gemacht haben oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie das machen, aber wie finde ich das alles auch ganz schön kleinlich mal wieder. Wenn sie das generell nicht mögen. Ja, wenn das wirklich stimmt, okay, dann soll sie es durchziehen. Ne? Dann soll die AfD das auch wegmachen, okay. Oder wird übertrieben. Ja, genau, und dann schreibt hier noch auch die Tagesschau, glaube ich, was über die neue AfD-Jugend. Die AfD hatte wohl ihre Jugendorganisation geschasst. Und ja, sozusagen gesagt, ihr seid nicht unsere Jugendorganisation. Ja, die haben sich dann aufgelöst. Ja. Und die haben sich dann aufgelöst, ja. Und der Grund waren ja also hauptsächlich irgendwelche radikalen Aussagen oder so, wobei man das von Jugendorganisationen ja eben kennt, dass die sich so ausdrücken dann teilweise, beziehungsweise anders ja auch nicht in die Presse kommen. Ne? denke ich mal, dass das auch eine Rolle spielt. Gesehen wird. Ja. Auf jeden Fall haben sie da jetzt was Neues zu gründen und werden sich aber auch nicht so hundertprozentig einig, weil ja, irgendwie auf einer Linie von jemand anders zu sein, ist immer schwierig und so. Fakt ist ja auf jeden Fall, dass der Vorsitzende der NRW-AfD, dieser Vincent, den ich eigentlich für einen ziemlich guten Mann halte, der so ein bisschen gemäßigter ist, dass der jetzt offensichtlich dagegenhalten möchte, dass da irgendwas Neues, Rechtes oder möglicherweise gar Extremes entsteht oder so. Und der Helferich spielt dabei eine Rolle, der die Jugendorganisation wohl unterstützt hat und man versucht da etwas Neues aufzubauen. Das ist nicht so einfach und David Ayer und so, ich stelle das ja auch nur so ein wenig wohlwollend irgendwie da, sagen wir mal. Es ist ja alles radikal und extrem und so für die. Müssen wir jetzt auch noch abwarten, wie es dann ausgeht. Ich denke aber schon, dass sie eine Jugendorganisation gründen werden. Das ist im Prinzip so. Ja, mit Sicherheit. Aber wie sie ja auch selber schon schreiben, würden da halt lauter Leute von der alten Jugendorganisation halt dabei sein. Und das jetzt so richtig irgendwie bringt, dieser Trick, weiß, glaube ich, keiner so richtig. Also. Ich finde es aber auch wieder typisch aktuelles Deutschland halt. Ich meine, wenn man die Leute von Linksjugend so liebt, oder der grünen Jugend genauso als Faustpfand im Kampf gegen ihre Stammpartei praktisch. Also wenn man genauso sagen würde, ja, die Grünen insgesamt sind sehr verdächtig, weil die Frau Nizat sagt, man muss zur Waffe greifen nach demokratischen Wahlen. Sowas passiert ja nicht. Ja, ja. Da sagt man immer, ah, komm, das sind die jungen Leute. Die was sind nicht jung? Die sind ein bisschen Leidenschaft. Aber sobald das halt jemand von der AfD macht, sind wie das übliche zwei in einem Maß halt. Ja, aber ich halte es auch für ziemlich wahrscheinlich, dass so Leute wie der, den ich letzte Woche da hatte aus Amerika, dass so Leute halt bei dieser jungen Alternative da auch unterwegs sind. Also diese Kai Schmidt-Jugend halt. Mit wir brauchen den Führer und. Ja, der Vincent wird ja noch zitiert, heißt irgendwie, die NRW-AfD will die Unterwanderung verhindern. Ja, das kann ich natürlich einerseits verstehen. Andererseits wird ihnen das wahrscheinlich nicht mehr gelingen, ne? irgendwie zu verhindern, dass Leute, die früher in der NPD waren, jetzt bei ihnen mitmachen oder so. Keine Ahnung. Ja, doch, die, das dass sie dann ihre Ziele durchsetzen. Ja, dass sie dann ihre Ziele durchgesetzt kriegen in der Partei, das soll natürlich irgendwie vermieden werden. Aber dass sich da das ein oder andere U-Boot entsprechend irgendwie einfindet, das wird schwer zu verhindern. Also, wenn die Leute mal in anderen Parteien waren und das festgeschrieben dass das ein Ausschlusskriterium ist und die das dann verheimlichen, dann bist du die eigentlich schnell wieder los. Das ist nicht so das Problem. Ja, das schon. Aber ich meine, kann ja auch, gibt es so Dinge, wo die nur die Gesinnung haben inzwischen und nicht früher aktiv waren so. Ja, genau. Und das oder nur denke ich halt bei dieser jungen Alternative gab es jetzt schon Jahre genug, dass da halt auch Leute so Neueinsteiger in die Politik, sage ich jetzt mal, die halt eben diese Ansichten da haben, die aus meiner Sicht halt schon ziemlich verbreitet sind, halt unter den jüngeren Leuten. So nach dem Motto, es kümmert sich ja keiner um unsere Probleme und bla bla bla, die liberale Mainstream, bla bla, und dass man das dann halt wirklich so sieht, dass man dann halt komplett in dieses andere Extrem dann halt gehen muss. Das halte ich schon für ziemlich wahrscheinlich, aber ich weiß dann auch wieder nicht, was das jetzt bringen soll, dann einen neuen Verband zu gründen, wenn diese Leute halt sowieso nicht losgeworden ist, also. Ja, das stimmt natürlich. Einerseits haben sie den alten Verband zerschlagen, da brauchen sie einen neuen sozusagen. Ja, was heißt zerschlagen? Es war ja auch so, dass sie quasi gesagt haben, wir erkennen euch euren Status hier ab als unsere Vorfeldabteilung und die haben sich ja dann selber aufgelöst. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das berechtigt ist, da irgendwie auch so viel Augenmerk überhaupt drauf zu legen, weil ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeine Jugendorganisation, irgendeine Partei mal irgendwie einen richtigen Einfluss entfaltet hätte oder so. Auf gar nichts, weiß ich nicht genau. Naja, das merkt man ja nicht mehr. Also bei der FDP kann ich mich da schon ein paar Dinge erinnern, die man da aufs Tableau gebracht hat und die dann zum Programm der Hauptpartei geworden sind, weil du kannst dir sicherlich denken, dass so Sachen wie Selbstbestimmungsgesetz jetzt nicht unbedingt bei irgendwelchen Marktwirtschaftsleuten und Zahnärzten oder so irgendwie das große Thema war. Nun ja, denn. Zur FDP kommen wir ja nachher noch. So, nächster Versuch. Ja. Das war einmal ein lustiger Film. Wir schauen mal. Vielleicht klappt es ja diesmal. der neue Bulli Karl May Spoof wirft seinen Schatten voraus und vorsorglich erklärt uns hier in der Zeit Marlene Knobloch noch einmal, warum das eigentlich gar kein guter Film war. Sie rennt bei mir offene Türen ein. Ich fand ihn nie so überragend lustig. Ich bin mehr so ein Oldschooler Otto. Der Film würde ich zweimal lieber gucken als den nochmal. Aber jeder wie er will. Ne? Viele Leute haben den ja gemocht. Ist, glaube ich, immer noch der erfolgreichste Film. Ich glaube schon. Ne? 11,7 Millionen Zuschauer in einem Jahr ist schon eine Macht. Kann man nicht meckern. Sie framet das hier so ein bisschen in irgendein französischer Lover von ihr, mit dem sie den zusammengeguckt hat. Blablabla, bla, bla, das übliche Geschwätz von Zeitredakteurinnen. Und dann geht es natürlich los. Das sei typisch deutscher Humor, sagen manche. Und andere sagen, es sei der am schlechtesten gealterte Film ever. Und wenig auf Frage, der vertrete die Augen und sowas bekommt wieder Filmförderung. Ja, nur, ich meine, besser Filmförderung für Sachen, die irgendwie auch Geld einspielen, als halt Filmförderung für Rotz, der mir nur irgendwie progressive Ideen näher bringen will, aber null Schauwert oder Story hat. Ja, Satire ist, was am Samstagabend endet, sagte einst der Dramatiker und Kritiker George S. Kaufmann. Heißt, wirklich perfekte Satire ist so exakt auf die Form des gegenwärtigen Moments zugeschnitten, dass sie wenige Stunden später schon nicht mehr passt. Das wage ich auch zu bezweifeln, zumindest dieser Deutung, aber gut. Nun handelt es sich bei der Schuh des Manitou um eine zeitlose Western-Parodie, die gar nicht so viel über die Gegenwart erzählen wollte und die noch dazu im vielleicht letzten harmlosen Sommer erschien, im Juli 2001. Man kicherte damals über Erkan und Stefan, also über zwei voll krasse, dümmlich wirkende Türken, die von zwei Deutschen gespielt wurden. Erkan und Stefan. Zwei Türken. Kennt ihr Türken, die Stefan heißen? Ich nicht. Aber man muss auch nicht alles verstehen, um kulturell irgendwie mitreden zu können. Man kann auch ruhig auch mal. Natürlich die Harald-Schmidt-Show. Mit der USA stritt man über Bananen, da, da, da, da, da. Trotzdem nahm man später diese Parodie politisch ernst. So sehr, dass sich Bulli vor 3 Jahren in einem Fernsehinterview entnervt gegen die Comedy-Polizei wehrte. Wenn das so weitergehe, sage man irgendwann, ich mache keine Komödien mehr, das ist mir zu heiß. Und dann wird die Geschichte nochmal erzählt. Natürlich ist Uschi in der Geschichte nur dafür da, ihre Brüste zu zeigen und so weiter und so fort. Die üblichen Geschichten. Der Film will gar nicht anecken, höchstens bei eingefleischten Karl-May-Fans. Im Jahr 2001 war die größte Sorge, Bulli wolle den Leuten ihren Karl-May schlecht machen. Das habe ich irgendwie nicht gehört, aber gut. Die Berliner Morgenpost witterte Mordgelüste und der Western-Fans. Aber Bulli zielte mit freundlicher Munition nach oben, Richtung Klassiker, Klischees, Kauterback. Aus der Zeit fällt vieles. Loriot, Billy Wilders, manche mögen es heiß, Helmut Dietls Frauenfiguren und hat mal jemand die Pointen von Barry Stinson in How I Met Your Mother geprüft. Aus der Zeit fällt vieles. Loriot. Marlene, da werden wir keine Freunde. Der Mann ist zeitlos und das Beste an Humor, was Deutschland je hervorgebracht hat. Und das wird so schnell auch nicht mehr besser werden. Und ich weiß nicht, was dir genau an ihm nicht gefällt, aber jeder Kritikpunkt, den du hast, ist Unsinn. Ich sag's dir im Voraus. Man kann vieles machen, aber an Loriot vergreifen, da werde ich da... Loriot ist ein No-Go, sagst du? Das Problem mit der Schuh des Manitou ist nicht die Unkorrektheit oder fluffige Kolonialvergessenheit. Ich wusste überhaupt nicht, dass wir Kolonien im Westen hatten. Es ist nicht der Zeitgeist. Man ist es selbst. Wen interessiert jetzt eine Karl-May-Parodie? Das reicht nicht mehr für mein tiefes, lautes Lachen. All die kleinen Gags, die Miniszenen, ich lächle über sie wie über die kleinen Macken und Ticks einer alten Freundin. Wegen genau jener Ticks und Macken hatte man sich angefreundet, aber man würde es eben nicht wieder tun. Man ist jetzt verdammt weit voneinander weg. Es ist mehr eine Erinnerung an ein Lachen als ein Lachen selbst. Mit dem Kritiker Kaufmann gedacht, braucht es inzwischen das Stoßen an den scharfen Kanten dieser Gegenwart. Dass jemand das Hochspannungssurren nicht ignoriert, sondern reinfasst. Oh Gott. Es geht um eine Persiflage auf Western, um eine Nummernrevue von Sketchen. Und je mehr man davor im Vorfeld schon drauflädt, umso weniger witzig wird's und umso weniger wollen das die Leute sehen. Aber und ja, wenn ich eine Komödie nochmal sehe, lache ich nicht in der gleichen Form darüber wie beim ersten Mal. Es gibt in meinem Fall gibt es irgendwie 4 oder 5 Komödien, ich weiß nicht mehr, wie viel genau gute Pink Panther mit Peter Sellers es gibt. Die kann ich sehen, ich lache mich jedes Mal tot und lache Tränen und habe danach knallrote Augen. Aber jede andere Komödie ist beim zweiten Mal so, ja, okay, ja, jetzt kommt gleich das, wo er das und das sagt, ja, cool. Aber gut, vielleicht weiß Marlene nicht so, wie das funktioniert mit Kino und Film und so. Vielleicht sollte sie dann aber auch nicht ihren ganzen Woken-Scheißdreck da in so einen Artikel über einen Film packen, wo der Nachfolger noch gar nicht erschienen ist und man noch gar nicht weiß, aber man kackt nochmal auf den anderen. Das ist deutsche Kulturjournalismus at its best. Und der arme Karl May, ey, was der euch getan hat, verstehe ich auch nicht. Das habe ich eigentlich nur mitgebracht, weil hier so ein unsagbar guter Satz am Ende drin steht. Wo ist denn der blöde Artikel? Da. Wenn du mal runterscrollst, sehen wir auch das Logo von dem Ding, worum es geht. Nämlich Funk. Funk mit P. So, bla bla bla bla. Ist eigentlich ein total uninteressanter Artikel über die Öffentlich-Rechtlichen. Wenn starke Inhalte mit schlagkräftiger Distribution verknüpft werden und die Power aus der ganzen ARD greift, gewinnen alle, geht der Spaß weiter. Wenn die AnstaltsinsassInnen mit solch mäßigen Geluller in den hauseigenen Intranets belästigt werden, sinkt die Laune exponentiell. Das Intranet ist aber nicht da, Neusprechbotschaften gebetsmühlenhaft und bevormundend ins MitarbeiterInnenhirn rieseln zu lassen. Das klingt ja alles eigentlich erstmal ganz vernünftig. Vielmehr macht es sich die ARD damit nur selbst schwer. Dabei kann sie ja tatsächlich ein bisschen wow und jüngere Menschen erreichen. Dazu braucht es aber keinen schlechten Werbesprech, sondern ganz andere Strategien. Schweben euch schon welche vor? Ah, man kann es lesen, okay, das ist nicht so schwer. Zum Beispiel vielleicht mal eine Etat-Erhöhung bei einer Erfolgsgeschichte wie Funk. Das ist sein Fazit. Sie sollen noch mehr Geld in ich spreche mit meiner Joni und furzen beim ersten Date ist das okay stecken, um junge Leute zu erreichen. Oh Gott, das hat sich alles schon wieder verdrängt, aber ja, das gab es wirklich. Ja. Oder dieses tolle Ding, wo sie gesagt haben, welche Sachen man sich besser nicht in den After einführt, wenn man neugierig ist, sondern erklärt haben, was für Gegenstände aus dem Haushalt dafür geeignet sind, den eigenen After zu erkunden. Ja, dafür das brauchen wir Dinge, eine Etat-Erhöhung bei einer Erfolgsgeschichte von, wie Funk. Von denen man nie wusste, dass man sie wissen sollte. Und in Wahrheit sollte man sie auch nicht wissen. Ja, wenn jetzt sind wir soweit, ne? Wenn das Polizeirecht plötzlich Gefühle schützt. Ich maße mir nicht an, Jurist zu sein, trotzdem habe ich diesen Artikel gelesen, er ist relativ komplex. Es geht hier darum, dass es eine neue Passage im hessischen Polizeigesetz gibt, seit Ende 24, Paragraph 1, Absatz 7. Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung der Gefahrenabwehr und der Polizeibehörden kommen der Kriminalprävention, der Demokratieförderung, der Extremismusprävention und der Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung besondere Bedeutung zu. Und der Autor fragt hier Sicherheitsgefühl. Und er argumentiert im Endeffekt, dass das nicht der Bereich der Polizei ist. Die Polizei, so argumentiert er, hat nach objektiven Maßstäben sich mit Fällen zu beschäftigen, die in der realen Welt wirklich geschehen. Das ist das, was die Polizei machen soll. Es geschieht etwas. Es wird objektiv geguckt, was ist da passiert, warum, wieso, wer und was und wann. und dann wird objektiv gearbeitet. Was aber eigentlich nicht geht, ist halt ein Gefühl in den Bereich der Polizei zu überführen, argumentiert er, weil es hier subjektive Wahrnehmung ist. Und eine Behörde kann eben nicht objektiv irgendwie Gefühle bearbeiten. Das ist nicht möglich. Und das ist auch gar nicht die Aufgabe. Und er führt hier ein altes Urteil des preußischen Oberverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1882 an. Da hat man versucht, Bauvorschriften praktisch in einer Polizeiverordnung zu verstecken. Und das Gericht hat gesagt, nee, die Bauvorschriften überschreiten jene gesetzlichen Grenzen, welche bei der Übung des polizeilichen Verordnungsrechts in gegenständlicher Hinsicht einzuhalten sind. Also haben die gesagt, dafür ist die Polizei gar nicht zuständig für das Baurecht, sondern sie hat höchstens zu überprüfen, ob die Einhaltung stattfindet. Aber du kannst nicht im Polizeirecht Bauvorschriften machen. Und genauso wenig argumentiert der Autor hier, Fiete, oh, ich kann es nicht lesen gerade hier, Fiete Karlscheuer, argumentiert, dass er genauso halt die Ahndung von oder die Antwort auf Gefühlszustände von Personen nicht im Bereich der Polizei liegt, weil sie, wie gesagt, objektiv und an der objektiven Realität orientiert arbeiten muss. Es geht nach der Gesetzesbegründung dem Gesetzesgeber vor allen Dingen darum, den Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden dann die Teilaufgabe der Stärkung des Sicherheitsgefühls zu übertragen, wenn objektiv gar keine Gefahr gegeben ist. Die Aufgabenwahrnehmung nach dem Verständnis § 1 Absatz 7 Hessisches Polizeigesetz befördert damit eine Irrationalisierung des Rechts und entzieht einen Teilaspekt des Aufgabenspektrums der Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden der vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit. Ein Abdriften in willkürliche und letztlich unkontrollierbare Rechtfertigungsmechanismen ist zu befürchten. Weil man kann ja immer behaupten, uns haben Bürger angerufen. Wir haben hier eine Meldung. Hat vielleicht die Frau vom Polizisten angerufen. Aber wir haben eine Meldung, dass Leute sich da und da unsicher fühlen werden wegen dem und dem. Also können wir da jetzt eingreifen. Und ich bin dem Herrn Dr. Fiete Karlscheuer recht dankbar für den Artikel, weil er... Ja, also das ist eigentlich eine riesige Lücke in einem geltenden Gesetz und das kann eigentlich so nicht bleiben. Ich denke da sofort an diese super tollen Maßnahmen, die ihnen ja auch immer nicht reichen wegen häuslicher Gewalt und so. Und wir bashen die Grünen oft, aber in dem Fall hat die hessische Fraktion von Bündnis 90 die Grünen die Kanzlei von Herrn Dr. Karlscheuer beauftragt, diese Sachen mit einem Normenkontrollantrag auszufechten und zu schauen, ob sowas überhaupt zulässig ist. Und ich hoffe in dem Fall, dass die Grünen erfolgreich sind. Das sage ich selten, aber hier sage ich das, weil das kann nicht sein. Da können wir irgendwie das Wetter demnächst, ja, da ist Klima, kommen wir nachher auch noch zu, in einem anderen Fall, da ist Klima, dann darfst du das und das einfach nicht mehr. Ja? Weil Leute sich sonst unsicher fühlen. Könnte ja irgendwie noch schlimmer werden mit dem Klima. Ja. Unsere Demokratie, Stichwort unsere Demokratie, in Ludwigshafen ist ein Bewerber von der Oberbürgermeisterwahl ausgeschlossen worden und wir haben uns ja eben schon über die Süddeutsche aufgeregt, aber auch dieser Artikel hier, das ist ein Kommentar, in Ordnung, aber ich finde das schon für eine Zeitschrift relativ anmaßend. Klar, ist, wie gesagt, es ist ein Kommentar, aber zu Recht finde ich eine Formulierung, die maximal einer Zeitung im Kommentar zusteht. Es sei denn, ein Gericht hätte das herausgefunden, dass er zu Recht irgendwie. Aber ja. Es gibt ein Instrument, eines, das bisher noch weitgehend unbekannt war. Und es gibt den Wahlausschuss der Stadt rheinland-pfälzischen Stadt Ludwigshafen, der die Courage aufbringt, die mehrere Verfassungsorgane bisher nicht aufgebracht haben, ein vorliegendes Instrument auch anzuwenden. Das Gremium hat den Oberbürgermeisterbewerber der AfD, Joachim Paul, nicht zur Wahl zugelassen. Es beruft sich auf § 53 Absatz 3 der Gemeindeordnung des Bundeslandes. Wählbar ist demnach nur, wer die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Und da sind wir bei dem gleichen Punkt, bei dem wir eben waren, bei dem hessischen Polizeigesetz, weil die Gewähr dafür bietet. Das heißt, es müssen eben genug Leute, die im Zweifel politische Gegner sind, glauben, dass er jederzeit dafür eintritt. Und wenn die sagen, nö, glauben wir nicht, Dann ist er weg. Das ist ja geil. Welches Bundesland ist das? Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, ja, toll. Ja, Rheinland-Pfalz. Ja, dann gibt es da aber keine Politiker wahrscheinlich mehr, ne? Weil also mit diesem Maßstab, also fallen mir auch diverse Parteien ein, denen ich das durchaus unterstellen würde, dass sie nicht jederzeit dazu bereit sind. Zum Beispiel, wenn das Klima zwickt oder so, ne? Dann haben wir ja keine Zeit mehr, wie Luisa Neubauer meinte, für Demokratie. Könnte man ja auch sagen, ja okay, ihr seid da irgendwie der Meinung, dass die Neubauer irgendwie recht hat, dann seid ihr ja nicht jederzeit bereit und dann sagen die, wir sind aber immer bereit. Und das geht dann aber nicht. Ja, und wer hat ihnen geholfen, das dreckige Material zusammenzustellen? Der Verfassungsschutz des Landes Rheinland-Pfalz. Die haben den nämlich um eine Einschätzung gebeten und der haben sie eine 11-seitige Zusammenstellung über Auftritte reden, in denen er gegen Migranten hetzte, sowie über etliche Veranstaltungen mit ihm im rechtsextremistischen Milieu. Das Dossier belegt nicht, dass Paul die Demokratie abschaffen will. Wohl aber, dass er keinesfalls die Gewähr bietet, jederzeit für diese einzutreten. Tada! Der Herr Paul hat angekündigt, dass er vors Verwaltungsgericht gehen wird. Ich wünsche ihm alles Glück, nicht weil ich unbedingt finde, dass er der Tollste ist oder gewählt werden sollte oder irgendwas und auch nicht, weil er in der AfD ist, sondern einfach nur, weil ich das ein Unding finde, dass Menschen wegen so einem Gummisatz wie jederzeit die Gewähr für irgendwas bieten, weil das kann keiner von uns, niemand. Wenn nämlich dann in einem hypothetischen Fall und ich möchte damit, wenn irgendjemand mal also wenn ich bin Abgeordneter und jemand aus meiner Familie wird eine Knarre an den Kopf gehalten, kann ich nicht garantieren, dass ich dafür nicht irgendwie was tun würde, was eben dann vielleicht nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entspricht. Und so kann das keiner. Kein einziger Politiker kann das. Jeder Politiker, der irgendwo schon mal Geld genommen hat zum Beispiel, ist raus. Der dürfte nicht mehr gewählt werden nach dieser Geschichte, meiner Meinung nach. Aber das wird natürlich wieder so ausgelegt, wie es immer ausgelegt wird, sodass es halt nur dafür gilt und nicht, wenn jemand Millionen Masken zu viel kauft oder Milliarden in Batteriefabriken versenkt oder so, sondern ja, nur wenn jemand was Böses gesagt hat. Mich wundert am wenigsten dabei, dass es eine sozialdemokratische Frau mal wieder gewesen ist, die das Ganze eingestellt hat. Ja, scheint so ein bisschen intrigant, das Ganze. Das ist ja dann dazu. Ja, die Tage schauen wir wieder. Wie rechtsextreme Influencer Hass im Netz schüren, die 723. Hier geht es um die Geschichte, wo im Zuschauerraum bei der Maischberger einer saß, der öfter mal heftig mit dem Kopf geschüttelt hat. Also, dass hier ein Kopfschütteln reichte, um einen Zuschauer in der Talkshow zur Zielscheibe digitaler Hetze zu machen, stimmt so nicht. Der hat schon ein bisschen öfter mal den Kopf geschüttelt. So. Und war ziemlich heftig. Und dann kam ihm raus, dass er ein Ex-Grüner war oder irgendwie sowas. Also nicht ganz erst rein von der Besetzung her. Ja, aber da wird dann eben was gemacht, dass sich alle darauf gestürzt hätten und irgendwie mit Hassbotschaften überzogen hätten und so weiter und so fort. Das übliche Gejalla, sag ich mal. ja, weiß ich nicht. Wollt ihr was zu sagen? Findet ihr das irgendwie bewegend oder so? Ich weiß nicht. Ja, das war auch diese Geschichte mit dieser Critical Cat, oder? Ja, richtig. Der Kellner, ne? Der hat ja mal diese Zufallsinterviews da irgendwie aufgedeckt, also von irgendwelchen Politikleuten, die irgendwo bei irgendwelchen Demos und so interviewt worden sind oder halt eben in solchen Sendungen da irgendwie saßen und so. Und das werfen sie dir ja vor und werfen die irgendwie dem Kellner in einen Topf irgendwie von wegen, ja, als ob das jetzt irgendwie halt so die ja, irgendwie Teil von irgendeiner. Ja, sie haben dann noch so ein investigatives Video gemacht, wo sie irgendwie undercover sich auf die Party bei dem Kellner eingeschleust haben und irgendwelche Fragen gestellt haben oder eben, ja, ich glaube auch bei ihr irgendwas recherchiert haben, weiß ich nicht mehr genau, was das war. Genau, ihren Namen haben sie aufgedeckt, eben, dass sie eine ehemalige Mitarbeiterin ist, wohl vom SWR und solche Dinge, also. Aber rausgekriegt haben sie nicht viel. Nur, dass sie irgendwie sich viele Follower teilen wohl. Die Critical Cat und der Tim Kellner haben 6.500 Follower. Ja, gemeinsame. Da war das ja noch der Witz, dass man, nicht so, aus, dass man so gar nicht nachgucken kann. Es sei denn, man zählt das der händisch irgendwie durch. Ja, keine Und dass Ahnung. sie da ja scheinbar Zugriff auf die Twitter-Schnittstelle haben, die irgendwie 40.000 Euro im Monat kostet. Das wäre ja, das wär der Herr Teske herausgefunden haben. Wem würden wir uns sonst verkaufen, wenn ich ARD und ZDF? Ja, ja. Ja, ist ja Teil von ihrem DSA da auch, dass sie da ja gratis Zugriff für die Wissenschaft in Anführungsstrichen drauf haben wollen. Ja, natürlich. Ja, wie war wieder nicht sauber und mal wieder Leute gedoxt, ne, eigentlich. Ja, was heißt nicht sauber, Leute gedoxt. Also es ist ja halt so, dass sie es natürlich so hindrehen, dass sie da irgendwie die Opfer sind, weil ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk da kritisiert wird. Und dann haben sie wieder irgendeinen Experten mit dabei. Und wenn ich sowas schon wieder lese, hier die Legitimierer-Szene. Also. So muss es geben. Ja, der Wellenstaat legitimiert, der kriegt die Legitimierer-Gruppe gibt es ja so. Komm in die Gruppe. Ja, das ist der Catch-all Begriff, aber da musst du schon ordentlich delegitimieren. Also die haben mich da wieder rausgeschmissen. Also du musst mindestens 5 oder 6 du hast Delegierung am Tag. Du hast Leute gesucht, die natürlich arbeiten oder so, ne? Du wolltest delegieren, ne? Deprimieren. Ach ja, und dann haben wir einen Zick, haben wir hier drin, ne? Genau, die üblichen Verdächtigen auch dabei natürlich. Tim Kellner, die rechte Szene, Tim Kellner. Alles, ja. Also wenig darauf eingegangen, was mit dem Typen dann in der Sendung war. Ob er das jetzt absichtlich gemacht hat oder nicht oder so. Und aber viel darauf eingegangen, wie dann das Ganze irgendwie eskaliert ist angeblich und wie man das irgendwie zu beurteilen hat, zum Beispiel eben von dem Zick und so. Ja, ja, ich finde das halt auch schon völlig übertrieben, ich mein, überhaupt die Berichterstattung darüber. Ich höre ja diesem, also der interessiert mich eigentlich nicht. Ich merke halt nur, dass der halt ständig irgendwie vor Gericht ist, weil er halt irgendwelche ja, da hat er nicht auch mal die, ich glaube, er hat auch die Chebli als islamistische Sprechpuppe bezeichnet oder irgendwie so. Ja, und die Baerbock hat er als ich würde das dann immer nigerianische Scheißhaus-Expertin oder so, genau. Okay, ja. Ich meine, das ist halt alles ein bisschen drastisch, aber was ist denn da jetzt daran, weil die reden ja so, als wäre das eine Tatsache, weil hier steht da laut Friedens- und Konfliktforscher Andreas Zück von der Universität Bielefeld, liegt gerade darin die Gefahr, die rechte Szene möchte diesen vorideologischen Raum, diesen, der nicht eindeutig rechtsextrem ist, der nicht eindeutig für die rechtsextreme freiheitlich-demokratische Grundordnung angreift, genau das sei für das rechtsextremistische Netzwerk. Also die reden ja wieder, als wäre das irgendwie klar, dass man hier von jemandem redet, der ein Rechtsextremist ist, A, B, irgendwie Rechtsextremen, ne? Also ist das so? Gibt's da irgendwelche Anzeichen? Rechtsextrem hat mich auch gestört. Also eigentlich, das wird eher Rechte oder so, aber weiß ich auch nicht genau, ob das wirklich so ist. Also ich denke mal, dieser vorideologische Raum ist eigentlich eher nicht so politisch geprägt, dass da beide Szenen unterwegs sind, um irgendwie Neulinge zu fangen oder so. Aber also meines Wissens nach ist dieser Tim Kellner nicht bei irgendwelchen Rechtsrockkonzerten oder sonst wie Sachen, die irgendwie ja, also ich weiß nicht, ob der Teil der rechtsextremen Szene ist, keine Ahnung. Aber das wird hier so dargestellt, als wäre das einfach ja, normal halt, ne? Also ja, die Menschen kamen von weit, nah und fern oder so zusammen Motorradtreffen. Ja, vielleicht hatten die einfach mal Bock, eine Tour zu machen mit Motorrad, ne? Also das könnte ja, sie, ja, das funktioniert doch mit allen irgendwie Internetleuten, wenn die irgendwo auftauchen. Haben wir das schon oft, dass in irgendwelchen Städten die Leute ausgerastet sind, weil die da irgendeinen Termin gemacht haben und da waren 3000 Leute da. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, gestern war ja wirklich, keiner hat es wirklich geglaubt, aber es war gestern. Ja, das haben wir auch noch. Haben wir noch? Okay. Ja, wir noch. Okay, dann halte ja. Ich. Muss ich mich noch zurückhalten? Ne? Aber also es soll ja auch Verfassungsschutz Chefs geben, die mal in der Rocker-Szene aktiv waren. Zum Beispiel in Thüringen, hier der Kramer. Ja, kennst du bestimmt aus. Also das alleine können sie denen eigentlich auch nicht vorwerfen. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der politisch tickt. Ich weiß halt nur von diesen Prozessen. Wegen irgendwelchen Frechheiten. Wo ich es halt auch eigentlich übertrieben finde, dass es diese Prozesse gibt. Also nur mal das auch nochmal klarzustellen. Das ist ja das, was auch, das ist auch so ein bisschen der Verdienst von ihm, dass er eben diese Prozesse da so ein bisschen Platz lässt sozusagen. Und dass er sich das nicht gefallen lässt. Aber ja, das ist auch das Einzige. Ich finde den auch nicht toll. Das ist auch nicht so gerne an. Das ist immer auf der Höhe der Zeit, ne? Hat immer die neuesten Sachen da und so. Deswegen wird das viel geguckt, denke ich mal. Okay, ist das nicht einfach nur so ein, man muss zu allem was sagen, was irgendwie gerade durchs Dorf getrieben wird? Nee, im Gegenteil, er sagt zu so vielen Sachen eben gar nichts. Ne? Verdreht er nur die Augen oder so zum Beispiel. Okay. Ja, aber der bringt ja jetzt auch, also der ist ja nicht so wie bei uns, dass wir ja auch mal Sachen thematisieren, die dann Wochen, Monate später erst irgendwie im Mainstream da groß geredet werden, so mit diesen ganzen komischen hier. Ja, das hat sich, glaube ich, ein bisschen gedreht. Sobald er irgendwas berichtet oder vorliest, irgendwie einen Artikel zeigt oder so, ist es Mainstream. Also er hat ja so eine Reichweite. Man kennt das sofort so viele Leute, dass der Artikel dann oder das Thema dann ein Mainstream-Thema sozusagen ist. Also der hat da schon ganz schön Einfluss. Das ist schon, ja, natürlich schon. Egal. Auf jeden Fall Herr Reul, einer schlechtesten Politiker, die wir in Deutschland haben, meiner Meinung nach, der jetzt auch schon seit vielen Jahren da ist und mich seit vielen Jahren gruselt mit seinen Auslassungen gerade zum Thema Meinungsfreiheit, und der hat ja hier auch wieder so richtig schön reingehauen. Also. Ja. Achso, letzte Wort dazu. Ist auch schon klar, warum sie den anrufen. Er hat gesagt, er hat 112 Verfahren gekriegt und 107 sind für ihn ausgegangen schon. Okay. Aber den Anhalt kämpft er noch. So, was sagt er jetzt hier? Erstens, jeder muss sich an seiner Stelle dagegen wehren und das aktenkundig machen. Nicht ertragen nach dem Motto, ist Kleinkram, sondern alles vor Gericht bringen, alles anzeigen. Zweitens, Polizei, die den Sachen auch ordentlich nachgeht. Aber drittens, und das ist jetzt weniger wichtig, auch ein Widerspruch in der Gesellschaft. Jeder kann an seiner Stelle doch sagen, wenn solche Debatten stattfinden, so geht das nicht. Ja, wieder dieses Vage. Ne? Das ist also, ich weiß nicht, ob die den immer irgendwas Konkretes fragen und der dann so vage antwortet oder ob die ihn schon so vage fragen. Aber man kriegt ja immer diese Soundbites, die so sind. Da kriege ich auf jeden Fall das Gruseln bei, wenn ich immer diese Aussagen höre. Ja. Alles anzeigen ist kein Kleinkram. Ja, dann können wir dann bitte das so machen, dass ich das ankreuzen kann bei meiner Steuer, ob ich das für Kleinkram achte oder nicht, und dass ich dann für diesen ganzen Bullshit nicht bezahlen brauche, wenn ich meine, das ergibt sich aber von alleine, wenn einer hier auf so eine Aktion von dem Typen im Publikum mit dem Kopfschütteln so reagiert, dass er irgendwie sagt, boah, sollte man den Hals abschneiden oder so, ja, dann ist es natürlich nicht akzeptabel, damit da keiner mit einer vernünftigen Einlassung drauf reagieren. Ach, ja, genau, sagen, das habe ich auch so gelesen. Also was soll das? Das habe ich auch gelesen, und das habe ich, das ist mir auch in ganz komischen, wie war denn das nochmal, jetzt wo du es sagst. Rex Parkhuhn-Sohn. Ich hoffe, dich hat jemand auf der Liste. Da kann man nur hoffen, dass ihm nicht mal ein Messer einschlägt. Ja, genau. Nämlich, das ist nämlich dieses Ding hier. Da kann man nur hoffen, dass ihm nicht mal ein Messer im Park beschert wird. Ja, was werden die Leute damit wohl meinen? Werden die damit wohl meinen, dass die den abstechen wollen? Oder ja, werden die damit wohl meinen, dass es gewisse Klientel den abstecht? Ja, so eine Klientel, dass sie dadurch möglicherweise ihre Meinung ändern oder so. Ne? Beides ist oder falsch. Jemand. Was meinst du? Du musst es einfach verstehen, beides ist falsch. Also sowohl ihn zu bedrohen, als auch zu sagen, das könnte ihm passieren. Das ist einfach falsch und das stimmt nicht. Wir leben im besten Deutschland, das wir bisher hatten. Alle Menschen sind zufrieden, es gibt Netflix. Und den Menschen geht es viel besser, als zu denken. Weil man im Rhein schwimmen kann. Nicht zu vergessen. Ja, das war gruselig. Man muss sich vieles erlauben lassen, weil das Recht der freien Rede, der freien Meinungsäußerung wichtiger ist. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich da das Bewusstsein ein wenig verändern würde, sagte Reul, ja. Ja, genau. Ja, genau. Und deswegen wählt man solche Leute. Das ist ein echter Reul, ja. Das ist ein super Reul, ein dreifacher Reul. Bewusstsein meint er jetzt mal Gesetze, ne, und so. Oder? Ja, er meint, dass die Leute abnicken sollen, wenn sie das nächste Mal die Meinungsfreiheit beschränken sollen, weil das doch gut für sie ist. Wenn man da klar weiß, wo Herrscher und Beherrschte sitzen. Analyse widerlegt, Shitstorm. Hm, ja. Ja, NTV stürzt sich auf einen Artikel in der New York Times, den es wohl gegeben hat, wo behauptet wird, dass also sich ja gar niemand darüber aufgeregt hätte, nur irgendwelche Kleinstkanäle mit wenig Followern und so. Und ich habe das jetzt auch direkt neben dieses andere Ding gepackt, weil das aus meiner Sicht halt bei ganz vielen Sachen, die uns hier immer aufgetischt werden, als, oh mein Gott, die Welt geht unter und tralalala, das ja auch im Endeffekt halt meistens irgendwelche hier irgendwelche Trolle, irgendwelche Leute mit 3 Followern, irgendwelche Randphänomene halt sind. Und hier will man jetzt festgestellt haben, dass das ja auch ein Randphänomen war, aber dann ist natürlich darüber, dass dann doch hier der J.D. Vance und irgendwelche Leute gesagt haben, dass es da ja Aufregung darüber gab, über Sydney Sweeney und den Jeans-Werbespot. Das wäre dann quasi die wirkliche Kampagne und das wirkliche Ding, was irgendwie gemacht wird, ne? Weil, dass sich die Leute da irgendwie drüber aufregen, über, ich meine, dass sich hier die Linksprogressiven aufregen über eine schöne Frau mit heller Haut, das ist ja vollkommen ausgeschlossen, ne? Also, weil es gibt ja nichts in deren Ideologien oder so, das von früh bis spät irgendwie sagt, dass ja diese Normschönheit und so sterben muss und weg muss und dass die Wurzel allen Übels ist und so Dinge, ne? Das ist ja vollkommen ausgeschlossen. Und auch so ein Wortwitz mit Jeans und Gehen halt auf Englisch, ne, das, klingt das ja genauso, dass dann hier so die literally minded, wie das ja häufig genannt wird von diesen, also so bezeichnet man das ja häufig, diese Leute, die halt immer alles halt nicht als Witz verstehen wollen, sondern halt, ja, das alles immer wörtlich nehmen. Also, ja, das gibt's ja auch. Und deswegen ist das aus meiner Sicht ziemlicher Blödsinn zu behaupten, dass es das nicht gegeben hätte. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Ding, oh scheiße, hier, das ist irgendwie ein L, was wir hier haben. Ja, wir verlieren hier irgendwie. Lass das einfach mal umdrehen und sagen, nee, von uns hat es ja gar keiner gesagt, dass das irgendwie problematisch wäre. Ihr behauptet das ja nur, damit ihr uns hier irgendwie schlecht dastehen lässt oder so. Und ich meine, dabei hätte NTV doch nur Weltraumaffen hören müssen letzte Woche. Da haben wir aus dem Taz-Artikel vorgelesen, wo es hieß, doch nicht nur Sexismus wird hier verkauft. In dem American Eagle eine weiße Schauspielerin mit blauen Augen, blondem Haar und normschönem Körper zur Verkörperung guter Gene stilisiert, wird ein Schönheitsideal gefeiert, das in rassistischen und eugenischen Erzählungen wurzelt. Weiße Genetik ist überlegene Genetik. Aber es gab keinen woken fucking Shitstorm NTV. Nein. Ihr lest nicht mal die deutsche Presse dazu. Und im Endeffekt ist ja so ein bisschen die Argumentation, wenn die Rechten nicht über die paar Leute geschrieben haben, die sich aufgeregt haben, dann hätten sich auch nicht so viele Linke aufgeregt, weil dann wäre das nicht so bekannt geworden. Das ist auch so eine unsagbare Milchmädchenrechnung. Ja, aber sauft's euch schön, eure Els, wie du so schön gesagt hast. Sauft's euch schön, macht ruhig. Also, ja, solange meine Seite die Wins abräumt, ist das völlig in Ordnung für mich, wenn ihr hinterher sagt, aber das war ja gar nicht so wichtig. Ja. KI für Demokratie. Muss ich noch mehr sagen? Nee, muss ich fucking noch erste, mehr sagen? Das Erste, wo ich dran denken musste, als ich das gelesen habe, KI für Demokratie, war dieses NPC-Meme. Ja. Weil jetzt ist es ja im Endeffekt, ja, wir sind NPCs. Und wir sind stolz darauf. Ausrufezeichen spricht man jetzt KI, ja? Hass, Hetze und gezielte Desinformation im Internet stellen eine ernsthafte Bedrohung dar. Sie können zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, die öffentliche Meinung beeinflussen, das individuelle Wohlbefinden beeinträchtigen. Oh Gott, fucking Scheißdreck. Switch off that bloody thing. Und die Meinungsfreiheit einschränken. Die Initiative KI für Demokratie hat sich zum Ziel gesetzt, Algorithmen, Inhalte und Akteure aufzuspüren, welche die Grundsätze und Werte unserer Demokratie untergraben. Ist das diese So Done in Klein oder was? Der Nachfolger von So Done? Die haben wir hier auch gelesen. Nee, das ist noch besser. Also okay. Zum Beispiel ist eine von den Sachen, dass sie halt Leute, dass sie sogenannte rechtsextreme Netzwerke finden, indem sie halt ganz viel Tweets von Leuten gucken und dann gucken, wer die geliked hat und wer sich gegenseitig folgt und so. Für mich klingt es so ein bisschen nach einer Feindesliste und die sind in unserem Land eigentlich verboten, aber macht ihr mal, weil ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. KI, das sind nur Schnüffeleien, ist das nicht mal. KI kann uns dabei helfen, subversive Akteure und eigentlich müssen wir sagen, KI kann uns dabei helfen, subversive Akteure und ihre Aktivitäten aufzudecken, Genosse. Ja, Genosse KI. Auf diese Weise trägt sie dazu bei, ein sicheres und respektvolles und demokratisches Online-Umfeld zu schaffen. Ja, das ist so, als würdest du einen Wald und alles da drin niederbrennen und sagen, ja, guck mal, steril und voll wenig Krankheitserreger. Aber gut, kann man machen, muss man aber nicht, aber ihr macht das freiwillig. Warum macht ihr das freiwillig? Was stimmt mit euch nicht? Habt ihr beim Stanford-Experiment die Wächterkarte gezogen? Oder was ist los? Hinter der Initiative KI für Demokratie steht eine vielseitige Gruppe von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Marketing, Kommunikation, PR, Technologie, Forschung und Entwicklung. Ja, Moment mal, das habe ich nämlich auch gerade gehighlightet, finde ich nämlich ganz interessant. PR, ja, also mit anderen Worten, irgendwelche Leute können dann da wahrscheinlich irgendwelche Konkurrenten von irgendwen dann anschwärzen oder wie? Naja, du musst das, Propaganda ist stumm. Wenn man das so schreibt, weißt du? Ja, ich kann die dann anheuern, dass sie irgendwelchen anderen Leuten, die mir nicht gefallen, dann irgendwie die irgendwo dazu rechnen können oder so. Hallo ChatGPT, kannst du mir dabei helfen, den und den anzuschmieren? Genau, wer folgt denn Tim Kellner und gib mir mal die Adressen, da mache ich eine Liste. Wir sind eine offene Initiative, die jeden willkommen heißt. Denn Transparenz und Aufklärung sind die Säule in einer gesunden gesellschaftlichen Diskussion. Yay. Schöne Worte, schöne, wunderschöne Worte. Parteiunabhängig. Und unsere Ergebnisse sollen zukünftig demokratischen Institutionen dienen, um fundierte Argumente zu entwickeln. Das heißt, wir machen noch mehr Listen für Leuten, die was Böses im Internet gesagt haben und leiten daraus ab, dass wir Vollzeitstellen finanziert bekommen. Ja, wunderbar. Ach du Scheiße, was sehe ich hier denn? Geschlecht ist Biologie, ist Realität. Das ist Wahrheit. Ist ja, Wahrheit, das endet das Ganze. Dann ist es ein Laufband. Ich habe es gerade, ne? Original offen. Mhm. Also ja, ist die Ukraine wird von Neonazis regiert. RUSS. Nichts geht über deutsche Hausmannskost. Ja. Oh mein Seid Gott. Ihr eigentlich alle geistesgestört? Seid ihr alle fucking geistesgestört? Hier, Verfassungsschutz, auf die Köche mal bitte gucken. KI für Demokratie. Wie ist das denn? Was? Dein Engagement in der Kantine. Ach nee. Das führt jetzt auf die schiefe Bahn zum Rechtsextremismus. Wenn ich gerne gute Sachen esse aus. Deutsch. Aus deutscher Küche. Was sind die verbohrt, die Leute, ne? Ja, hier, Hamburger Abendblatt, wie ein Hamburger KI-Projekt, rechtsextreme Netze entlarvt, die Netzwerke entlarvt, ja geil, okay. Ist in Hamburg nicht, auch eine Normannenstraße oder sitzt sie direkt in der roten Flora? Oh Gott, ja, noch eine scheiß NGO, noch mehr Arschlöcher, die das Internet kaputt machen wollen. Noch mehr selbsternannte Wächter im Stanford-Experiment, wunderbar. Die sprichwörtliche wehrhafte Demokratie, das sind wir alle. Wir alle tragen Verantwortung für den Schutz der Säulen unserer Demokratie. Du hast Lust, dich in diesem Rahmen zu engagieren. Sprich uns gerne an. Und wofür braucht ihr denn Leute? Ihr habt doch KI, da brauchen wir doch keine Leute mehr. Daten eröffnen vollkommen neue Möglichkeiten. Ja. Stell dir vor, Mielke hätte, also das wäre jetzt irgendwie 20 Jahre später passiert oder 30, der Fall der DDR. Und Mielke hätte halt schon Hochleistungs-Computersysteme zur Verfügung gehabt. Na, vielen Dank. Ja, ich habe es gesehen. Jetzt müsst ihr es auch sehen oder so ähnlich. Kannst ja mal zum Anfang zurückspulen. Dauert 4:16, ist komplett untertitelt und es geht vor allem halt auch um diese Parade von Ohrfeigengesichtern. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber ja. Sebastian Krumbiegel, der Sänger der Prinzen, erstens aus ästhetischen und zweitens aus Copyright-Gründen werden wir euch das vorenthalten, aber man kann den Text mitlesen und ihr könnt mal sehen, wer alles der Meinung ist, dass die Demokratie weiblich ist, ne? Weiblich, okay. Stellt euch einfach einen beliebigen Prinzensong vor. Und da haben wir Iris Berben, die sagt, die bewegen alle den Mund zu Krumbigels Stimme übrigens. Ne? Ich weiß nicht, aber ich glaube... Ich weiß nicht, sollte man irgendwie keine Texte anfangen. Dass die Liebe und die Hoffnung ihre Schwestern sind, also die Schwestern der Demokratie. Ja, ungefähr so fühle ich mich auch gerade wie die junge Frau. Und ich höre den Song hier auf den Ohren und ich kann es bestätigen, was Mars gesagt hat. Also ja. Es ist wirklich wie so ein Nord-15-Prinzen-Song. Ja. Aggressiv. Dass Barmherzigkeit und Humanität genau das ist, worum es geht. Oh, schön gereimt, Krumbiegel. Ich krieg Zahnschmerz. Oh Gott, die haben echt die Reschke genommen und Barmherzigkeit und. Ja. Ausgerechnet. Barmherzigkeit und Humanität, ja, okay. Ja, ja, das ist das Gesicht. Dann durfte sie mitentscheiden oder so. Barmherzigkeit und Humanität, ja. Ja, ungefähr. Hm. Scheiß der Hund drauf, Helge kommt, wenn wieder Sitzungszeit ist. Es ist Sommerpause für Helge. Ein bisschen Helge fixiert. Helge sitzt in seiner Gruft. In Wuppertal. Aber trotzdem willkommen. Gut, dass du runter von der Pier bist. Ja, genau, diese genau Person das ist, hier hat worum diese, es geht. Diese Dekoration übrigens, das ist dieses... Das ist hier von dem Zentrum für politische Schönheit. Achso, ich dachte, das wäre das Original der Weißbandpyramide. Nee, ich meine diesen Schmutz, den die im Gesicht hat. Achso, nee, ich meinte dahinter die gestapelten Sachen. Die Demokratie ist so verletzlich und wahrscheinlich unersetzlich. Komm, wollen wir Reime raten? Könnte was Männliches sein, ja? Verletzlich und so. Männer! Ich weiß nicht, aber ich glaube... Ich glaube. Das ist... da oder wie scheiß der Hund drauf sagt, aufstehen, aufeinander zugehen. Ja. Genau. Dass die Klugheit, auf der Matte steht. Okay, ist das Quattro-Dings, Schilf? Könnte sein, ja. Den haben wir dann am Ende noch gezeigt. Ja, ich weiß. Können wir uns da noch ansehen. Genauso wie die Solidarität. Die Schönheit und die Freiheit, oder war ein Mann? Die Verliebtheit. Das ist alles Demokratie. Das versteht ihr? Ja, ja. In diese wunderbare Welt. Kein Wunder, dass das keiner versteht. Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen. Mit all den Leuten, die auf unserer Seite sind. Oh, auf unserer Seite. Ja, die ich Leute, die auf unserer Seite mal. Sind, ja. Oh, das aber ist ja verbindend, ey. Oh. Aber nicht mit irgendwelchen Leuten, die also, nicht auf unserer hab Seite sind. Ich habe ja mal mit der Amadeo Antonio Stiftung gelernt, dass eine Wir- und Die-Erzählung am Anfang jeder schrecklichen Hassrede steht. Tja. Das ist ein Merkmal von Hassrede gewesen. Scheinbar haben die das nicht so ganz verinnerlicht, was die Antonio Amadeo oder so was gesagt hat. Ich will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehen. Das ist so lustig. Wieso Leute so tun, als müssten sie auf Barrikaden. Ah! Ja, für die Demokratie. Nee, nein, nee. Ach, schade, das tut mir ein bisschen leid mit Olli Dittrich. Smudo ist eh lange vorbei. Und was das hier? Genau wie der Kriech. Oder der Siech. Die Reime werden immer besser, je älter das Lied wird. Oder der Sieg, genau. Das will ich wissen, ich frag mein Gewissen, das ist nicht mein Reim. Ah, Bokelberg, geh weg. Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen. Vorsicht mit der Melodie. Ich weiß nicht, ob das überhaupt nicht. Ich hab die Melodie schon. Ja, das ist so einfach. Doch. Das ist genau so ist das. Da, Sibylle Berg, habt ihr gesehen. Mhm. Und hier der Typ von Pur, der wird mir auch, also da, wenn der dabei ist, bin ich auch nochmal. Ist das Gitte? Oh mein Gott. Hm, glaub schon. Oh, und hier der Typ. Ach, der, ja. Mit all den Haaren, Frauen, was? Oh. Lesen sie sich trauen. Oh. Gegenseitig vertrauen. Das ist der Typ von Amadeo Antonio. Aber nur gegenseitig vertrauen, ne? Nicht den anderen. Mit all den Geeks und den Normies. Los, lass mal machen. Das habe ich auch nicht verstanden, dass der Kunze da mitmacht. Weil der hat schon so oft schlaue Sachen gesagt und ist dafür mit Feuer irgendwie unter Feuer genommen worden. Für den Kollegen, für den Kumbiegel. Gut, aber das ist so lustig. Eco Fresh. Erkennt er noch Eco Fresh von vor 20 Jahren oder so? Allerdings. Ah, die alte Frau ist auch da. Ich will ein Leben lang verstehen, dass es sich lohnt, an dieser Front steil zu gehen. Oh, oh, oh. Und guck mal, auch der Öffentlich-Rechtliche darf nicht fehlen. Für die Demokratie, für die Demokratie, für die Demokratie, die Demokratie. Die Demokratie. Oh. Bisschen einfach bloß der Text, ja. Ist weiblich. Nee, weiblich. Ist weiblich. Katja Epstein. Zwischendurch wollte der weiblich mehr nicht da auflösen, dass das keine Rolle spielen sollte. Weil dann spielt das weil, was ist Rolle. Das hier? Ist, das war, glaube ich, das Zentrum für politische Schönheit übrigens. Ne? Ja, wahrscheinlich sehr die schön. Tante gewesen sein mit dem Schmutz im Gesicht. Das hier muss irgendwas anderes sein. Also das finde ich schon ganz schön krass, muss ich sagen, dass man dieses, also diese Symbolik in so einem Lied unterbringt, mit maskierten Menschen, das finde ich schon. Ja, kann man machen. Ich würde es mir ja eh nicht anhören, wenn ich nicht beim Weltraum offen wäre, aber. Halte ich jetzt irgendwie nicht so richtig für stringent. Demokratie ist weiblich. Und wo bitte braune Leute? Gute Frage, Britmaster. Die Ärzte stimmt. Und Campino fehlen, ja, bisher. Ja. Tschüss. Weiblich. Ist weiblich. Die Demokratie ist weiblich. Und dann kommt nochmal hier irgendwie diese Impro. Also ist das El Giro? Ja, was hat er denn erzählt? Das kam mir vor wie so ein Besoffener am Kiosk oder so. Nichts verstanden von dem Quatschen. Stefan Stoppock, Johannes Oerding, Arndt Zeigler, Nils Buckeberg, Olivia Jones, Kai Dumont, Jan Josef Müller-Stahl. Ja. Stoppock tut mir ein bisschen leid. Die Frau Neigel hat doch auch während Corona eigentlich genug auf die Fresse gekriegt, statt sich bei so einer Veranstaltung hier zu engagieren. Silja Meier kenne ich nicht. Olli Dittrich tut mir halt richtig leid, weil den finde ich nach wie vor sehr lustig. Also zumindest, wenn er eine von den Sachen macht, die er selber irgendwie komplett machen darf. Oder Christina Stürmer, hat die nicht auch damals richtig flack gekriegt, weil sie zu Österreicher war? Da kommt eine zweite Seite mit Namen, glaube ich. Lustig, erinnert ihr euch noch an Lucy von Org? Ja klar, man kann einen One-Hit-Wonder von vor 30 Jahren mit da reinnehmen, aber ob das irgendwas hilft. Weil ich ein Mädchen bin, weil ich sie? Genau. Yes. Und die üblichen Verdächtigen, die halt alles machen, um in der Blase relevant zu bleiben, wie Bokeberg, Jones und so. Ja. Und Smudo. Ja, ich glaube, eine Seite kommt noch mehr Namen. Genau, und Smudo. Ja. Ja. Sibylle Berg, Jan Delay, Götz Alsmann, oh mein Gott. Götz Alsmann. Und Peter Maffay. Heribert Prantl. Jawohl. Das ist ja so in Memoriam jetzt, oder wie? Ja, die sind alle von dem großen Kometen getroffen worden. Wir sind alle total drauf. Wir gedenken den Gefallenen. Laura von Torra, Dieter Maschine Bier. Okay. Die war die wichtigste, glaube ich. Ein Hooligans gegen Satzbau. Ja, das war das waren dann die wahrscheinlich. Ja. Jo. Aber jo. Trotzdem, die Symbolik ist dann. Ja. hoffe, dass wir das nie wiedersehen müssen. Ja. Wahrscheinlich spielen sie es jetzt ein bisschen Radio. Aber jetzt die Demokratie, die schon immer die Demokratie ist. Also auch im Duden. Und ja, vor allen Dingen für uns, ne? Für unsere Leute, die auf unserer Seite sind und so. Was soll das, ne? Finde ich wirklich auch, da bin ich bei der Amadeo-Stiftung, bin ich völlig bei ihr. Das ist einfach für den Arsch, diese Darstellung. Und da können sie die Mann-Frau-Trennung da auch noch aufrechterhalten. Das spielt doch gar keine Rolle, wenn sie eh eine Spaltung unbedingt anstreben. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht gerade versöhnlich, nur geschriebene Texte. Ja, also es sind halt Spalter, das bleibt dabei. Miese Gesellschaftsspalter. Mann, wer Schwein. Krummbiegel, ey. Weißt du, der ist gerade biegen will und dann ist es krumm hinterher. Penner der. Apropos Amadeo und Tonio. Es gab hier noch so einen lustigen Ausschnitt von Aspekte diese Woche. Die ist nicht so schlecht, oder? Echt? Okay. Was sagt denn das, was in Bad Freienwalde passiert ist, über die allgemeine Stimmung in Deutschland aus? Bad Freienwalde ist in gewisser Weise so ein wirklicher Eskalationspunkt, bei dem wir sehen, wie weit die Normalisierung rechtsextremer Einstellungen in Deutschland eigentlich vorangeschritten ist. Diese Wut auf Wokeness, warum ist die so ein klares Feindbild geworden? Das ist eine rechtsextreme Kulturkampfstrategie, dass ein Feindbild stilisiert wird von einer woken Hegemonie, die scheinbar kontrolliert, wie Menschen zu sein haben, sein müssen. Und dagegen wird einfach massiv mobilisiert. Und das schafft natürlich nicht nur Anschluss an rechtsextreme Diskurse oder Menschen, die sowieso schon radikalisiert sind, sondern vor allem eben auch in die Gesellschaft. Was soll denn dieses Outfit? In die Gesamtgesellschaft. Was soll denn dieses Outfit? Das ist Humor oder was? Ist das Satire oder was? Das ist heutzutage so. Das ist einfach, um die Steuerzahler zu demütigen. Wir stellen solche Leute von eurem Geld ein und die bestimmen da. Ja, ist das Absicht? Oder? Das muss Absicht sein, sich so anzuziehen. Da muss man doch sehen, dass es hässlich ist. Okay, man will hässlich sein, um die Leute zu beleidigen. Ja gut, vielleicht ist das der Fall. Ja. Das ist was Neues, dass die ästhetische Werte haben. Du warst gerade wieder rausgekattet, leider. Na, Supilami und auf Abwägen. Ja, und wie ich ja schon angedeutet habe, der Rapper Sean P. Diddy Combs hat genug Geld, denen geht es ganz gut finanziell. Dementsprechend konnten seine Anwälte auch 50 Millionen Euro, Dollar im Prinzip immerhin anbieten, um ihn freizulassen auf Kaution. Aber der Richter meinte, nee, lass mal. Der übt dann bestimmt irgendwie Druck auf die Leute aus, die ihn aussagen wollen und so weiter. Lass ihn mal lieber noch ein bisschen in Haft. Und dementsprechend ist es eben abgelehnt worden. Und dann mehr als 50 Millionen konnte er dann wohl auch nicht bieten. Oder vielleicht hat er sich auch gedacht, es lohnt sich nicht mehr. Weiß ich nicht genau. Aber 50 Millionen ist schon eine ganze Menge, ne? So, nur dafür, dass man irgendwie frei ist, sozusagen. Gut, ist nur eine Kaution, kriegt der wieder, aber trotzdem. Ja, und dem droht ja auch noch irgendwie Haftstrafe jetzt, ne? Bis zu 20 Jahre habe ich. Stimmt, ja. Dementsprechend Fluchtgefahr auch auf jeden Fall gegeben, würde ich auch sagen, ne? Ja, wenn er sich nach Kuba absetzt oder so, ist er weg, ne? Nach Kuba. Das ist nicht so schwierig, damit ein bisschen Talas. Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Und jetzt mittlerweile ist ja irgendwie in Deutschland angekommen, dass es da so eine Initiative gab, Collective Shout. Oh mein und so Gott. Feministinnen, die sich über Computerspiele aufgeregt haben. Und da stellt die Rona hier so da vor der Spielplattform auf, diese zu entfernen. Also eine Gruppe von Frauen, darunter auch Überlebende, werde ich mich nie dran gewöhnen, dass sie dieses Wort benutzen. Wandte sich das ist eine Spiele. Falsche Übersetzung, hast du das Survival, ja, das war ja mal so ein Ding, was sie für Überlebende des Holocaust benutzt haben. Und jetzt. Ja, jetzt für Überlebende von Vergewaltigungen nutzen oder so, ne? Ja, eventuell, im schlimmsten Fall, aber auch benutzen für, es hat mich einer komisch angeguckt oder so. Okay. Wandte sich gegen Spiele, die Vergewaltigung, Inzest, extreme sexualisierte Folter und Gewalt gegen Frauen verherrlichen. So dreimal dürft ihr raten, ob das eine vernünftige Darlegung ist. Ich wüsste ja nicht, was da für Spiele gemeint sein könnten. Ja, da geht's, das kommt gleich. Ich gleich ja, zeigen. Ich habe das ja als Räuberpistolen bezeichnet. Ne? Ich habe da nicht zugeglaubt. Ja, also das Wenigste. Unter Meinungsfreiheit fällt das wohl, so eine Aussage, aber eine Tatsachenbehauptung, die zutrifft, ist es auf jeden Fall nicht. Und ja, also Und diese Collective-Shout-Initiative hatte ja halt die Payment-Provider angeschrieben, dass sie bei Steam irgendwie Stunk machen, und infolgedessen haben tausende von Männern, die wütend sind, weil sie ihre Vergewaltigungsspiele verloren haben, eine Flut frauenfeindlicher Beschimpfung, Vergewaltigungs- und Morddrohung, bla bla bla. Ja, total realistisch, ne? Also. Ja, genau. Also. Ja. Und was das hier war, das hat hier der von Shotfit und Taco, da ist er wieder. Den stelle ich ja regelmäßig vor, und der hat sich hier die Mühe gemacht, ein 4-Stunden-Video über diese Auseinandersetzung zu produzieren, das ich auch selber noch gar nicht bis zum Ende geguckt habe. Und das ist das nicht schon ein bisschen zu ernst genommen, sozusagen, die Sache überhaupt? Ich meine, so lange nee, Video. Das muss man ja leider zeigen, diese ganzen Aspekte davon. Sonst ist es ja nicht vollständig. Ja, wenn das dann so ist. Weil der hat nämlich dieses Spiel gespielt, um das es geht. Das Spiel heißt No Mercy. Und die haben wahrscheinlich einfach nur diesen Namen gesehen. Und es ist halt auch wirklich so ein Pornospiel irgendwie. Und das hat halt auch so ein Stiefmutter-Aspekt irgendwie. Das ist das, was die wohl mit Inzest meinen. Und deswegen sage ich halt, dass es als Meinungsäußerung halt gehen würde, aber es ist halt bei weitem nicht so dramatisch, wie die das halt darstellen. Ja, hast du schon mal über Porn abgeguckt, da ist alles voller Inzest-Scheiße. Also. Ja, jetzt hast du den Namen doch wieder gesagt, dann hoffe ich mal, sonst hier keiner gesperrt oder so. Oder noch nie gehört. Und ja, jedenfalls. Also dieses Spiel ist von irgendwelchen russischen Entwicklern, und das ist halt auch nicht besonders gut gemacht, was es wahrscheinlich auch nicht braucht. Und das, was wir hier eingeblendet haben, ist halt eine Reaktion, also auch wieder auf diese Seite von diesem Collective Shout, wo die hier sagen, not real, freedom of expression, don't like it, don't play, responding to gamers, defenses of Steam, rape game. Ja, was haben die jetzt im Endeffekt erreicht? Die haben erreicht, dass das Spiel auf jeden Fall, also es ist noch da, das ist jetzt nur nicht mehr ohne Altersbeschränkungen da aufrufbar, was natürlich auch gut ist und richtig ist. Ja, aber es wird also dargestellt, wie die Leute, ja, also wir müssen das da wegkriegen, und wir waren erfolgreich und Leute regen sich drüber auf und so. Aber es ist halt im Endeffekt auch nicht so richtig, weil, ja, also das ist halt noch da, das Spiel, aber es ist jetzt halt nicht mehr da so einfach zu erhalten, was natürlich auch nicht verkehrt ist angesichts des, ja, weil das halt für Erwachsene natürlich ist. Und ist das denn so schlimm, wie man meint, oder weißt du das? Hat er was davon gezeigt, sozusagen, in dem Video? Ja, das ist im letzten Teil geht es halt noch um dieses mit dem Consent, ne? Also das ist ja so ein bisschen das, worauf sich wieder aufhängt. Also er wird dann wahrscheinlich, bei den habe ich noch nicht geguckt. Also es ist halt schon irgendwie so, dass du halt so Sachen so nach dem Motto so, ja, wenn du jetzt hier nicht irgendwie dies und das mit mir machst, dann erzähle ich dem und dem dies und das und so. Und das sind natürlich Sachen, die normalerweise nicht gehen, aber es ist halt Fiktion. Es ist noch nicht mal mit richtigen Menschen. Es ist halt animiertes Zeug irgendwie. Und ja, und die Leute wissen das auch. Aber wer es nicht weiß, sind unsere tollen Radikalfeministen, die natürlich sagen, wir wollten ihnen ihr Vergewaltigungsspiel wegnehmen, und sie haben gesagt, nein, Vergewaltigung, gut. Ne, aber das ist nämlich die Scheiße, wie das dargestellt wird von diesen Leuten. Und da kriegt man echt schon wieder zu viel. Ja, ich meine, wenn du ein Verbrecherspiel produzierst, dann musst du eben damit rechnen, dass du ein Verbrechen auch. Oder spielst, dann musst du damit rechnen, dass du virtuelle Verbrechen begehen sollst oder so. Ja, gut, ne? Nichts Neues eigentlich. Ja, also. Ja, also die Schöpfungshöhe ist halt nicht besonders hoch, und es ist auch noch nicht so richtig fertig, was aber wohl daran liegt, dass sie das wohl so, also so Stück für Stück irgendwie mal weiterspinnen wollen, dieses Spiel. Ja, es hat wahrscheinlich durch diese ganze Sache mehr Publicity erhalten, als es jemals erhalten hätte, wenn das nicht gewesen wäre. Also insofern können sich die russischen Entwickler sicherlich bei den Harpien hier bedanken, dass sie hier wieder, weil also die werden, ja, also wenn sie hier in unseren Ländern irgendwelche Änderungen herbeiführen wollen oder Steam ruinieren oder so, dann wird das sicherlich diesen Entwicklern relativ egal sein. Also. Ja, und was der Tannhäuser sagt, stimmt natürlich auch. Sobald diese Spiele in der Welt sind, finden tech-savvy 14-Jährige auch diese Spiele auf anderen Anbieterplattformen, die eben nicht legal sind und wo sie das ohne jegliche Altersfreigabe oder irgendwas einfach runterladen. Ja, wir geben ja auch Geld aus für Spieleförderung, allerdings für andere Spiele. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an den Riesenerfolg von Snake. Das war ja so ein Beispiel vor einem Jahr oder so, glaube ich, dass wir da Geld ausgegeben haben, um Snake zu sponsoren, dass man ein Snake-Spiel, was es halt schon gibt, aber nochmal irgendwie als Browser-Game nochmal neu auflegt. Und ja, das war ja auch noch irgendwie von so einem Ding, die irgendwie Werbung finanzieren oder irgendwie so. Ja, auf jeden Fall hanebüchenes Zeug und diese ganze Games-Förderung aus meiner Sicht. Also selbst wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, wir verteilen das mit der Gießkanne an jeden, der irgendwie fragt, das ist mir fast sogar noch lieber. Weil dieses andere Ding mit von wegen, nee, wir geben das hier nur an Sachen, die der politischen Bildung dienen oder so. Da haben wir ja letzte Woche erst wieder gesehen, was das so für Ausmaße annimmt. Und da hat uns ja auch jemand im Chat noch oder in den Kommentaren noch geschrieben, das muss ich mir nochmal anschauen, dass wir auch dieses merkwürdige iranische Revolutionsspiel, was da war, was ja schon so wirkte irgendwie so zwielichtig, so nach dem Motto, ja, hier den Schah haben sie besiegt und es ist jetzt gut, dass das wohl auch irgendwie Bezuschuss gewesen, also dass es halt auch irgendwie Propaganda von denen richtig gewesen sein soll, von den Mullahs halt, dass dieses Spiel überhaupt entstanden ist. Also da sind jetzt wahrscheinlich keine deutschen Steuergelder reingeflossen, aber das ist ja von der Bundeszentrale für politische Bildung immer noch beworben worden, also selbst wenn, ja. Und jetzt hier die Doro Bär, die verteilt ihr wieder, weil jetzt ist sie ja wieder zuständig, nachdem sie jetzt 3 Jahre irgendwie Pause machen musste. Ist sie jetzt wieder zurück als Games-Förderin. Und ja, also 213 Millionen, aber nicht in einem Jahr, es war über mehrere Jahre, es war vielleicht von der letzten Bundesregierung, könnte ich mir vorstellen. Oder jetzt von dieser, ich weiß nicht genau. Ah ja, jetzt sind es 88. Also, ah ne, doch von dieser dann, also in Kombination dann. Ja, auf jeden Fall machen wir schon seit einer Weile und angeblich ist es ja auch so, dass das ja alle Länder irgendwie machen, diese Games-Förderung. Und wir dann nur unseren Standort irgendwie gefährden, wenn wir das nicht auch machen. Aber ich sehe das nicht, dass wir da irgendwie mitspielen. Also das größte Ding in Deutschland aus der letzten Zeit war ja dieses Gollum-Spiel, was so gefloppt ist und das ganze Entwicklerstudio zerstört hat, dass sie jetzt noch Publisher sind. Ja, und hier gibt es bei News Beispiele wie irgendein Oktoberfestspiel hier mit so virtueller Blasmusik, wo sie irgendwie Geld herausgegeben haben. Ja, die Anno-Reihe ist wohl ein erfolgreiches Spiel. Wenn du dich bewirbst für Fördergeld, dann musst du irgendwie Gründe haben, warum sie das fördern sollen lässt. Dann aber das Staat oder so, ne? Wahrscheinlich. Das war jetzt nicht ganz fair, über die zwei Sachen wegzuscrollen, die du gerade weggescrollt hast. Nämlich Enshrouded und Dune Awakening sind durchaus wirklich international erfolgreiche Spiele. Und bei denen finde ich es völlig gerechtfertigt, die zu fördern. Ja, das war mein Einwand. Ah, okay. Ja, hatte ich gar nicht gelesen. Das ist ein wichtiger Einwand. Ich habe noch nie von gehört, ehrlich gesagt. Dune Awakening sind beides so Survival-Spiele. So. Dune Awakening halt Dune und Enshrouded ist so ein Fantasy-Ding. Das habe ich selber gespielt, das hat mir großen Spaß gemacht. Am besten, also ist das, was man am besten im Koop spielt. Also was wie Valheim oder ähnliches. Ohne Neuauflage von Snake, hilft vom Bund. Okay, lustig. Ja, da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Förderung könnte die Branche neu beleben. Ja, Staatsgeld hilft immer, auf jeden Fall. Eine neue Version von Super Mario, ja. Hä? Das ist ein Vorschlag von denen. Was? News, was? Ihr wisst schon, wem Super Mario gehört und wo die sind und warum das nicht in Deutschland entwickelt wird, oder? Aber Jesus war kein Gynäkologe. Je suis kein Geologe. Habe ich auch zuerst gelesen. Habe ich auch zuerst gelesen. Arbeiten aber Gynäkologen. Und, ja, vielleicht ist es auch Jesus. Das ist einfach so. Meinst du, das da, so ja. Teilweise Mundart, teilweise Englisch. Ja, ja, man kann nicht Jesus sagen ohne Sass. Also, stimmt, denk da mal drüber nach. Sehr sass. Apropos Jesus. Hier gibt es eine katholische, glaube ich, Klinik, was? Eine kirchliche auf jeden Fall. Die hat ein Abtreibungsverbot eingeführt in der Klinik. Ich glaube, da war eine Fusion vorher und die haben sich dann abgesprochen, dass sie das machen. Und dagegen hat ein Arzt geklagt und er meinte, es kann ja nicht sein, dass ich den Frauen nicht helfen darf, so ungefähr. Das haben sie aber dann relativ eng gezogen, diese Grenzen. Und jetzt ist es im Prinzip so, dass das Krankenhaus sich weigern darf, diese Dinger zu machen. Auch sei denn, es droht Lebensgefahr der Frau, dann können sie es wohl machen. Und der Arzt, der da arbeitet, der darf das in seiner privaten Praxis aber auch nicht machen. So nach dem Motto, wir beschäftigen hier keinen, der solche Dinge macht, ja, in seiner privaten Praxis oder so. Korrekt, so funktioniert ja das. Ja, so funktioniert das, sagt das Gericht auch, dass das so funktioniert. Und hat das sozusagen dann so bestätigt. Ja. Und das ist Stand der Dinge. Der Arzt meinte noch, er will aber unbedingt dagegen vorgehen und seine ganzen Rechtswege ausschöpfen, aber... Schauen wir mal. Mal dem keine Chance aus. Also, ich, wenn Frau Brosius Gersdorf jetzt schon im, dann vielleicht, aber ansonsten, ansonsten wird das, glaube ich, eher schwierig. Ja, und dann kamen natürlich die üblichen Verdächtigen, irgendwie Kirchenrecht abschaffen und so weiter gefordert. Was ja vielleicht auch noch okay ist, aber jetzt in dem Fall mal geholfen hat, die größten, schlimmsten Entwicklungen ein bisschen einzudämmen oder so. Wie auch immer, das. Ja, das ist eine private Klinik und die können das natürlich machen, wie sie wollen, sozusagen. So habe ich das jedenfalls auch verstanden. Naja, also die Kirchen haben halt das Recht und die haben da ein besonderes Recht, genau, dass sie halt ja ihre Wertvorstellungen in diesen Institutionen, die sie da leiten, halt reinbringen und auch von allen Leuten, die da dran mitarbeiten, einfordern und erwarten können, dass sie das genauso auch in ihrem ganzen Leben halt vertreten. Und das geht ja sogar so weit, dass sie halt sagen können, ja, wenn ihr jetzt hier irgendwie euch scheiden lasst und euch wieder verheiratet, dann entspricht das nicht unseren Wertvorstellungen und dann seid ihr gekündigt. Können die machen, ja. Machen die zwar nicht häufig mehr, ich habe es früher öfter mal, aber es ist im Prinzip immer noch nicht weg von der Regelung her, ja. Ja, und also bei dem Kündigungsbeispiel halte ich es auf jeden Fall für übergriffig bei diesen Geschichten, wo es ja auch um das geht, was jetzt die Klinik wirklich selber tut. Also da ist selbst mir als ausgewiesen Atheisten, sage ich da schon halt, wenn das halt deren Vorstellung ist, dann weiß ich halt nicht, warum die von irgendwem dazu gezwungen werden sollen, das anders zu machen. Also ich meine, man kann sich da drüber streiten, wenn es irgendwann halt noch solche Träger gibt oder so. Ja. Dass es dann halt zu wenige Alternativen dann halt gibt. Aber also ich finde es halt extrem problematisch, solchen Leuten zu sagen, nein, ihr müsst das jetzt aber hier in eurem Krankenhaus machen. Also, ja, kann man schlecht vorschreiben, sowas, ne? Das ist schon, ja, vor allen Dingen, wenn die Leute halt der Meinung sind, dass es sie halt wirklich sie auch in die Hölle bringt oder so, ne? Also, das, ja, 2000 Leute haben da demonstriert dann wohl mit den entsprechenden Schildern und Sprüchen und so, genau. Hier ist das. Für das Recht der Frauen und so weiter. Ja, ja, da hinten lese ich irgendwie ärztliche Indikation schlägt medizinische Indoktrination. Mhm. Okay, aber indiziert ist das ja irgendwie gar nicht, wenn ich irgendwie meine Schwangerschaft einfach... Sagt, es gibt keine Gefahr für Leib und Leben oder so, weder von der Frau noch des Kindes, dann gibt es auch keine Indikation, ist sicher so. Weil schwanger sein an sich ist ja keine Krankheit. Aber gut, da steht auch nicht medizinisch, sondern ärztlich. Ne? Also. Achso. Ja, sind die einfach nur indiziert. Ja. Glaubenssache durchgestrichen, Frauensache, ja, genau. Ja. Frau größer als Gott, dann müsst ihr da hinschreiben. Listen and believe. Ja, Bestfernsehen, wie immer die Quelle der interessanten Neuigkeiten. Hier haben wir ein Interview mit Christoph Degenhardt, Professor Christoph Degenhardt, emeritierter Professor von der Uni Leipzig und mit einer ziemlich steilen Karriere mit also als Prozessvertreter in Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, dem Bundesverwaltungsgericht und am Europäischen Gerichtshof. Der hat zum Beispiel bei der Normenkontrollklage gegen das Studiengebührenverbot, Garzweiler, Euro-Rettungsschirm, Europäischer Fiskalpakt, Verfassungsmäßigkeit des Rundfunksbeitrags, den sieht er als Steuer und mehrfach und in ungleicher Weise erhoben und damit grundgesetzwidrig. Das war im Jahr 2013. BR Classic, nur noch über DAB und nicht mehr über UKW. Da hat er auch gesagt, das ist ein Verstoß aus seiner Sicht gegen den Rundfunkstaatsvertrag, weil die Versorgung der Leute dann nicht mehr gewährleistet ist und so weiter. Also niemand ohne Namen. Und der hat sich zu dem Fall Brosius Gersdorf geäußert. Und das Interview gefällt mir richtig gut. Die Kritik, die im Vorfeld gegen Frau Brosius Gersdorf geäußert wurde, sagt er, kann ich inhaltlich nachvollziehen, aber nicht die Angriffe gegen die Person. Dass man sich mit den potenziellen Richtern und Richterinnen auch öffentlich befasst, liegt sicher auch daran, dass man sich zusehends bewusst wird, welche Bedeutung das Bundesverfassungsgericht für Politik und Gesellschaft hat. Das liegt auch daran, dass das Gericht von Anfang an und gerade auch in jüngster Zeit über seine Kompetenzen und seine Gestaltungsmacht kontinuierlich erweitert hat. Inwiefern, fragt die NZZ, der sagt beispielsweise über seine Rechtsprechung zu den Grundrechten. Im Bestreben um perfektionierten Grundrechtsschutz lässt sich eine immer stärkere Tendenz beobachten, die Grundrechte zusehends nicht nur als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat zu begreifen, sondern umgekehrt als Grundlage für staatliche Eingriffe in Grundrechte der Bürger. Woran machen Sie das fest, fragt die NZZ. Ich finde es cool, die Fragen sind hier immer irgendwie 5 Worte lang maximal. Manchmal nur 1, manchmal nur 2, aber schönes Interview auf jeden Fall. Ein eklatantes Beispiel ist die Rechtsprechung zu den massiven Grundrechtseingriffen in der Pandemie. Auch die Rechtsfigur des generationenübergreifenden Grundrechtsschutzes führt dazu, dass das Gericht dem Gesetzgeber sagt, was er zu tun hat. All dies gibt dem Bundesverfassungsgericht eine sehr weitgehende Gestaltungsmacht gegenüber dem Gesetzgeber sowie ebenso wie seine Rechtsprechung zu den Staatszielen, Sozialstaat, Umweltschutz, Klima. Man sagt halt dann diese Geschichte mit dem Klimaschutz als Grundrecht und sagt, das ist eine problematische Rechtsfigur, dieser generationenübergreifende Grundrechtsschutz, der sich nicht nur aus meiner Sicht schon in Richtung Klimaaktivismus bewegt, indem es klimapolitische Zielsetzungen in das Grundgesetz hineingelesen hat. Dann führt er das Beispiel an, dass vor kurzem die grundrechtlichen Schutzpflichten gegenüber dem Jemen verhandelt wurden, damit wir entscheiden, was die USA von unserem Grund und Boden gegenüber dem Jemen tun kann. Damit erschreckt sich die Schutzpflicht des deutschen Staates auch auf Bürger des Jemen. Wunderbar. Und dann merkt die NZZ, dass die Kläger aber unterlegen sind. Und er sagt, ja, aber allerdings wurde den Anmerkungen zum Urteil ausgeführt, dass es im Grunde eine Gebrauchsanweisung für künftige Klagen sein könnte. Wir haben letztlich im Grunde in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Tendenz, einen universalen Anspruch der Grundrechte zu formulieren. Das halte ich für eine problematische Entgrenzung. Dazu neigen übrigens auch andere Gerichte. Und das ist richtig. Ja, wir haben da jetzt lauter Leute sitzen, die inzwischen leider glauben, sie müssten das Ganze in die erleuchtete, in die progressive Richtungen drehen alles und das sei ihr Job, aber das ist ja nicht. Sie haben Vorschriften auszulegen und Gesetze und nicht selber zu entscheiden, was noch alles dazugehören könnte. Also er erwähnt den peruanischen Bauern, über den wir auch schon öfter gesprochen haben, der hier versucht, irgendwie den Klimawandel in Peru als den Deutschen aufzudrücken. Und dann fragt die NZZ, ja, vor dem Hintergrund eines Gerichts, hier ist mal eine längere Frage, mit so weitreichender Gestaltungsmacht wie das Bundesverfassungsgericht hat die Frage der Richterbesetzung doch eine größere Bedeutung als früher, oder? Ja, es darf auch nicht sein, dass bestimmte politische Richtungen durch ihre in Karlsruhe installierten Kandidaten versuchen, sich vom Wählerwillen unabhängig zu machen. Denn sind wir einmal ehrlich, dass die SPD mit ihren 16% bei der Bundestagswahl die gleichen Vorschlagsrechte hat wie die nahezu doppelt so starke Union, während die stärkste Oppositionspartei draußen bleibt, ist nicht vermittelbar. Wie ich schon sagte, die Abgeordneten sind frei in ihrer Entscheidung. Das bedeutet logischerweise, dass sie einen Wahlvorschlag nicht akzeptieren müssen. Genau das haben sie getan. Sie haben von ihrem freien Mandat Gebrauch gemacht. Dass ihnen bestimmte Positionen der Kandidatin nicht zusagten, ist nachvollziehbar. Auch wenn diese Positionen in der Diskussion mitunter etwas vereinfachend dargestellt wurden, wie das sehr komplexe Verhältnis von Menschenwürde und Lebensrecht. Auch ihre Einstellung zum Kopftuch auf der Richterbank zu einem paritätischen Wahlrecht oder in familienpolitischen Fragen dürfte vielen Abgeordneten gegen den Strich gehen. All dies sind Auffassungen, die in der Rechtswissenschaft durchaus vertreten werden. Aber die Richterwahl ist eben kein rechtswissenschaftliches Seminar, sondern eine rechtspolitische Entscheidung. Und dann vergleichen sie das mit den USA und er sagt dann, das ist aber hier noch nicht so. Sieht da, also. Und die letzte Frage ist ja, aber die Richter haben die Rechte aus dem Grundgesetz abgeleitet und nicht erfunden. Und er sagt, ja, das ist der springende Punkt. Außerdem ist das in der Regel in großem Einvernehmen innerhalb des Gerichts geschehen. Anders als am amerikanischen Supreme Court gab es nie diese scharfen Frontstellungen innerhalb der Richterschaft. Diese konsensorientierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat sein hohes Ansehen und seine Autorität begründet. Sie darf keinen Schaden nehmen. Es darf sich im Gericht keine Art von Polarisierung entwickeln. Und ich würde fast sagen, dafür ist es schon zu spät. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich sehe das ähnlich. Ja, also ich bin da so ein Bär begegnet. Ja, glücklicherweise. Hätte auch ein Mann sein können. Ja, sagen wir mal, der Putschversuch ist noch nicht abgeschlossen. Und konnte jetzt vielleicht gerade noch mal abgewehrt werden oder so. Aber es ist noch nicht vorbei. Ja, also angesichts des Klimaurteils ist es meines Erachtens noch schon lange geschehen. Also. Kann man auch so sehen, ja. Ja, sehe ich auch so. Bär-Klimaurteil. Das ist mal auch einen guten Pfad, um es zu erklären. Vielleicht habe ich nicht ganz richtig zugehört, aber war das hier nicht der Artikel, wo er auch beschrieben hat, dass die Grundrechte so wieder eine Art Knigge für die Leute hergehalten werden? Das hier auch? Hat er das auch beschrieben? Oh, ich bin eigentlich nicht über so viel. Das war schon ganz am Anfang. Das fand ich auf jeden Fall eine gute Beschreibung, muss ich nochmal sagen. Dass die Grundrechte jetzt ein Knigge fürs Verhalten der Bürger sein sollen, anstatt dass es Abwehrrechte sind gegen den Staat. Ja, so wird das dann teilweise ausgelegt. Das fand ich ganz treffend eigentlich. Ne? Aber wenn es hier nicht war, dann war es doch. Ich glaube, es war nicht hier, weil ich finde es jetzt auch nicht auf die Schnelle. Nee, war auch ganz am Anfang jetzt wahrscheinlich. Verpasst, ja. Ja, FDP versucht einen Neuanfang. Mit Mitgliederbefragung habe ich gelesen. Irgendwie. Hast du auch noch Befragung bekommen? Was durftest du denn antworten? Ich habe auch irgendwas bekommen, ja, aber habe ich mich noch nicht mit befasst. Achso, ach, das läuft noch. So, weiß ich nicht, ob das noch läuft oder nicht mehr läuft, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Okay. Sie stellen das eben auch so ein bisschen. Was hatte ich denn hier? Irgendwas mit neues Grundsatzprogramm, das läuft dann wahrscheinlich noch. Ja, sie stellen es halt auch ein bisschen als zerstrittenen Haufen, das ist schwer zu sagen, aber dass man eben auch nicht mehr so richtig wüsste, wo man hin wolle und deswegen auch die Mitgliederbefragung machte. Und so. Ja. Naja. Sehen Sie das so da? Fand ich etwas, ja. Ja, also ich habe auf jeden Fall auch so ein PDF gesehen, das hat mir irgendjemand geschickt mit dieser angeblichen Aufarbeitung von der Bundestagswahl. Und ja, fand ich nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Steht auch irgendwas drin? Absturz bei der Bundestagswahl wurde auf parteiintern aufgearbeitet in einer 48-seitigen Fehleranalyse. Ja, die habe ich gesehen, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Heißt es, die Partei sei es nicht gelungen, ausreichend Menschen von ihren Problemlösungskompetenz zu überzeugen. FDP-Politiker seien als unnahbar und bürgerfern wahrgenommen worden. In der Überschrift Lessons Learned heißt es, unsere Politiker werden als abgehoben und entrückt, unnahbar und bürgerfern wahrgenommen. Keine Ahnung, ob das wirklich so das Problem ist. Ich glaube, das Problem ist halt vielmehr, dass die Dinge, die man den Leuten verspricht, ja, dass halt keiner mehr glaubt, dass man das wirklich will. Weil ja auch in dem Programm auch andere Sachen drinstehen. Und diese ja, anderen Sachen interessieren kaum jemanden, aber das sind halt die Sachen, die irgendwelche Cooles und jungen Liberale halt gut und wichtig finden. Die FDP habe zudem ihre Kernwählerschaft in den vergangenen 10 Jahren nicht vergrößern können. Ja, aus meiner Sicht haben wir die auch nicht so wirklich, weil das wählen halt Leute, die gewisse Dinge sich dann erwarten und erhoffen davon. Und wenn sie das nicht bekommen, soll irgendwas anderes, was sie jetzt teilweise als gegenläufig sehen, dann hören sie halt wieder damit auf. Parteichef Dürr sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die FDP sei nach dem erfolgreichen Abscheiden bei den Wahlen 2017, 2021 nicht ausreichend darüber bewusst gewesen, dass es sich in weiten Teilen nicht um dieselben Wählergruppen gehandelt habe. Ja, naja, in weiten Teilen nicht um dieselben Wählergruppen, ja, weil 2017 die Leute euch gewählt haben, weil ihr die Flüchtlingskrise vernünftig aufarbeiten wolltet, was ihr dann danach nicht gemacht habt. Und 2021 haben sie euch gewählt, weil ihr die Corona-Geschichte vernünftig abwickeln wolltet, was ihr dann nicht gemacht habt. Netz.dg. Ja, genau, Netz.dg, das war ja auch wichtig, ja, was war auch dann unwichtig war, und stattdessen Digital Service Act, der ja super ist. Das ach ja, genau, so die Ausrede, ne? Dass sie eine europäische Lösung anstreben. Ja, ja, genau, das hieß raus, es dann plötzlich. Ja, wir waren ja nur dagegen, weil wir eine europäische Lösung wollten. Ja, genau. Pustekuchen. Ja. Dass es sich in weiten Teilen nicht um diese Wählergruppe, eine langfristige Wählerbindung sei der FDP nicht gelungen. Beide Male wählten mehr als 5 Millionen Menschen die FDP, aber nur 2 Millionen wählten sie bei beiden Wahlen. Okay. Ja, und was war das andere, was hier noch drin stand? In Zeiten des Wandels wollen die Freien Demokraten auch Politik neu denken, offener, digitaler und näher am Alltag der Menschen, sagte Generalsekretärin Nicole Büttner der Nachrichtenagentur dpa. Ja, also die vergangene Woche war auch der einer von denen, die sich jetzt bewerben für den neuen Vorsitz der Jungen Liberalen, dieser Alexander Steffen ist das. Den haben wir ja auch schon mal gehabt, der ist extrem vernünftig. Den hatten wir ja mal mit diesem Rant, wo er sich aufgeregt hat über diese ganzen Islamismus und Flüchtlings- und so Geschichten und dass halt manche da bei der FDP auch schon gegen die Bezahlkarte sind und so und das nicht ansprechen wollen und so oder sich nicht mit beschäftigen wollen, was man da jetzt macht. Und der hat also gesagt, dass der Dürr und auch die Büttner halt im Endeffekt aktuell überhaupt nicht stattfinden, gar nichts machen und also aus seiner Sicht halt da nicht richtig dazu beitragen, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Und diese Ansicht teile ich. Menschen müssen wieder das Gefühl haben, dass Politik sie ernst nimmt und konkrete Lösungen für ihre alltäglichen Herausforderungen findet. Ja, und das hatten sie ja auch irgendwie abgefragt. Aber das steht ja, glaube ich, bei der Tagesschau nicht drin, ne, was dann die Antworten waren. Weil ich meine nämlich, die Antworten wären gewesen Zuwanderung und hier Lebenshaltungskosten. Aber ich meine, das ist halt auch wieder dieser Verkäufersprech. Buzzwords, Allgemeinplätze, ja. Grauenhaft. Ja, genau. Und sowas hier, was wünschst du dir für Deutschland im Jahr 2040? Ne? Also, wenn ich das schon wieder höre. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei dieser hier Grundsatzdiskussion, die da jetzt starten wird, dass es da auch von vornherein heißen wird, alles muss nur ins Positive halt gekehrt sein, so ja, nicht irgendwie sagen, ja, dies wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht oder so und diese Sache ist irgendwie schlecht und wollen wir ändern und so, sondern das muss alles so ja, hier, tralala, wir brauchen dies, das, jenes. Also nur irgendwie wieder super Konzepte, was man mit der Gesellschaft anstellen kann oder so. Und dann fragt man sich hinterher wieder, warum diese ganzen Leute, die halt eben selber entscheiden wollen, was sie mit ihrem Leben anstellen und keine super Schlauen da haben wollen, die sich überlegen, was man mit ihnen anstellen könnte. Na, also dieses zum Schicksal führen, was ja bei den Extremparteien da immer deren Vorstellung von Politik irgendwie ist. Ja, das Schönsprech ist schon sehr verbreitet. Ne? Das ja, damit ein bisschen, aber damit alleine bringt man sich nicht nach vorne. Nee, natürlich nicht. Ja, das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil wieder ein CSD, bei dem die FDP ausgeladen wurde. Dieses Mal hat es Bremen getroffen. Oh. In Bremen sind sie auch noch in der Bürgerschaft heißt es da? Oder wie heißt es da in Bremen? Ja, ich meine ja. In Hamburg ist, glaube ich, Bürgerschaft. Bremen, weiß ich nicht. Ich nehme auch Senat. Mal an, Bürgerschaft ist ja so. Oder Senat, ne? Ja, Senat ist ja die Regierung. Ach so. Aber ja, auf jeden Fall mit dem Vorsitzenden da, sowohl von dem Landesverband als auch von der Fraktion, habe ich mich beim Parteitag eine Weile unterhalten. Tore Schenk heißt er. Der ist auch ein richtig vernünftiger Typ. Und ja. Ja, jetzt hat sie da erwischt und was schreiben sie hier? Liesel, ne, das sind die liberalen Schwulen und Lesben. Weist den Ausschuss der FDP Bremen vom CSD entschieden zurück. Interessiert da noch keinen. Der CSD gehört allen Schwulen, allen Lesben-Schwulen, ja, okay. Bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Menschen, ja, das ist Teil des Problems. Also wie ihren Allies. Nicht nur den jeweiligen Organisator Doppelpunkt innen. In der Vergangenheit ist es an bestimmten Orten zu Ausschlüssen von CDU, CSU, FDP oder gar queeren Polizist Doppelpunkt innen vom CSD gekommen. Ja, ihr habt, wisst halt noch nicht, dass das mit Gaza und mit sämtlichen Befreiungskämpfen auf der ganzen Welt ja alles zusammenhängt. Zunehmend erleben wir auch den Versuch, CSDs für linke Themen zu missbrauchen. Ja, no shit. No shit. Aber wenigstens seht ihr es mal. Die nichts mit den Bürgerrechten von LGBTIQ zu tun haben. Ja, ich würde auch sagen, dass LSBTIQ nicht alles mit den Bürgerrechten von irgendwem zu tun hat. Aber gut. Das heißt übrigens Bürgerschaft. Bürgerschaft, okay. Als Liese Bundesvorstand gendern wir häufig. Ja, bitte aufhören. Aber es gibt gute Gründe dafür und dagegen, dies in Schulen und Behörden zu tun. Dafür? Nee. Dagegen? Ja. In jedem Fall ist das kein Thema, mit dem sich die Bürgerrechte von LSBTIQ entscheiden. Ja, da habt ihr es. Die Bremer FDP hat eine andere Meinung zum Gendern in Schulen und Behörden als die Organisator Doppelpunkt Innen des CSD. Ja, eigentlich ist das ja nur für Frauen gedacht, ne? Also mit dem Gendern. Aber gut, ja, in den Doppelpunkten und in den Sternen sind natürlich alle anderen Geschlechter auch drin versteckt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Außer Männern, oder? Ja, die natürlich nicht. Sie steht aber unzweifelhaft für queere Bürgerrechte ein. Daher entbehrt der Ausschluss jeder Grundlage. Er spaltet die Community. Ja, das ist Sinn und Zweck der Sache. Ihr seid nicht auf Linie. Da müsst ihr abgespaltet werden. Und verprellt Allies. Nee, die wollen euch auf Linie haben. Das schadet den Anliegen, für die wir beim CSD auf die Straße gehen. Ja, ihr habt einfach nicht verstanden, was die wirklichen Anliegen sind. Das sind wirklich Anliegen, sind Gaza und jeder Scheißdreck, der bei den Linken gerade, ne, unterwegs ist. Wir wenden uns daher dagegen, das Meinungsspektrum auf dem Christophus-Drittel zu verhängen und demokratische Parteien oder Gruppen auszuschließen. Auch queere Menschen haben unterschiedliche Haltungen zum Gendern. Gemeinsam sollte uns ein Einsatz für Akzeptanz und Bürgerrechte sein. Nein, ihr müsst auf Linie sein hier. Das ist Vielfalt, Regenbogen, das bedeutet alles. Alles müsst ihr übernehmen. Ihr müsst 100% auf Linie sein, sonst raus mit euch. Weg mit dem Frevler. Ja. Er hat Jehova gesagt und nicht Jehovinnen. Ja. Ich hatte übrigens ein lustige Sache ist passiert, wo ich mal gespannt bin, wie es dazu gekommen ist. Und zwar am Freitag? Ja, ich glaube, ja genau, Freitag. Als ich aufgewacht bin, auf mein Handy geguckt hatte, hatte ich einen Anruf in Abwesenheit. Und zwar von den Julis Hannover. Um 1 Uhr morgens. Uff. Hat sie meiner verwählt, ne? Ja, kann sein. Also es war irgendwie über Instagram und ich hatte da irgendwie, ich hatte ihnen ein Lachsmiley auf ihr, die Brosius Gerstorp ist sofort zu wählen, Ding irgendwie mal geschickt. Da hatten sie mich dann noch gefragt, so auffordernd irgendwie, ob da noch mehr kommen würde oder ob das schon alles wäre. Und ich habe dann einfach ihren Kommentar nochmal mit einem Lachsmiley versehen. Und irgendwie hatten die jetzt so ein Zeltlager irgendwie an der Nordsee. Das ist aber auch ein bisschen subtil von dir, oder? Einfach so ein Lachsmiley daran zu machen. Ja, also ich werde denen das sicherlich nochmal erzählen, wenn die mir die wieder begegnen. Aber ich will ja keine Diskussion bei Instagram. Ja. In den Direktnachrichten auch noch. Und ja, jedenfalls gehe ich eigentlich davon aus, dass die vielleicht sogar irgendwie welchen anderen Leuten da vielleicht sogar auch ein Coole, weil der war nämlich auch dabei, obwohl der nicht mehr da dem angehört. Aber er ist ja der Landeschef von der FDP. Und dass dem vielleicht irgendwie so die frechsten Kommentare da irgendwie gezeigt worden sind. Und man da aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt hat oder so um 1 Uhr morgens. Anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Also, ich wüsste nicht, warum die mich um 1 Uhr morgens irgendwie fragen. Klingt ein bisschen wie verklickt, stimmt schon. Von diesem Chris müssen Sie sich in Acht nehmen, Herr Kuhle. Der plant Ihren Umsturz. Ja, der kennt mich ja eh schon. Das eine Mal, wo ich mich mit dem unterhalten habe, also jetzt mehr als nur Hallo. Er kennt dich nicht, er fürchtet dich. Hör auf. Da hat er mich ja als den Antifeministen von Twitter bezeichnet. Ah, siehst du? Er weiß genau Bescheid. Aber eine Indoktrination findet nicht statt. Ja. Nee, sagt der Bürgermeister von Gelsenkirchen. Bin ich aber erleichtert. Ach nee, das war Bad Harzburg diesmal. Ah, sorry, ich komme durcheinander, so viele Fälle. Der grüne Bürgermeister von Bad Harzburg, Ralf Abrahams, hat Halal-Frühstück an einer Kita nach Elternbeschwerden verteidigt. Halal-Zertifizierung, was die rituelle Schlachtung von Tieren bedeutet, sei lediglich ein Hinweis, wie Bio, Öko oder Vegan. Nein, das ist ja doch ganz einfach. Mann, hätte ich das gewusst. Ja, mit dem schönen Hinweis, dass es da ja schon häufiger mal irgendwelche Indizien gab, dass halt für diese Halal-Zertifizierung auch irgendwelches Geld gewaschen wird, an irgendwelche Terrorsachen irgendwie gefandelt wird und so, ne? Man weiß es nicht. In Australien gab es da mal so einen Skandal vor ein paar Jahren. Ja, die Kita Hasenwinkel. Die bieten nur noch Halal-Würste an und die offizielle Begründung lautet, damit jeder mitessen kann. Auf Beschwerden von Eltern hin hatte die Kita die Begründung für das exklusive Halal-Angebot konkretisiert. So habe man dadurch ein Alleinstellungsmerkmal im Verpflegungskonzept der Kita geschaffen, sodass Kinder aller kulturellen Herkünfte beherzt auf das ist ja ein geiles Buffet zugreifen können. Wie so ein Entrepreneur oder so, der eine neue Firma gegründet hier, ein Startup macht oder so, dann von seiner Alleinstellungsmerkmal. Das ist ja erzählt. Cool. Also wenn wir uns möglich alle einfach dem Islam andienen und noch das machen, was die für richtig na, halten. Voll das Alleinstellungsmerkmal. Dann ist niemand mehr ausgeschlossen und alle sind dabei. Ja, das ist ja genial. Tja, und der grüne Oberbürgermeister hat sich dem jetzt selber nochmal angenommen und hat den Leuten mitgeteilt, dass ihre Sorgen vollkommen unbegründet sind. Wer hätte es gedacht? Weil Halal heißt lecker. Ich habe das Verpflegungskonzept der Kita Hasewinkel überprüft und habe daran nichts auszusetzen. Das Konzept wird daher auch nicht geändert. Der Hinweis Halal ist für mich lediglich ein Hinweis, wie eben Bio, Öko oder Vegan für diejenigen, die es interessiert. Eine wie auch immer unterstellte Indoktrination findet nicht statt. Es lediglich ein Hinweis, dass das Tier ordentlich schon gelitten hat. Beim ja, wen genau, das wollte ich sagen, mal ganz zu schweigen von der Tierquälerei, die das halt auch bedeutet. Aber gut. Ja. Damit reagiert der Kommunalpolitiker ähnlich wie auch andere Verantwortliche. Eine Mutter berichtet etwa, dass Bedenken bezüglich des neuen Verpflegungskonzepts nicht ernst genommen, sondern abgewertet und lächerlich gemacht worden seien. Tja. So ist es in Deutschland. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich für meinen Teil habe die Entscheidung getroffen, halt da, wo Halal dran steht, nicht mehr reinzugehen. Punkt Ende. Damit kann ich was für den Tierschutz tun und gegen die langsame Normalisierung von der Ideologie, die mich als Feind sieht. Tja, und der Kennedy Junior macht mal wieder was für die Menschen, für den Menschenschutz. Zumindest. Will er wohl normale Impfungen fördern und aber mRNA-Impfungen und Impfstoffe nicht mehr so. Die Summe, die sie da einbehalten wollen, beträgt 500 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Impfstoffen. Genau, das wollen sie eben streichen. Dann wird jetzt gestrichen. Ich erinnere mich daran, dass das auch passiert. Bisher hat Donald jetzt so ziemlich alles durchgesetzt, was er da angesagt hat. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das finden soll. Ich fand, oder ich hatte das so verstanden, dass sie diese mRNA-Technologie eh noch nicht so hundertprozentig ausgereift war, aber die haben so tolle Erfolge gefahren mit der Corona-Bekämpfung, dass ich auch nicht so ganz, eigentlich weiß ich auch nicht genau, ob ich das gut finden soll. Er setzt auf jeden Fall darauf, dass die normalen Impfungen auch gut funktionieren, die mit diesen Totstoffen oder das heißt Totimpfstoffen. Und ja, wird man dann sehen, wie es klarkommt damit. Ich meine, Ja, sie versprechen sich ja vor allen Dingen davon, dass es dann irgendwie den Krebs bald heilt, die mRNA-Geschichten. Ja. Da gab es auch letzte Woche erst wieder, das habe ich aber so schnell jetzt nicht wieder gefunden. Ich glaube, das war der Fokus oder so, aber auch wieder so ein, die haben ja teilweise so Artikel von anderen, die sie dann da irgendwie weiter tragen und da hieß es irgendwie, ja, bei den ganzen Mäusen, da das alles, ja, das Immunsystem also dem beigebracht, wie es es bekämpfen kann, und jetzt ist der Durchbruch gelungen und so, weil diese Woche irgendwie beim Fokus, glaube ich. Okay. Mhm. Also ja, dann, aber auch da wieder, es ist halt kein Drama, jetzt sind die halt andere. Ja, wenn ich Krebs hätte, würde ich das auch nehmen. Dann aber machen sie das halt irgendwo anders auf der Welt jetzt, und wenn das dann funktioniert, ja, das dann nehmen natürlich das dann die Leute dann halt eben auch und fertig. Also man muss, war ja schon immer der Grund, warum sie das Wort ausgelagert haben, diese Forschung, weil das eben in Amerika die Leute nicht haben wollten, weil sie es politisch nicht durchgekriegt haben, mussten sie es dann nach China auslagern. Weiß nicht, warum, sonst noch wohin. Nee, das war ja das mit dem Gain of Function Zeug und so. Das Gain of Function, ja, dann läuft es aber hier so ähnlich dann vielleicht, ne? Ist schon möglich. Ne? Ich kann mir schon mal vorstellen. Stimmungsmacher mit Angst. Der Faktenfinder von der Tagesschau Show mal wieder. Hey, und. Ja, der hat rausgefunden, dass im Pflanzenförmig Schwimmbad ist auch dabei. Genau, Siegelkopf. Siegelkopf, da gab es, glaube ich, auch mal einen Verfassungsrichter, der so hieß, aber ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat da hier der Carla Reveland mal gezeigt, wie man so einen Artikel schreibt. und wie man anwandt, dass man sich dann aufhält oder festhält. Ist das dann auch relevant von der Frau Reveland? Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall hat da hier diese Geschichten aus den Schwimmbädern. Mhm. Ja, eben mit na, darf ich mal tippen, echten, welche Experten drin vorkommen? Mit echten Straftaten vor allen Dingen versucht zu widerlegen, sozusagen. Und ist dann vor allem, weil sie keine Statistik haben, die irgendwie vernünftig funktioniert und alles irgendwie in jedem Bundesland anders erfasst wird und so weiter, eigentlich überhaupt gar keine Daten zur Verfügung haben. Überhaupt gar keine so richtig. Und dann befragen sie noch Leute, die betonen aber auch immer, dass sie keine Daten eigentlich zur Verfügung haben und so weiter. Hinweis, keine Daten zur Verfügung. Also das ist wirklich erbärmlich, auf was für eine Datenlage die hier behaupten, dass da nichts ist. Ja, ich meine, okay, Straftaten ist ja sowieso ein komischer Faktor, auf den man sich da konzentriert. Aber dann eben auch zu sagen, wir haben ja keine vernünftige Statistik, aber wir sagen einfach mal, es ist nichts oder so, das ist nicht alles so halb so wild und die Leute beschweren sich und das, außerdem sind es ja auch Rechte, die beschweren sich einfach zu Unrecht und so. Das ist irgendwie ganz schön dünn, finde ich, ne? Ja, was soll eigentlich diese Tiki-Plakate und so, wenn es da gar keine Veranlassung für gibt? Richtig. Das sind alles nur über geschnappte Jugendliche oder so. Ja, ja. Deutsche Gesellschaft für Badewesen, okay, was es gibt. Die Bäder sind der Spiegel der Gesellschaft, da ist sicher was dran. Ja. Real existierende Probleme können da auch passieren. Ja. Das ist ein Spiegel der Gesellschaft, aber nur wenn man in der richtigen, wenn man nicht zu steil reinguckt, weil dann kann man runterschauen auf den Boden wahrscheinlich. Ja, ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, was das da geht. Ich meine, klar, also sollte nicht so weit gehen, dass da irgendwie Delikte passieren, dass da irgendwie Straftaten irgendwie passieren. Aber man kann ja auch nerven, ohne eine Straftat zu begehen oder so. Skandalisierung nicht hilfreich. Und so weiter, ne? Skandalisierung, ja. Ja, warum gibt es denn irgendwelche Badedinger, wo die Pässe kontrollieren von den Leuten? Ja, was sind das denn für Vorfälle, die das kanalisiert werden? Da muss ja auch irgendwas gewesen sein oder so. Wieso, fragt die Gans, was sind das denn für Vorfälle, fragt die Gans. Es ist widerwärtig, wenn mehrere Personen bzw. Parteien mit rechtsextremistischen bzw. fremdenfeindlichen Hintergrund diese Debatten für ihre eigene Sache zu nutzen versuchen. Genau, das ist das Wichtigste. Und das ist natürlich das Fazit des ganzen Beitrags. Ja. Genau, das ist das Wichtigste. Darum ging es ja auch von vornherein, den Artikel zu schreiben. Ja, das ist ja das Problem, ne? Dass dich das News nicht anfasst. Und, genau. Ja, sie machen das Übliche, ne? Sie schreiben das Problem weg, anstatt sich ihm zu widmen. Ne? Willst du dein Pferd als Futter spenden? Der Zoo von Aalborg ruft Tierhalter dazu auf, gesunde Haustiere als Futterspende für Zootiere zu opfern. Das sei wichtig für das natürliche Verhalten und Wohlbefinden seiner Raubtiere. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht tiefer reingelesen. Ich fand den Anfang schon so geil. Ja, das stimmt. Ich mitgebracht habe, so. Ja, ich glaube, das ist aber auch schon die Meldung so im Ganzen. Also, ja, andere, so Leute, füttern ihre Mäuse mit oder füttern ihre Katzen mit Mäusen oder so, oder ihre Leguane, keine Ahnung. Glücklichen Luchs. Die haben ganz am besten mit einem eigenen Kanickel oder so glücklich machen, nicht nur so ein Luchs. Eurasischer Luchs. Richtig geil. Eurasisch, ja. Ja, oder wenn ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die hat Rattenzucht betrieben, schlauerweise. Okay. Man hat dann hinterher 78 oder so davon. Dann haben wir die super, das super war das, was sie dir erzählt hat. Ja. Nee, ich hab die gesehen. Warum sind die immer Ratten? Ja, ich hab eine Rattenzucht. Na, alles in ihrem Zimmer nur. Alles gewerblich. Nur in ihrem Zimmer. Ja, genau. Nee, immer war da natürlich nicht mehr zu halten. Es waren 20 und dann waren es plötzlich 70 und dann wusste es auch nicht mehr weiter. Ne? So geht das nämlich bei den Ratten. ja, und die, das wäre ja gut gewesen für die. Das wäre gut gewesen für die, ja. Also für die, aber für die Zootiere meine ich natürlich. Das ist aber ein dänischer Zoo. Nicht für länger was essen, der ist auch schon lange her, die Geschichte. Der Mitbewohnerin. Und der Waschbär hätten sie auch nicht nach Dänemark geben können. Waschbären sind zwar kleiner, aber doch scheinbar fast ein ähnliches Problem wie die Wölfe oder so. Zumindest sollen die nicht heimisch werden in Europa. Und dementsprechend werden immer, wenn Waschbären auftauchen, Jäger gerufen, die diese Waschbären dann erledigen sollen. Jetzt war da ein Jäger in der Innenstadt von Lemgo und auch da tauchte dann auch ein Waschbär auf. Aber der Jäger hatte leider keine Waffe dabei. Und dann hat er sich halt irgendwie einen Knüppel geschnappt oder was und hat den Waschbären mal eben erledigt. Also. Okay, in dem Artikel stand eigentlich drin, dass sie da nicht, dass die Polizei noch, glaube ich, war und die da nicht gefeuert haben wegen der Innenstadt oder so. Ja, kann auch sein, dass die da nicht schießen dürfen, genau. Aber auf jeden Fall hat er den dann erschlagen. Ach doch, nee, ein Jäger hat den getötet, ja, genau. Mhm. Einsatz einer Schusswaffe sei in der Stadt nicht möglich. Genau. Aber sie wollten ihn ja schnell abschießen bzw. töten, damit er sich nicht verbreitet, das Einzeltier. Verstehst du? Aber die Peter hat den Fall aufgegriffen und Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Natürlich. Ich denke mal im Sinne der Allgemeinheit oder so. NRW-Stadt. So gut, wie sie den Namen nicht nennen, sondern sagen NRW-Stadt. Ja, doof, ne? Lemgo kennt sowieso kein Mensch, höchstens vom TBV, aber sonst. Ja, das ist ja. Ja, ich fand's krass, auf jeden Fall. Mal eben den Waschbär erschlagen. Meine Kinder gucken zu und so: Hey, Mama, der Mann hat den Waschbär erschlagen. Ja, Not ist der Vater des Waschbären. Schock fürs Leben so. Oh Mann. NRW, hier erlebst du was. Die vielleicht hirnloseste Aktion dieses Sommer. Ja. Wochenende war Schanzenfest. War ja Schauerberg. Das ist schon der ganze Witz eigentlich. Eigentlich schon, ja. 2025 im August war Schanzenfest. Das ist ein sehr kurzer Witz. Ja, warum? Ne? Was versteht man gar nicht. Eigentlich stand man nur, um sich mit der Polizei anzulegen oder so. Das heißt, nein, eigentlich haben sie sich gar nicht sonderlich. Irgendwie einer hat wohl gesagt, brauche ich aber nicht. Und dann haben sie gesagt, haben sie geschubst. Dann hat er gesagt, ja gut, dann mache ich das jetzt doch oder so. Ich weiß es nicht genau, einer hat eben steht was von Widerstand oder so, also nichts besonders, absolut nichts Besonderes. Ein Fall von Widerstand und ein Fall von, keine Ahnung, Diebstahl oder so ein Quatsch. Also, ich weiß nicht, was die da wollen. Keine Ahnung, was wollen die da? Ja, irgendwelche TikTok-Hanseln haben dazu aufgerufen. Aha. Und ich habe auch Fotos gesehen von Leuten, die mit Merchandise schon da vor der Ruine posiert haben, schon im Vorhaus. Ja, da haben Leute mal unseren Anteil jemand einklagen, ne? Würde ich mal vorsichtig mit Merchandising machen, ey. Ja, diese ganzen Sachen stehen natürlich im Raum, aber ja, es ist ja jetzt auch rausgekommen, dass da durchaus, es sind ja Leute verurteilt worden, die damals in sein Lager eingebrochen sind, mit seinen Sachen, als er wohnsitzlos war, und die Leute sind jetzt verurteilt worden, und laut Ofenkäse war es so, dass die entsprechenden Behörden ihn sogar darauf hingewiesen haben, dass er da die Möglichkeit hat, Schadenersatz einzuklagen, und er glaubte, das wären irgendwelche Hater, die ihm schreiben, und hat es deswegen nicht getan. Also, Scheiße. Der schafft es halt einfach. Das ist geil, ja. Der schafft es einfach nicht. Oder? Nee, das ist ja das. Der bräuchte eigentlich halt für sowas einen gerichtlichen Vertreter oder so, der wenigstens solche Sachen so für ihn regelt, dass er nicht immer der Depp ist. Ich meine, das ist aber auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage, ist nicht unbedingt nur Intelligenz, sondern wenn man immer überall glaubt, irgendwie alle wollten einem was Negatives oder so. Das ist, ja, der Witz bei dem Typen ist ja auch noch, dass ja er ja trotzdem ständig noch auf solche Leute reinfällt. Ja, ja, und manche wollen ihm auch tatsächlich was Negatives, das ist ja das Schlechte, das ist auch noch der entsprechende Erfahrung sammelt dabei. Und die Medien verquicken das dann natürlich völlig ahnungslos mit dem Game. Obwohl, wenn man die Bilder gesehen hat und wenn man die Leute gesehen hat, weiß man, dass das mit dem Game eigentlich gar nichts zu tun hat. Nein, das sind ein paar Touristen, die halt da irgendwie... Das ist jetzt reiner Cargo-Kult, ist das jetzt. Ja, genau, das ist wie ein Cargo-Kult, genau. Also es ist völlig widersinnig, dumm und hat auch ja schon die Gemeinde dazu gezwungen, schon im Voraus wieder so ein Begehungsverbot zu erlassen, und es mussten Polizisten irgendwie aus Nürnberg hingezogen werden. Ja, was bringt euch das? Oh, ihr steht vor einem fucking leeren Grundstück mit ein paar Scheunen. Ja. Wenn ihr es überhaupt bis dahin schafft, weil das haben sie ja versucht zu verhindern und ja, haben es wohl großteils auch geschafft. Und dann haben die Deppen, sind sie halt wie die begossene Pudel zurück zum Rewe gelaufen und haben da halt dann auf dem Parkplatz Party gemacht. Und sie haben sich wohl, also was man gelesen hat, haben sie ordentlich halt auch Dreck und Flaschen und was weiß ich, Scherben hinterlassen. Oh Mann. Als wären die Leute in dem Ort noch nicht genug gestraft mit der Geschichte. Ja. Kommen dann noch Jahre später irgendwelche Volltrottel vorbei. Vielleicht benennen die ja dann bald auch echt ihren Ort um. So wie dieses Fucking in Österreich, die auch irgendwann die Schnauze voll hatten, dass da ständig irgendwelche Ausländer dahin fahren, ihre Schilder klauen und so. Ja, also für mich stehen von mir kein Klick für diese Leute. Kein Klick für diese Leute. Nee, auf jeden Fall nicht. Also, und ja. So lustig ist es ja noch auch nicht mehr. So, jetzt Weltpremiere hat es noch nie gegeben in diesem Universum oder anderen. Eine Umleitung von Rainer Winkler, dem Drachenlord, zu Albert Einstein und Niels Bohr. Nur bei den Weltraumaffen, das ist nicht meine Qualität. Niels Bohr-Kerlberg. Ja, hier hat es wohl ein neues Experiment gegeben, wo man die Lichtphotonen einzeln als Moleküle durch den Doppelspalt geschickt hat oder so. Und konnte dann aber immer noch nicht belegen, ob es eine Welle oder ein Teilchen Physik hat. So habe ich das, glaube ich, in Erinnerung, in den Artikel. Aber ich fand es auch ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Ein bisschen kompliziert mit dieser Quantentheorie. Ja, genau. Und widersprüchlich halt. Ja, also irgendwie ist es ja so, man macht ja diese Experimente, wo man dann sehen kann an diesem Muster, was sich da hinten ergibt, ob diese Partikel, die da durchgeflossen sind, durch die zwei Ritzen, ob die sich halt so verhalten wie, also halt so Partikel, die halt gerade dann da hinfliegen, oder ob die sich halt so verhalten wie so Wellen, was dann dieses... Ein einzelnes Photon nur durch jeweils einen der Spalten fliegt oder beide. Und da gibt es ja in dieser Quantenphysik halt dieses merkwürdige Verhalten, dass die quasi beide Sachen an den Tag legen können, diese Teilchen. Und ja, man geht wohl davon aus, dass die irgendwie so an der Seite antitschen oder so, ne? An der Seite von dem Spalt und dann dadurch ein Ablenken kriegen oder sowas. Ja, so stelle ich mir das auch vorstellen. Aber es ist natürlich immer noch nur ein einzelnes Photon. Ne? Ja, also das ist dieser Welle-Teilchen-Dualismus. Und was haben wir jetzt hier? Einstein versus Bohr. Einstein war der Ansicht, dass ein Photon nur jeweils eine der beiden Spalten fliegt. Dabei müsste es einen winzigen Impuls über den Spalt übertragen. Man könnte den Weg des Photons daher an der minimalen Auslenkung des Beugungsgitters messen, ohne dass dies ein Welle-Teilchen-Dualismus aufheben und das Interferenzial. Ja, wenn man das nämlich misst, dann gibt es nämlich dieses andere Verhalten, genau. Niels Bohr, einer der Pioniere der damals noch jungen Quantenphysik, widersprach Einstein jedoch, denn seiner Auffassung nach müssten Wellen- und Teilchenstruktur, Natur, komplementär sein. Je nach Experiment ist immer eins von beiden messbar, weil bereits die Messmethode das Quantenobjekt beeinflusst und definiert. Konkret bedeutet dies, versucht man einen Weg des Photons zu messen, wird es zum reinen Teilchen und das Interferenzmuster verschwindet. Das mag alles sein. Also wie war es jetzt nochmal mit dem Schanzenfest? Ja, ich hoffe, ich habe verstanden. Wahrscheinlich ist der Rainer auch ein Quantum und je nachdem... Ein Quantum-Trost. wo man ihn misst, ist er noch auf der Schanze oder... Ja, also er kann sowohl als auf der Schanze als auch nicht auf der Schanze quasi empfunden werden. So, ja, und jetzt... es gibt eine Zäsur bei den Weltraumaffen, über die wir mit euch sprechen müssen, weil wir haben früher mal gesagt, geht in den Wald. Das sagen können wir jetzt eigentlich nicht mehr sagen, denn wir können ja nicht sicher sein, dass nicht Ich kann Teile sagen, unserer, was ich will. Dass sich Teile unserer Zuhörerschaft in Nova Scotia leben, in Kanada. Ja, Mama, du kannst das schon sagen, aber wenn jetzt unser Zuschauer in Nova Scotia sagt, oh, der Mama hat gesagt, geh in den Wald, und dann geht er in den Wald, dann kann er bis zu 25.000 kanadische Dollar Strafe zahlen. Und das ist auch schon jemandem passiert, der gesagt hat, ich lasse mir gar nichts vorschreiben. Der erste Fall ist schon durch. Mit mehr als 25.000 für alles zusammen. Denn der Premier von Kanada hat am Dienstag verkündet, dass alle Leute in Nova Scotia sich aus den Wäldern raushalten sollen. Keine Reisen im Wald, keine Aktivitäten im Wald, die nicht unbedingt für das Gemeinwohl nutzen. Obwohl er könnte den für sich haben oder was, dann ganz alleine. Hm. Wandern, campieren, fischen und das Nutzen von Fahrzeugen im Wald sind nicht erlaubt. Alle Pfade durch Wälder sind off-limits. Camping grundsätzlich erlaubt, aber nur in offiziellen Campingplätzen. Aber und jeder, der dabei erwischt wird, wie er im Wald spazieren geht, an irgendwas erinnert mich das, kann 25.000 kanadische Dollar blechen. Und das Großartigste ist, dieser Lockdown ist nicht nur für das Crown Land, also das staatliche Land, sondern auch für Privatland. Solltest du das Glück haben und ein Häuschen besitzen mit einem Stück Wald da dran, darfst du nicht in deinen Wald gehen. Und diese Sache bleibt jetzt erstmal bis 15. Oktober in Kraft. Und wie um den Leuten eine reinzuhauen, sagt er, wegen der Waldbrandgefahr. Ach, Waldbrand. Und dann sagt er, wie um den Leuten noch eins reinzuhauen, aber ihr könnt immer noch an den Strand. Und da könnt ihr das doch super am Strand, weil es ja heiß und trocken und so. Aber ihr dürft da kein Feuer machen. Und wenn ihr irgendwie auf dem Weg zum Strand kurz durch den Wald müsst, ist es okay, aber ihr dürft nicht in den Wald rein. Wer will das denn kontrollieren in Nova Scotia, wo alles voller Wald ist? Ja, wie gesagt, der Erste hat schon seinen fast 30.000 Dollar Fein bekommen. Es muss natürlich Präzedenzfälle geben, damit man die Leute abschreckt, das ist klar. Und das Justice Center for Constitutional Freedoms sagt dazu, diese Anti-Freiheitspolitik ist extrem. Sie verletzt die grundrechtsmäßige Zusicherung, dass man sich frei bewegen kann und ergibt überhaupt keinen Sinn. Wandern auf Pfaden und fahren auf Grid Roads in den Wäldern verursacht keine Waldbrände. Ja, und sie drohen halt damit, wir erinnern uns noch, New York und diese apokalyptischen Bilder, wo jeder sich überschlagen hat, die düstersten und rauchigsten Bilder von New York zu machen, als der Rauch von einem Waldbrand in Kanada von einem Großen dahin gezogen ist und das ist jetzt der große Boomer. Ja, also geht in den Wald, aber nicht, wenn ihr in Nova Scotia seid, weil dann wäre es teuer. Das wollen wir ja nicht, das hat zwei mit. Nova Scotia ist mir als Land egal. Das ist Oak Island, das ist auch in Nova Scotia, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Ist die Serie endlich zu Ende? Haben sie was gefunden? Nein, die Serie kann nicht zu Ende gehen, weil sie nichts finden und umgekehrt. Sie finden nichts, damit die Serie nicht zu Ende geht. Das ist doch klar. Hätte man das nicht inzwischen alles großfällig ausbaggern können, wie in hier ich auch oder vor so? Zwei Jahren schon zum ersten Mal gesagt, sie hätten doch mal ein paar Petrologen hier aus dem Ruhrgebiet da einfliegen sollen. Die hätten das ein bisschen ausgebuddelt und dann gesehen, ob was drin ist oder nicht. So. Also das sind den Film, den die da veranstaltet haben. Das war alles fürs Fernsehen, ey. Oder? Waldbrände kennt Stören aus Südfrankreich und ja, also in Frankreich gibt es auch so ein Waldverbot, irgendwas, ne? Aber das Ding ist, trotzdem, der Großteil aller Waldbrände sind Brandstiftungen lange dahinter kommen Blitzeinschläge. Ich hatte aber noch eine schöne Geschichte heute aus Kanada, jetzt hast du die aussortiert, da ist irgendwie, hat ein Fischadler seinen Fisch auf eine Stromleitung fallen lassen, dann gab es eigentlich einen Funken auf das trockene Gras und dann gehen die Wiese in Flammen und dann ging der Wald in Flammen oder so auf. Das war wirklich super abgefahren. Hatten die davon einen Film oder haben sie das hinterher irgendwie anhand eines verkohlten Fischskeletts? Ja, das hat der Dorftrottel drum erzählt. Ich glaub, hat das mit Elif zu tun? Das kann natürlich sein, dass Elif im Wald war. Ja, also die baut dann den Roboter, der dann noch in den Wald darf und dann Bilder aus dem Wald an die Menschen übertragen darf. Mit so einer 360-Grad-Kamera, dann kannst du so eine Virtual-Reality-Dings aufsetzen und hältst dir so einen Duftbaum-Tannennadel und dann unter die Nase und dann geht's ab. Wenn es in der Freiheit dient und alles andere zerschmettert, dann ist ja okay. Also alles, das sollte man machen, schadet. Auf jeden Fall. So, ja, wenn man damit fertig ist, liest man Knicklicht und Mietebuch. Und dann geht man auf thesafespace.net und dann abonniert man das Mama-Magazin auf YouTube, weil man herausgefunden hat, dass es sehr gut ist. Mann, ich brauche echt auch was, was man hier schillen kann bei diesem Segment. Nee, ich denke auch immer, was könnte ich irgendwie, aber ich. Mars, du hast ja immer in das Gamergate-blog.de, oder? Ja, aber jetzt ist jetzt nichts, weil ich in jeder Sendung chillen wollte und zu sagen, hey, lest unbedingt meinen Blog, ich brauche die Hits oder so. Du bist da ja schon professionell unterwegs mit dem, dem Magazin. Ja, ein bisschen durchstarten. Ja, naja, ich fand das ja auch jedes Mal als Aufforderung, da ist es okay, ich kann das gebrauchen. Ja, ich arbeite daran, dass ich bald was habe für euch. Genau, no, ganz morgen. Was Musikalisches vielleicht. Hört die neue CD von Caps Lock. Lieber Caps Lock als Krummbiegel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Krummbiegel. Die Demokratie ist weiblich. Ich hab nichts zu essen, das muss ich vergessen. 30 Jahre Karriere, ey. Und solche Reime, es ist unsagbar. Manche Leute sind eigentlich gar nichts für Lieder gemacht, glaube ich. Die machen das nur, weil sie nichts anderes können. Dabei kommen ja alle auch aus so einem Knabenchor da. Manche Bands haben dann festgestellt, sonst können wir nichts, dann lass doch weiter irgendwie dumme Lieder singen, irgendwie. Manche werden nur für ihre schlechten Texte auch bekannt, Ärzte oder so. Aber die waren nie so schlecht wie das da, ne? Grüße zurück an das weiße Kaninchen. Ich bin ein wenig neidisch, wenn ich Grüße aus Nordholland bekomme. Das dauert bei mir leider noch ein paar Wochen. Ich habe Kollegen, das ist Südfrankreich. Finde ich auch nicht fair. Egal, bis nächste Woche. Wir sind hier. Donnerstag vielleicht? Schauen wir mal. Haben wir noch wir haben noch genug, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen erschöpft. Ich finde, wir könnten mal so eine Pause machen. Ja, da können wir ja noch drüber. Mal durchschnauben und die Themenwahl nochmal überlegen, ja. Zum Beispiel. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Zur Not am nächsten Sonntag. Und danke an Hinkelstein für die erklärenden Worte zu der Band aus unserem letzten Intro. Okay. They are appreciated. Schlaft gut und lasst euch gut gehen. Müssen wir mal anschauen. Bye bye. Tschüss.